Moin, moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des Gamer und Plauschangriffes. Mein Name ist Gregor. Meiner Tim. Schneller. Ich bin Daniel Cohn-Bendit. Ich bin Christian. Hallo Fabian. Ist das einer der Söhne von Uwe Ochsenknecht? Grüßt du dich jetzt selbst, kennen? Fabian? Ja, hallo Fabian. Hallo Fabian. Ich bin Christian. Hallo Fabian. Ja, wir sitzen heute in der Fünferrunde sogar zusammen. Nur der arme Fabian hat kein Mikrofon, deshalb wird er hin und her gehen und einfach was reinrufen, wenn ihm was dazu einfällt. Immer wieder, hallo Fabian. Ja, oder sich melden und dabei immer schnipsen. So. Ja, aber der kommt da nicht dran. Wer schnipst, kommt nicht dran. Ja, ganz, ganz laut. Ich kann auch meinen Rechner holen, der summt dann so schön. Du kannst mir das Geräusch separat aufnehmen und ich packe das einfach unter. Schönes alle Videos und ja, genau. Finde ich sehr gut. Dann fühlt man sich auch wesentlich involvierter. Ich bitte zu entschuldigen, wenn ich mal ein bisschen emotionaler werde, weil ich habe gerade eben Episode 5 beendet, vor knapp anderthalb Stündchen. Ei. Und die Tränchen also sind noch gar nicht so richtig trocken. Ja. Man sieht, das Thema, es kann nur eines sein. Mir fällt nichts Dummeres rein, das sei einfach Walking Dead. Wow. Ja, das ist eine Kreativbombe direkt heute. Direkt mit so einem Knaller angefangen. Ja, ich darf nicht totreden. Aber man muss dazu sagen, eigentlich kann man sich den Podcast auch komplett sparen, wenn man das Spiel noch spielen will. Also, weil wir werden, aufgrund der Thematik natürlich, immens spoilern über Entscheidungen sprechen, die wir getroffen haben, die sich ausgewirkt haben. Und wir werden Fabian für einige seiner Entscheidungen wahrscheinlich auch ordentlich kritisieren. Dann bin ich mal sehr gespannt natürlich, wie eure Entscheidung ausgesehen hat, aber du hast absolut recht. Also die Empfehlung ist nicht nur da, man sollte sich diesen Podcast dann auch sparen, weil wenn man Walking Dead als Spiel erleben will, ergibt es keinerlei Sinn, da sich nochmal spoilen zu lassen. Und wer sich hat spoilern lassen, Schande über euch. Das geht so nicht, denn ich meine, wir haben es jetzt alle durchgespielt, oder müssen wir Rücksicht auf jemanden nehmen hier? Nee, das wäre jetzt sehr dumm. Also wer zuhört, trotz der Tatsache, dass er es noch nicht durchgespielt hat, der ist selber schuld. Aber wer sich hinsetzt in die Runde, um mitzudiskutieren und es nicht durchgespielt haben sollte, der verdient eigentlich nur noch auf die Fresse. Ich habe schon alles erlebt, Wolf. Ich frage sich selber. Das ist allerdings richtig. 3 Stunden mitgequatscht und dann so, ja, wie weit bist du denn? Ja, ich habe es noch gar nicht angefangen. Das ist leider wahr. Nein, also natürlich haben es alle in der Runde hier schon gespielt. Wir haben uns auch intern schon ein bisschen drüber ausgetauscht, haben uns die ganz großen Sachen aber jetzt für den Podcast gelassen. Und wir sagen es zur Sicherheit wirklich nochmal, um alle Unklarheiten zu beseitigen. Wir reden über das Spiel so, wie wir es erlebt haben, nämlich bis jetzt, also komplett abgeschlossen. Das heißt, wir halten uns gar nicht mehr zurück. Wir werden auf absolut alles eingehen. Also das ist jetzt die absolut allerletzte Gelegenheit, an der Reißleine zu ziehen und diesen Podcast zu beenden, wer es noch nicht durchgespielt haben sollte. Ab jetzt gibt es keine Rücksicht mehr, ihr Pussys. Okay, jetzt müsste irgendeine ultra krasse Enthüllung kommen. So als Strafe dann noch, wenn man trotzdem weitergehört hat. Ja, Lee stirbt. Schweinepriester. Zack. Was denn? Naja, gut, weiß ja eh jeder. Deswegen ist es vollkommen irrelevant. Irgendein armes Kind hat jetzt gerade zu seinem iPod gegriffen und der Touchscreen funktioniert nicht so richtig. Nein. Sag's nicht. Ja, und auch so, die Kopfhörer können nicht raus, weil sie sich fest im Ohr festgehakt haben. Nee. Aber fernab davon, Spiel für Telltale Game. Das Lustige ist, dass das Ding ja eigentlich erst im April rauskam. Und ich habe eigentlich schon das Gefühl, dass es uns viel, viel länger irgendwie begleitet. Na, ich glaube, du hast das gelesen. Das habe ich nämlich genauso auch gelesen. Du gibst hier, komm, wie er schon anfängt zu grinsen. Hast du gerade noch irgendwelche klugen Sachen zu Walking Dead durchgelesen im Internet? Nee. Und bringt das jetzt als eigene tiefschürfende Erkenntnisse? Nee, Chris, also mich kannst du damit nicht foppen. Wahrscheinlich habe ich irgendwo gelesen, aber ich habe alles irgendwo gelesen. Ja, ja. Wenn ich was über die Bibel erzähle, habe ich dir auch die Bibel schon gelesen. Viel länger begleitet. Das habe ich irgendwo gelesen vorhin noch. Hey. Ja, komm, ja, schon gelesen. Ich wünschte jetzt, ob ich Penny Arcade abgesurft habe. Wie ich dich kenne, natürlich schon. Ja, okay. Es ist natürlich ein nachvollziehbarer Gedanke, einfach. Ich denke mal, eigene. Weil er natürlich, oder weil jeweils, wenn eine Episode des Spiels rausgekommen ist und The Walking Dead eben von Telltale Games, wie du anerwähnt hast, ein Episodenspiel in 5 Episoden aufgeteilt und zwischen, ich glaube, wie war der Abstand? So 1,5 bis 2 Monate pro Episode. Nee, eigentlich fand es ja immer irgendwie 6 Wochen. Ich glaube, von 1 auf 2 war es ein bisschen länger. Oder was von 2 auf 3? Da hat man also irgendwo gab es mal Knatsch in der Fangemeinde. Ich habe die ganze Staffel gekauft und die hat mir versprochen, in dem Monat kommt das Spiel raus. Das war 1 auf 2. Ich glaube auch, die zweite hat sich Zeit gelassen. Genau, 1 auf 2, und das war vor allem auch, glaube ich, hauptsächlich die Mac- und die PS3-Version, die da lange Zeit... Also da haben generell alle gewartet zu der Zeit, weil es dann angeblich technische Probleme gab und es ist nie wirklich. Da war man schon so ein bisschen kritisch, so, ey Leute, macht mal keinen Scheiß. es ist halt generell gemunkelt worden, woran es liegt, irgendwie an dem Entscheidungssystem, dass das nicht richtig eingeflochten wurde oder so, wirklich gesagt wurde es nicht. Man muss dazu auch sagen, so wir werden ja viel über die positiven Aspekte sprechen. Natürlich hat das Spiel halt auch, obwohl man länger auf die zweite Episode gewartet hat, immer noch sehr gehakt. Also stellenweise. Du meinst so technisch gehakt. Genau, oder? Genau. Auf welcher Plattform haben wir es denn jeweils durchgespielt? Also Tim, auf was hast du es gespielt? Ich habe auf Xbox gespielt. Ich habe es auch auf der Xbox gespielt. Ich habe es auf dem Mac gespielt. Auf was? Auf Mac. Und auf PS3 habe ich es auch gespielt. Okay, Tim? Christian bin ich, aber ich werde deine Frage trotzdem antworten. PC und Xbox 360, also okay. Hauptsächlich Xbox 360 und die ersten Teile auch auf dem PC. Okay, ich habe es nur auf dem PC gespielt und ich glaube aber plattformübergreifend kann man da sagen, da sind wirklich diese Technikprobleme da gewesen. Ich musste auch ein bisschen im Internet ausloten, nachdem ich die erste Episode gespielt habe und die wirklich stellenweise bei vielen Entscheidungen gehakt hat, die Schatten runterdrehen und ausschalten einfach, damit ich einigermaßen ein flüssiges Spielerlebnis habe und nicht zur Slideshow alles immer. Ja, man merkte vor allem bei einigen Szenen, beispielsweise in der zweiten Episode, wo am Anfang das Lager überfallen wird und dann plötzlich diese Shooter-Elemente mit einfließen, dass die Engine einfach für das Ganze gar nicht so krass gebaut wurde. Also für diese sehr, sehr flotten Entscheidungen, wo du dann genau erzielen musst. Es hat nicht ganz funktioniert. Meine Telltale hat im letzten Jahr ziemlich viel Knatsch bekommen für, das war Jurassic Park, The Game. Und ich habe eigentlich fast alle Telltale-Spiele so ziemlich durchgespielt, mit Ausnahme von Jurassic Park. Das liegt bei mir noch auf der Festplatte, einfach weil es dort auch so eine Art viele Quicktime-Events gegeben hat und viele kleine Action-Einlagen, die man machen muss und dort genau wegen dieses Elementes du das Spiel nicht vernünftig zocken konntest. Und im ersten Moment war ich auch ein bisschen abgeschreckt. Alles an The Walking Dead, der ersten Episode, sah gut aus, aber ich hatte schon ein bisschen die Befürchtung, dass da wieder so ein kleines Debakel entstehen kann. Also wie die anderen Telltale-Spiele vorher waren, ich habe mitgekriegt, dass die teilweise schon kritisiert wurden aus inhaltlichen oder technischen Gründen, kann ich aber nichts zu sagen, weil ich die nicht gespielt habe und im Laufe von Walking Dead, also ein, zwei Sequenzen sind mir in der Tat aufgefallen, also zweite Episode, Chris, weil du es gerade meinst, ist mir am Anfang nicht so aufgefallen, als das Camp überfallen wurde, sondern mehr am Ende auf der Farm, also gerade so in den letzten 10 Minuten hat es teilweise wirklich derbe geruckelt, also so derbe, dass ich echt Angst hatte, mir schmiegt jetzt gleich das Spiel ab und davor hatte ich echt ein bisschen Schiss, weil man vorher schon gelesen hat, dass irgendwelche Spielstände vielleicht dann angegriffen werden können und so und davor hatte ich dann irgendwie echt Angst, das wollte ich gar nicht, also so ein paar Ruckler sind mir auch aufgefallen, fand ich auch nicht schön, haben mich aber nicht übermäßig gestört. Aber jetzt zum Beispiel am Ende von der 5., die fand ich teilweise so extrem dunkel, dass ich im Optionsmenü die Helligkeit komplett, ich musste sie komplett auf 10 drehen, weil ich habe nichts gesehen, wirklich nichts. Also diese Szene, wo sie den Fahrstuhlschachter hochklettern. Mhm. Also wenn ich nicht gewusst hätte, dass gerade Lee an der Leiter hängt, also es ist natürlich irgendwie ein schwarzer Mann im Dunkeln, ist natürlich auch irgendwie sehr lustig, aber es war auch die Szene an sich war so dunkel, ich habe wirklich nichts gesehen, das ist jetzt kein Witz. Das ist lustig, ich komplett hochdrehen. Da habe ich auch geschaut, auf welcher Helligkeitsstufe gerade mein Spiel steht und es war schon auf 9. Also du hast 10 Punkte kannst du vergeben und es war schon auf 9 und es war trotzdem noch zu dunkel. Also am Anfang dachte ich, es wäre irgendwie ein Stilmittel. Finde ich auch manchmal okay, wenn man nicht alles erkennt. Es soll ja irgendwie auch immer sehr, sehr nebulös und quasi im Schatten gelassen werden. Das finde ich auch okay, aber wenn es darum ging, also ich habe irgendwann verstanden, ich hätte jetzt hier eigentlich was sehen müssen, einfach um zu raffen, wo ich gerade bin, aber ich sehe nichts, weil es so extrem dunkel ist. Also da würde ich mir wünschen, wenn wir davon ausgehen, dass es eine zweite Staffel gibt, was wir, glaube ich, alle tun. Ich denke mal, das wurde ja auch schon bestätigt. Wirklich? Also ich glaube schon. Die wurde ja auch schon bestätigt. Ich könnte gut jetzt aufhören. Also selbst nein, bist du irre? Das war ja quasi wie ein Testballon und der hat ja völlig funktioniert. Also ich sehe da keinen Grund, warum sie die Serie jetzt schon wieder beenden sollten. Aber vielleicht auf jeden Fall wünsche ich mir da für die zweite Staffel, dass sie an den technischen Rucklern noch ein bisschen schrauben und drehen, damit die dann wirklich so weit wie möglich ausgemerzt werden. Das finde ich total toll. Ich dachte fast schon, also bei mir beim PC auch alles sehr dunkel, dass es wäre vielleicht eine Einstellungsgeschichte von meinem Fernseher aus her. Also ich musste da teilweise mit dem Stick dann absuchen, wo es dann klickbare Bereiche gibt, damit es mir sagt, was ich da gerade sehe. Ja, das ist sowas ist ja nicht so schön. Gehe ans Gitter. Okay, es ist schwarz, aber ach, wenn du sagst, da ist ein Gitter, dann glaube ich dem Spiel mal. Also fernab davon, egal wie groß mein Auge juckt gerade ein bisschen, weil irgendjemand von euch ganz sicher Katzen hat. Egal wie groß diese technischen Mängel denn gewesen sind, für mich ist das Ding halt trotzdem so gut, dass ich da gerne drüber hinweggesehen habe. Also die Story und auch alles, was darum herum geschickt wurde, hat das wieder aufgefangen. Ja, wir müssen natürlich einmal vorneweg diese Sachen ansprechen, damit wir jetzt nicht irgendwo zwischendurch drin in irgendwelche Technikologen dort verfallen. Auch unabhängig von Ruckeleien und auch teilweise zerstörten Spielständen, die es mal gegeben haben soll. Was siehst du denn? Nee, ich guck nur, ich bin immer so ein bisschen paranoid, nicht, dass ich irgendwie jetzt auch, Mikro ausgegangen ist. Oder ich bin auch paranoid. Ja, weil da nur 3 Ausschläge sind. Ich weiß, ich konnte den 4. nicht dazu packen, aber den habe ich vorher geprüft. Meiner ist hier unten ganz klein. Ach so. Technik gelöt. Du könntest doch mal sagen, wenn die Leute wüssten, wie viel uns immer so durch die Lappen geht, fertig produzierte Dinge, ob Podcasts, ob Videos, ob irgendwelche Talkrunden, weil ein Mikro nicht an war oder die Kamera lief nicht oder das Tape war alle und keiner hat es gemerkt. Deswegen Christian sind wir alle mittlerweile. Christian tritt auf einen Stromschalter und löscht 6 Stunden Podcast, das sind wir auch schon. Ja, oder jemand steht auf und wirft dabei die Xbox um aus Versehen und der Spielstand ist komplett weg mit allem, was jemals drauf gecaptured wurde und all sowas. Also hatten wir alles schon, Leute. Deswegen sind wir immer jetzt so ein bisschen paranoid, was das angeht. Egal. Aber zum Glück bin ich ja gefeit vor solchen Fauxpas. Resident Evil Podcast. Ich sag absolut. Und der war so gut. Wirklich. Er war sehr gut. Also wenn ich das jetzt hören würde als User, ich wäre jetzt nochmal so richtig angepisst, wenn ich das jetzt nochmal so erwähnt bekomme, über diesen schönen Resident Evil Podcast, den Gregor aus Versehen gelöscht hat. Ja, ich glaube, mein Erzfeind, der wahrscheinlich irgendwo da draußen auf der Welt rumwandelt, ist gleichzeitig Resident Evil Podcast und Kingdom Hearts Fan. Also für den habe ich richtig die Parade verregnet. Ja. Um jetzt noch einmal zurückzukommen. Also, auch langweilig. Ja, Entschuldigung. Gut, ich gehe. Nein, also aber auch im Spiel kommen Leute oftmals zurück. Diese Geschichte von wegen Technik und so weiter, klar. Das Kernelement des Ganzen ist ja nach wie vor und wird auch immer bleiben, halt das starke Storywriting und die Atmosphäre, die das Spiel halt irgendwie verpackt hat. Worauf ich vorhin nur halt einmal hinaus wollte, ist dadurch, dass halt diese Warterei auf die 2. Episode halt da war, war nachher das Ergebnis, das technische Ergebnis einfach nicht so, dass man jetzt das Warten hätte rechtfertigen können, was sich ja aber auch über die Episoden hin nachher verbessert hat. Also es ist immer, die Veröffentlichung ist ja, glaube ich, eigentlich relativ der Zeitraum ist einfach kürzer geworden. Also ich habe das Gefühl, gerade Episode 4 und 5 sind relativ zeitnah erschienen. Also sie haben sich zumindest nicht mehr so viel Zeit gelassen wie zwischen 1 und 2. Arbeitsweise von Telltale ist immer, also wenn man in den letzten Jahren ihre Episoden-Releases dann verfolgt hat, beispielsweise bei Tales of Monkey Island, die Sam Max spielte, oder im letzten Jahr dann Back to the Future, dass die viele kleine Teams haben, die parallel an diesen Episoden arbeiten und es ist eben nicht so, dass eine abgeschlossen ist und dann sich das gleiche Team an die nächsten setzt, sondern da unterschiedliche Schreiber, unterschiedliche Grafiker teilweise da dran gelassen werden und nur gewisse Leute sich mischen. Und ich glaube, wenn dann einmal so dieses Maß gefunden ist, wie man sich da technisch arrangieren kann, dann kann auch der Release-Zeit Zeitraum dann eingehalten werden. Das haben wir bei Walking Dead später ja dort gesehen. Bevor wir jetzt inhaltlich dort einsteigen, einmal, ich bin vor dem Spiel nicht wirklich besonders bewandert gewesen mit dem Walking Dead-Universum. Ich weiß, es gibt eine TV-Serie und eine dementsprechend große Comic-Reihe, die darauf basiert, aber ich hatte nicht wirklich Kontakt damit. Also Tim, du kennst dich mit den Comics recht gut aus. Ja, es ist auch erstmal andersrum. Also die TV-Serie basiert auf den Comics, die Comics waren halt so das, was die ganze Serie gestartet hat von Robert Kirkman halt, der vorher, glaube ich, ein paar Marvel-Sachen gemacht hat und dann halt das eigenständige Ding mit The Walking Dead gestartet hat. Und die gibt's schon ein bisschen länger, oder? Die Comics. Die gibt's schon länger, genau. Wie lange weiß ich jetzt leider auch nicht. Aber hast du nicht recherchiert? Recherchiert, ich bitte dich, sind wir hier beim investigativen Journalismus. Ja, du guckst es dir nach dem Podcast, schaust du kurz nach, wann es ist und ich schneide es genau an die Stelle hier rein. Okay. Oktober 2003. Da ist es so, dass die Serie halt, als dieser Boom eingesetzt hat, produziert wurde, wo auch der Pilot meiner Meinung nach sehr, sehr gut war, aber der Rest sich irgendwie sehr stark von den Inhalten des Comics so entfernt hat. Also es gab immer noch gleiche Akteure, aber es gab auch es wurden welche wegrationalisiert, es wurden welche dazugepackt, es wurden Schauplätze verändert und. Und deswegen habe ich mir die erste Staffel damals noch angetan, dann aber nicht weitergeguckt. Jetzt hört man ja immer wieder, dass die zweite auch wieder nicht so gut war, die dritte jetzt wieder top ist. Ach, ich werde es mir trotzdem nicht angucken. Hört sich an wie Prison Break fast schon. Ja, mag sein. Erste war cool, zweite grauenhaft, dritte sind sie wieder im Knast und dann ist alles gut. ich habe das eben drumherum gehört. Ich habe Walking Dead eben als TV-Serie, wo mir das eben primär rangeht, weil ich kein Comicleser bin, habe ich mir trotzdem nicht angeguckt, weil ich muss zugeben, eigentlich bin ich schon seit einiger Zeit ziemlich durch mit dem Thema Zombies, weil man einfach so enormst bombardiert wurde in den letzten Jahren in allen Medienformen. Zombies hier, Zombies da, Zombies überall. Das ist fast schon so, hat schon eine Melodie gehabt, ne? Stefan, kannst du jetzt einen Beat runterlegen und damit auf 1 gehen? Da ist die Maus. Ja, nicht hier, genau. Kommt die Maus. Ich muss sagen, trotz meiner Zombie-Müdigkeit und ersten Scheu davor, nochmal in das Thema einzusteigen, haben es zumindest, das Spiel hat mich schon von Anfang an so dann investiert in das Thema, dass ich dran geblieben bin. Und das hat ja schon was auszusagen, finde ich, für mich zumindest. Also ich glaube, der Erfolg von Walking Dead liegt aber auch einfach dem Punkt zugrunde, dass im Gegensatz zu so, also zu letzteren Zombie-Filmen oder sowas, der Fokus bei Walking Dead einfach viel mehr auf der Charakterentwicklung der Akteure liegt und auf der Verrohung der Menschheit, als halt, dass die Zombies aktiv halt die Bedrohung darstellen, sondern es ist nachher einfach der Mikrokosmos wird einfach irgendwann da darauf begrenzt, dass die Zombies halt da sind, so wie, keine Ahnung, das ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber so wie in Japan Leute mit einer Atemschutzmaske rumlaufen, weil Smog da ist, der ist nicht gut für einen und so weiter. Ja, der gute Smog. Es ist nicht der gute Smog. Das ist sowas Allgegenwärtiges, wo auch jeder sich bewusst ist. Allerdings ist das, was zwischen den Menschen halt passiert, eigentlich das Interessante und das, was nachher auch fokussiert wird. Und da ist halt irgendwie, hat Walking Dead halt geschafft, den Fokus so drauf zu richten, dass es die Leute halt auch fesselt. Also auch im Comic und dann auch in den Anfängen, wo in der TV-Serie eben irgendwas musst du ja als Alleinstellungsmerkmal haben, um aus diesem ganzen Zombie-Wust herauszustechen. Das ist ja auch einer der Gründe, warum, nochmal kurz auf die TV-Serie bezogen, warum die meisten Leute die zweite Staffel so öde fanden, weil da für die meisten halt zu wenig Zombie-Action passierte und der Fokus zu sehr auf der eigentlichen Gruppe war. Und dann gab es halt irgendwie immer wieder Streitereien und manche Animositäten zwischen Charakteren wurden dann über Folgen hinweg ausgewälzt. Also das war jetzt nicht so der ganz krasse Action-Cocktail, die zweite Staffel. Aber gerade das hat mir auch echt sehr gut gefallen. Also ich fand, das war gut inszeniert. Die Charaktere, über die hast du doch im Laufe der Staffeln auch immer mehr erfahren. Also manche Leute, die dir am Anfang wie die absoluten Arschlöcher erschienen, über die hast du dann so viel erfahren, dass du dann so langsam ihre Beweggründe nachvollziehen konntest, warum die so geworden sind. Und andersrum auch, Leute, die du erst irgendwie, die so als relativ aufrechte, positive, typisch langweiligen Heldenfiguren gezeichnet wurden, von denen hast du dann nachher noch mitgekriegt, dass sie auch ihre dunklen Seiten haben und vielleicht irgendwie, die auch so ein bisschen zweifelhaft sind. Also ich fand die zweite Staffel echt irgendwie sehr cool, mir hat die sehr gut gefallen. Ich fand, ähnlich wie die Spielserie haben die auch eine gute Balance gehabt, dass die Zombies immer wieder so quasi akzentuieren, was eigentlich gerade innerhalb der Gruppe los ist. Also es ist ja auch im Spiel nicht so, dass du quasi alle 5 Minuten einen krassen Zombie-Angriff hast und mörderhektische Quicktime-Events, sondern das ist ja quasi immer so ein Auf und Ab. Du kannst dich nie sicher fühlen. Immer wenn du merkst, seit 20, 30 Minuten ist jetzt wirklich nichts mehr richtig passiert, kannst du schon ahnen, so gleich geht's wieder los. Aber wann und wie und in welchem Rahmen genau, das kannst du ja nicht absehen. Und das haben sowohl die Serie als auch das Spiel echt sehr gut gemacht. Die Comics, muss ich zugeben, kenne ich nicht. Die lese ich vielleicht irgendwann mal, wenn alles vorbei ist. Aber da wird es ja demnächst noch eine Retail-Fassung. Ich weiß nicht, ob sie in Deutschland auch rauskommen oder nicht. Glaube also nicht. Also ich habe gehört, dass sie nicht in Deutschland rauskommt. Und ich habe gehört, dass sie in Deutschland rauskommt. Deswegen bin ich mir nicht genau sicher, was passiert. Das ist Schrödingers Katze der Releases sozusagen. Ja. Und in der Retail-Fassung sind die, ich glaube, die ersten 48 Bände oder die ersten 48 Ausgaben des Comics quasi also, dabei. Wie nennt man das? Omnibus oder irgendwie so, ne? Wenn dann viele Bände auf einmal dann zusammen geklatscht werden. Aber wie Tim schon sagte, also das, was bei Walking Dead eigentlich ein bisschen anders ist als bei vielen anderen Comic-Zombie-Serien, ist halt, dass die Zombies im Prinzip nicht wirklich die Bedrohung sind, sondern sie sind einfach nur ein Mittel zum Zweck eigentlich. Also sie sind so eine ständig im Hintergrund agierende Gefahr, ja, die du zwar auch immer wahrnimmst, aber die halt nicht immer die primäre Gefahr ausmacht, sondern es geht halt eher darum, wie entwickeln sich die Leute und ist nicht der Mensch eigentlich das größere Problem, weil du den schlechter einschätzen kannst als so ein Zombie. Ja, wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass die Zombies da nicht wirklich die Bedrohung sind. Ich finde, die sind nur eher so eine externe Bedrohung oder zugespiegelt gibt es dann halt noch so die interne Bedrohung in der Gruppe. Aber also siehst du ja im Spiel und das siehst du auch in der Serie, wenn die Zombies tatsächlich dann irgendwie mal angreifen oder irgendjemand blöd in so ein Zombie-Nest stolpert, dann ist ja auch sehr schnell dann die Kacke am Dampf. Ja, klar. Also die Zombies sind schon eindeutig eine Bedrohung, aber die sind halt nicht die einzige Bedrohung. Und ich finde, das hat auch genau, also der Fokus die Spielserie halt genau, sehr, sehr gut rübergebracht. Der Fokus liegt einfach nur nicht darauf, dass eben die Zombies die eigentliche Gefahr sind. Mhm. Natürlich ist es immer klar und zum Glück ist es nur Spekulation, wie so eine Zombie-Apokalypse wirklich ablaufen würde oder nicht. Boah, ich bete jeden Tag, ey. Wirklich, das wäre das Allerbeste. Das wäre schön. Ja, echt. Es könnte, sagen wir so, der Menschheit könnte nichts Besseres passieren. Ja. Und schon sind wir beim Empathie-Podcast. Sie wollen gute Laune nicht mit uns. Willkommen bei Misanthropen-TV heute. Liebes Game One, ich bin Opfer einer Zombie-Plage geworden und ich fühle mich verletzt durch euren Podcast. aber dadurch, alleine die Tatsache, dadurch, dass du durch das Spiel ein spielbares Element sozusagen, diesen Werdegang, den man sonst nur gezeigt bekommt, wie so eine Zombie-Apokalypse startet, wie du als Mensch dich dort drin verhalten kannst, was dort die Ängste, Sorgen und Nöte dort sind, dass du dort richtig in diese Rolle reingepackt bist und das auch behutsam wirklich dann angegangen wird und eben nicht überall immer Gas geben, das, was du ausgeführt hast, Wolf, ne? Dass da nicht immer dann eben die quasi Zombie-Ego-Shooter-Variante und ich hole mir den Weed-Whacker und fahre durch Schwaden von Zombies dann durch und zerhacke alles, sondern wirklich, dass einem das näher gebracht wurde, ohne jetzt in der aktuellen Situation, in der jeweiligen Situation wirklich zu sein. Das finde ich, hat das Spiel echt schön umgesetzt. Ja. Und ich glaube, wie das, um das nochmal kurz abzuschließen vielleicht, dass Walking Dead auch so einen gewissen Reiz daraus zieht, für mich zumindest. Also in meinen Augen haben die dem Zombie, ich weiß, die Comicserie, die ist auch schon älter und so, ja. 2003. Der Idee des Zombies auch so ein bisschen die Ernsthaftigkeit wiedergegeben. Also wie du schon gesagt hast, Gregor, am Anfang, eigentlich haben wir alle so ein bisschen die Nase voll von Zombies. Also ich glaube, selbst die großen Zombie-Fans hier unter uns, wenn wieder mal irgendwie so ein Zombie-Spiel angekündigt wird, so langsam, also man gähnt ja eigentlich nur noch so, ach ja, natürlich schon wieder so popkulturelle, postmoderne Zombies. Und ich bin zum Beispiel großer Fan von Left 4 Dead, finde ich, ist immer noch ein richtig geiles Spiel, also mit das beste Zombie-Spiel, aber selbst da sind es ja mehr so die Popcorn-Zombies mit irgendwelchen Extremmutationen, so dass der dicke Boomer da rumläuft, der dann so Galle spucken kann, also was, das ist ja schon so ein bisschen comichaft überhöht. Und der Walking Dead-Zombie, der ist halt wieder, der ist langsam, ist so ein klassischer Zombie, er rennt nicht mehr, der hat keine besonderen Fähigkeiten, also der ist quasi wirklich so ein ganz klassischer, aufs ganz primitivste runtergebrochene Zombie. Ich finde gerade in der TV-Serie sieht extrem geil aus, also das Make-up von den Zombies, die sehen, wenn die verfault aussehen sollen, dann sehen die auch richtig verfault aus, aber also komplett, du siehst so halbe Leute durchs Gras kriechen, das sieht allein von der Maske her ist das echt richtig geil. Und auch im Spiel finde ich, also da gibt's ja schon durchaus, ja, also wenn man sich mal überlegt, wie viele Zombies man am Ende von der fünften Episode dann getötet hat über das ganze Spiel, es sind schon mehr als so 2, 3, es sind schon relativ viele Zombies, aber trotzdem fand ich die dann nie so wirklich inflationär eingesetzt. Also immer wenn es um Zombies ging, habe ich auch sofort wieder gespürt, okay, ich verstehe, dass es eine ernsthafte Bedrohung und eine tödliche Gefahr ist und es ist nicht einfach nur so ein Hindernis zwischen dir und dem nächsten Punkt, den du erreichen musst, so, ach, ja, so ein paar Zombies. Also das haben die echt gut hingekriegt, so dem Zombie wieder die gefährliche Ernsthaftigkeit zurückzugeben. Ja, da muss ich wirklich beipflichten. Ich habe dieses Jahr 3 Zombie-Spiele durchgezockt. Walking Dead einmal, das andere Resident Evil 6 und das andere war Lollipop Chainsaw. Ja, und das sind natürlich dann auch das sind 3 Spiele, die wirklich diametral wirklich auseinandergehen, den Umgang mit dem Zombie. Nimm mal Resident Evil, das als Reihe so gewachsen ist, dass es mittlerweile Zombies nur noch so präsentieren kann, dass die ewig weiter mutieren und irgendwann so groß wie Hochhäuser sind. Und dadurch eben, weil die einfach nicht sich mehr weiter reduzieren können. Und ja. Lollipop Chainsaw ist dann mehr der komödiantische Aspekt oder sowas mehr in Richtung Joss Whedon, schnelle Witze. Und es wird mit dem Thema komplett anders umgegangen. Da ist wieder, dass ich nochmal wirklich Spannung spielen kann bei so einem Zombie-Spiel und wirklich auch teilweise Ängste dann ausgelöst werden. Also ich saß jetzt nicht zitternd vor dem Fernseher bei Walking Dead, einfach, dass ich war emotional wesentlich mehr dort investiert in diese ganze Zombie-Welt, als ich es bei Lollipop Chainsaw und Resident Evil in dem Maße gewesen bin. Ja, auf jeden Fall. Dadurch, dass beim Spiel ja auch sehr früh thematisiert wird, wie schnell so eine Gruppe ein Mitglied verlieren kann. Das geht ja wirklich innerhalb von Minuten. Das ist so lustig. Ich glaube, es war zwischen der vierten und der fünften oder dritten und der vierten, ist uns allen zusammen am nächsten Tag, als wir darüber gesprochen haben, mal aufgefallen, wenn irgendjemand mal 10 Minuten aus dem Raum gehen würde, während du weiterspielst und kommt dann nach 10 Minuten wieder rein und du siehst auf einmal dass die Hälfte der Figuren fehlen. Du denkst echt, du wirst hier gerade verarscht. Was ist das denn? Die verstecken sich doch gerade irgendwo im Gebüsch. Die musst du jetzt suchen oder was? Ja, das war und auf einmal, weißt du, auf einmal innerhalb von Minuten verlierst du 4-5 Mitglieder deiner Gruppe. Also dieses, bei Walking Dead ist ein Zombie nicht nur eine Bedrohung für dich als Spieler, für dein Bildschirmleben. Du kannst möglicherweise sterben, siehst ein Game-Over-Screen, sondern da schwingt auch immer sofort Verlust mit. Also Verlust eines Freundes, Verlust eines Familienmitglieds. Dadurch wird die Gruppe weiter geschwächt. Und das ist ein Aspekt, der zum Beispiel jetzt weder bei Resident Evil noch bei Lollipop Chainsaw spielt ja eine Rolle. Also da sind ja Zombies wirklich nur Kanonenfutter. Das ist ja auch legitim, das kann man auch lustig finden, aber diese Art von Zombie, die habe ich in den letzten Jahren einfach so oft gesehen, das kickt mich jetzt nicht mehr. Also deswegen fand ich auch Lollipop Chainsaw fände ich völlig legitim, dass man den Zombie da so einsetzt, aber das ist jetzt nichts, was mir irgendwie auch nur annähernd im Gedächtnis geblieben ist, ganz anders als eben Walking Dead. Deswegen habe ich dann am Ende des Tages lieber drei Walking Deads als ein halbes Lollipop Chainsaw. Mhm, genau, also Zombies sind mittlerweile einfach Popstars wirklich geworden, also der Zombie an sich und ja. Diese Reduktion wieder zu dem, warum der Zombie eigentlich zum Star geworden ist, das hat Walking Dead als Spiel zumindest sehr gut eingefangen. Vielleicht sollten wir einmal kurz darüber reden, wie sich denn dieses Walking Dead-Universum entwickelt. Also, weil du hast ja durchaus Parallelen zwischen der Comicserie und der TV-Serie. Also da sind es ja auch die gleichen Hauptcharaktere zum Großteil. Und Telltale ist halt einen recht mutigen Schritt gegangen, indem sie gesagt haben, okay, wir machen 99% der Charaktere gibt es so nicht. Also, ja, es ist parallel halt einfach. Genau, es ist parallel, aber es gibt halt auch Überschneidungen. Also du triffst ja Glenn, der sowohl in der Serie als auch in den Comics vorkommt, den triffst du auch im Spiel, der sich dann aber auch auf dem Weg nach Atlanta macht, um quasi seine Aufgabe in der TV-Serie nachzugehen. Das finde ich immer ganz nett als Überschneidung, während zum Beispiel die erste Episode von der TV-Serie ja wirklich fast schon die einzelnen Comic-Panels abgebildet hat. Also da war ja quasi der Comic so eine Art Drehbuch schon fast, wie die Kameraeinstellungen zu sein haben. Mhm. Und da muss ich auch sagen, dass Telltale Games im Prinzip eine sehr, sehr mutig war, nicht auf diese wirklich bekannten Charaktere zu setzen, was ja auch sich irgendwie ein paar Leute gewünscht haben. Also eigentlich. Kirkman war ja irgendwie involviert, er hat jetzt nicht per se die Story dazu geschrieben, aber er stand in beratender Funktion, glaube ich, den Storyschreibern zur Seite, so war es doch, ne? Ja. Auf der anderen Seite, also klar, es ist schon mutig, aber so gesehen fand ich, lag dieser Schritt auch nicht so wahnsinnig fern, denn also zum dritten Mal hätten sie ja quasi nicht nochmal exakt dieselbe Geschichte erzählen können, zumindest nicht in der ersten Episode, sonst hättest du die Comicvorlage, dann die TV-Serie, die in der ersten Folge ja quasi 1:1 die Panels übernimmt. Und wenn sie das jetzt nochmal als Spiel gemacht hätten, glaube ich, hätten sie sich selbst einen Start schwerer gemacht als ohnehin schon. Von daher finde ich das dann doch fast relativ naheliegend, irgendwie einen anderen Weg zu gehen. Aber dass es dann so erfolgreich werden würde, das war natürlich nicht abzusehen. Wobei ich da aber auch sagen muss, dass die Charaktere aus dem Videospiel mich halt viel mehr, also die haben viel mehr Potenzial? Polarisiert? Polarbär? Polarmann. Die haben sehr viel mehr Populistisch? Polygone? Also, Polygamie. Ich fange den Satz an. Polyester? Also, Porzellan. Poperze. Also sie haben viel mehr Porno. Sag's doch. Viel mehr Porno, das Videospiel, Alter. Die Charaktere, das hat mich einfach viel mehr gefesselt und das Videospiel hat mich auch viel mehr an sich gerissen, als es jetzt irgendwie die Serie oder die Comics jemals geschaffen haben. Also die Nähe zu den Charakteren, gerade über diese 5 Episoden, wenn ich saß wirklich beim Abspannen da und habe auf einmal so Flashbacks im Kopf gehabt und mir überlegt, was ich alles mit denen quasi erlebt habe. Auf jeden Fall. Und das ist, also diese ganze Emotionalität, die da aufgebaut wurde, das ist wirklich halt für mich einmalig gewesen bis jetzt. Also ich hatte zwei Szenen, wir gehen ja gleich quasi noch chronologisch diese Episoden ab, aber ich hatte wirklich zwei Szenen im Spiel, wo ich fast geweint habe. Nein, du hast geweint. Jetzt gibt's auch bei zu. Einer habe ich auch. Jetzt gibt's auch nein, zu. Bei einer habe ich tatsächlich eine Träne verdrückt. Ja. Aber das hat, wenn ich so überlege, glaube ich, noch nie ein Spiel bei mir geschafft. Und die Charaktere, die es da gibt, die fand ich auch allesamt, oder sagen wir so zu 70% richtig. Das ist schon ein Unterschied von allesamt zu 70%. Ja, weil mir in dem Moment, wo ich allesamt gesagt habe, nochmal welche eingefallen sind, die mir eigentlich jetzt nicht viel bedeuten, aber ein Großteil der Charaktere war einfach, auch wenn sie nur kurz da waren, so gut waren so gut etabliert, dass ich wirklich mitgefühlt habe. Und wie gesagt, dann gibt's halt auch einige Entscheidungen. Direkt in der ersten Folge musst du dich entscheiden, ob du Junge oder Mädchen rettest am Ende. Also Carly oder, ich weiß gar nicht, wie er heißt, Duck. Duck, Duck ja. Nein, es waren noch zwei Jungs, glaube ich. Ne? Duck, wie Ente ist der kleine Junge und Duck von Douglas ist der Dicke. Genau. Oder halt, ob du Carly rettest. Und deswegen habe ich halt so Duck jetzt zum Beispiel nicht dieses große, er hat jetzt sein Potenzial nicht ausschöpfen können, möchte ich meinen. Aber Duck hat sein Potenzial nicht bei dir ausgeschöpft. Nee. Da haben wir einiges zu besprechen, glaube ich. Einiges. Nee, bei mir war ganz großer Bestandteil der ganzen Story. Ja, bei mir war er gar nicht dabei. Unglaublich. Nö, bei mir auch nicht. Aber ich muss auch sagen, also Alter, wie kann das denn sein? Also ich kann ehrlich gesagt, da müssen wir jetzt gleich wirklich reden. Wie kann man den Duck retten? Ja, und das Witzige ist, ich habe mich mit Gunnar unterhalten und der hat auch Duck gerettet. Und tatsächlich ist uns dann aufgefallen, dass einer der Momente für mich in der dritten Episode, die dritte Episode hat für mich zwei Momente, wo mir wirklich so der Atem gestockt ist, wo ich so dachte, Alter, das geht nicht, dass es jetzt einfach nochmal sehr viel schlimmer wird. Und dieser eine Peak, den gibt es für Leute wahrscheinlich nicht. Peak. Ich hab's gerade gepiekt. Ja, süß. ja. Schwing. diesen einen Peak, den gibt es einfach nicht für diese Leute, die Duck gewählt haben. Die Duck gerettet haben. Ja, absolut. Ich muss auch sagen, also wir kommen ja gleich drauf. Wir sollten jetzt anfangen, endlich über die erste Episode zu reden. Wie kann man den Duck retten? Da spricht überhaupt nichts dafür, den zu retten. Was spricht denn für den anderen Typen da zu retten? Welcher andere Typ, Alter? Das war eine Frau. War es eine Frau? Ich weiß nicht mehr. Sie ist eine Frau. B, sie hat eine Knarre in der Hand in der Szene. Nee, tut mir leid. Also das war keine Frau, das war der Sohn des Farmers. Nein, das war. Okay, lass uns chronologisch vorgehen. Das ist doch die zweite. Nein, das ist Farm. Nee, das ist. Du redest doch davon. Das ist schon die erste. Doch davon Duck, den kleinen Jungen mit dem Traktor. Ja. Wir reden von dem dicken Duck. In dem Supermarkt. Nicht Duck, sondern Duck. Wo du die Entscheidung hast, links oder rechts. Achso, Duck oder. Achso, aber. Carly. Ja, klar, natürlich habe ich Carly gerettet. Ja, na, also, Gregor. Warum ist deine Ehre auch wieder? Ich wollte schon sagen. Okay, Gregor hat aber tatsächlich halt Duck gerettet. Ja, ich kenn auch jemanden, der hat auch Duck gerettet. Der hat einfach nur andere Vorlieben. Aber lass uns doch einfach mal über Episode 1 reden. Genau, lass uns einmal dort hingehen. Also um kurz mal hingehen. Emotional und von Gedanken dann hingehen. Man muss sagen, jede Episode kostete 400 Microsoft-Punkte oder halt 5 Euro. Das ist nicht viel Geld. Nee. Also direkt von vorweg. Zum Reinschnuppern war das ganz geil. Ich habe mich wirklich gefreut. 3 Stunden Spielzeit hatte die erste Episode. Man konnte die separat kaufen auf Xbox und PSN. Auf Xbox musstest du sie sogar separat kaufen. Und da gab es keinen Season Pass. Und beim PC musstest du sie zusammen kaufen. Ja, ich habe es über Steam dann direkt gekauft mit dem Season Pass. Und ich glaube, wie viel? 25 Euro oder sowas ausgegeben. Genau. Gab es aber auch schon im Angriff für 12. Also ja, ich mein, zuletzt in den Steam Sales für 12. Also wer da nicht zugeschlagen hat. Das ist 2,50 pro Episode. Also ich meine, kann man machen. So viel Spaß. Beste Unterhaltung. Okay, Episode 1. Genau, lass einmal das Setup machen. Wie beginnt Episode 1? Wo sind wir gerade, als Episode 1 anfängt? Lee, jemand, zu dem wir zu dem Zeitpunkt wissen wir eigentlich ja noch gar nicht, wer Lee ist, weil er kein Charakter ist, den man irgendwo herkennen muss, wird im Polizeiauto abtransportiert. Man hat halt ein Gespräch mit einem Polizisten über das, was wohl geschehen sein kann mit Lee. Man erfährt quasi, dass er wohl auf dem Weg ins Gefängnis ist oder zum Gericht oder zum Gefängnis? Gefängnis. Ich glaube, vom Gefängnis. Ja. Und er ist halt verknackt worden, weil er angeblich zu dem Zeitpunkt den Liebhaber seiner Frau umgebracht hat. Und, aber das weiß man da doch noch gar nicht. Nee, ich glaube, es ist einfach, er soll ins Gefängnis. Okay, dann ist es halt zu dem Zeitpunkt, dass er zum Gefängnis voll der Spoiler. Muss. Ey, voll gefällt. Ja, tut mir voll leid, ey. Oh Mann, ey. Erste Info, schon verkackt. Und plötzlich taucht quasi dieser ein Zombie auf und es gibt einen Unfall. So, und das ist dann das erste Mal, dass der Spieler wirklich übernimmt, indem er sich halt bewegen kann. Aber der Startpunkt ist wirklich direkt die Zombie-Apokalypse. No? Ja, aber beziehungsweise, wird jetzt nie geklärt, wann exakt nicht die Zombie-Apokalypse losgeht. Nicht, dass das der erste war, aber zumindest als es losgeht, quasi weiß noch niemand davon. Also da ist die Apokalypse gerade im Anfang begriffen. Also wie Chris gerade schon so eloquent ausgeführt hat, man beginnt als Lee in Polizeigewahrsam. Und das ist ganz schön, weil sich diese erstmalige Verwirrung des Spielers über von Lee überträgt sich ein bisschen auf den Spieler. Also du weißt irgendwie gar nicht, wo du bist, du guckst dich irgendwie erstmal so um, so lernst du langsam das System kennen, und während du dich ein bisschen mit diesem Polizisten unterhältst, so, du kannst so die ersten Antwortmöglichkeiten wählen, die alle noch nicht wichtig sind, aber du wirst so langsam an dieses System rangeführt, und du siehst, dass auf der Gegenfahrbahn, dass so ein paar Polizeiwagen mit Blaulicht und Sirene so Richtung Stadt fahren, und da du weißt, es ist Walking Dead, es ist ein Zombie-Spiel, kannst du schon ahnen, was da jetzt gerade so passiert, aber weder Lee als Charakter noch der Polizist wissen davon, und das finde ich immer, es ist so schön, wenn sowas so unheimlich angedeutet wird, ohne dass es wirklich explizit gesagt wird, so, oh, jetzt hat es den ersten Zombie-Übergriff irgendwo, genau, in der Stadt gegeben. Das fand ich echt sehr schön, dass es so langsam sich aufbaut. Diese schämenhafte Ungewissheit, in welchem Stadium bewegt sich das Ganze. Ja. Und auch diese Szene, als das erste Mal der Zombie auf der Straße steht, das hat mich auch wirklich völlig überrascht, also man guckt sich noch so im Wagen um und hört so den Polizisten zu und der fragt dich irgendwas und du laberst so ein bisschen mit dem, kannst du deine ersten Antworten geben, und auf einmal irgendwie hast du noch so eine halbe Sekunde Zeit, irgendwas dem Polizisten zuzurufen, weil dir volle Kanne auf so einen Zombie zurast, der mitten auf der Strecke steht, und das war so ein erster Moment, wo ich das Gefühl hatte, okay, ich kann mich bei diesem Spiel auf nichts verlassen, also ich kann nie mental abschalten, ich bin nie in einem Stadium der völligen Sicherheit, weil quasi jede Sekunde irgendwie irgendwas passieren kann, ja. Also ich muss quasi immer voll da sein, um immer ganz schnell reagieren zu können, und das fand ich geil, es hat nach ersten 3 Minuten direkt so den Ton für mich gesetzt, den es auch bis zum Ende konsequent durchgezogen hat, also es hat mir, allein diese Szene mit dem Unfall, das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Dieses Grundrauschen der Gefahr, einfach, wo du weißt, die ist immer da, es könnte jede Sekunde wirklich losgehen. Da musst du halt das Pad hämmern. Und das fand ich auch sehr, sehr interessant, auch dass du danach, als dann dieser Unfall stattfindet und du schaust dich um und der Polizist ist nicht mehr im Auto. Du siehst halt, dass, ich glaube, die Scheibe war kaputt und er hat sich versucht rauszuretten und er ist rausgeflogen. Und du kannst nach draußen schauen und siehst ihn halt da liegen. Und du wusstest direkt, okay, wenn ich jetzt rausgehe, vielleicht ist es ganz sicher hier in diesem Polizeiwagen, vielleicht soll ich hier sitzen bleiben. Und 5 Episoden mit, ja, genau, 12 Stunden lang. Und aber wie Wolf schon sagt, also diese ständige Gefahr, und du kannst dir nicht sicher sein, das ist auch was man über die 5 Episoden mal mehr, mal weniger immer gespürt hat. Und was für mich auch jetzt gerade irgendwie so ein bisschen Gänsehaut wieder hervorruft, wenn ich daran denke. Und ja, was dann passiert, man tritt quasi aus dem Polizeiwagen raus, so, und dann muss man sich natürlich erstmal möchte man sich von den Handschellen befreien und weiß, okay, wo findet man wahrscheinlich die Schlüssel am Polizisten? Und weil wir als Spieler natürlich wissen, worum es geht, also um Zombies, das finde ich auch immer ganz angenehm, so, oder ganz interessant, dass man als Spieler weiß, worum es geht, aber der Spielcharakter ja im Prinzip noch nichts weiß. Weiß man, da wird gleich ganz sicher irgendjemand aufstehen. Und dann auch die erste Spannung, so, was passiert, wenn man den Schlüssel nimmt, und dann kommt eben genau der Punkt, dass nicht das kommt, was man am einfachsten hätte machen können, man greift hin und der Typ dreht sich um und erschreckt einen, sondern es passiert erstmal nichts. So, man nimmt den Schlüssel und alles ist cool und dann geht's erst los. Ja. Und dann wird man ja auch man wird dann ja auch gleich mit sagen wir mit dem reduzierten Gameplay-Faktor, den diese Spiele haben, dann auch konfrontiert. Also ich würde sie jetzt nicht irgendwie so reine Videosequenzen mit Quicktime-Events und so weiter dort nehmen, aber ich fand's da du brauchtest da nur zu spielen in wirklich Situationen, wo du auch noch ein bisschen was zu spielen hast. Ne? Also das Spiel ist verglichen mit anderen Telltale-Games schon sehr, sehr reduziert. Mhm. Was jetzt das angeht, ich glaube, rein oberflächlich könnte man es als Grafik-Adventure klassifizieren. Ja, aber wer Myst gespielt hat, wird auch das spielen können. Es hat mich mehr erinnert, wirklich, das ist mehr so die japanische Art von Adventure, mehr in Richtung Visual Novel, wo der Fokus wirklich rein auf dem Storytelling teilweise liegt und dort Gameplay-Elemente mit drin verbaut werden. Und dort hat das Spiel selbst schön sozusagen den Rücksitz genommen gegenüber des Storytellings und auch wenn du schon, ja, wenn du diese ganze Entscheidungsfreiheit dort nimmst, ne, also man kennt natürlich die ganzen BioWare-Spiele mit dem hier, du hast das Click-Wheel und dann gute, böse Entscheidungen und so weiter. Im Grunde ist es auch eine abstrahierte Version, die du dort drin hast, aber wesentlich diffiziler und dezenter umgegangen in Walking Dead. Also ich habe dort erstmal kennengelernt, okay, ich kann so irgendwas mit dem Stick da machen und Sachen anklicken und so weiter. Und es gibt auch Situationen, wo man sterben kann. Aber im Grunde werde ich nie frustriert werden durch das Gameplay. Und ich bin eher investiert, wie ich diese Story weiterleite und wie ich mit wem rede und was ich dort mache. Genau. Naja, was man auf jeden Fall, finde ich, noch sagen muss, ist gerade so diese Situation, dass überrascht das Auto, das Polizeiauto zum Stehen kommt. Das ist ja ein Element, was ständig irgendwie benutzt wird. Ich erinnere mich jetzt gerade, letztens war es halt wieder Silent Hill Downpour, wo auf eine vollkommen dämliche Art und Weise dieser Gefängnistruck abkommt. Ja, ja. Total. Und sowas. Also es ist ein Element, was auch gerne dazu herhält, irgendwie sowas zu verhunzen. Und da muss man halt hier sagen, dass es irgendwie sehr viel sinnvoller und sehr viel menschlicher gehalten wurde, als es viele andere Spiele machen, ohne irgendwie groß Action oder sowas, sondern einfach halt glaubwürdiger, als wie es sonst etabliert wird. Ja, fand ich auch. Also generell, wenn man sich daran erinnert, dieser erste Polizist in dem Wagen, der dich da so transportiert und mitnimmt, das war eigentlich auch so ein ganz argloser. Der war so ein bisschen älter, ein bisschen gemütlicher, geriet so mit dir ins Plaudern. Also hat dich jetzt auch nicht irgendwie als niederklassigen Menschen angesehen, weil du quasi ja scheinbar ein Verbrecher bist, sondern irgendwie, ja, der hat das so geplaudert, der macht es wahrscheinlich so seit 30 Jahren und war jetzt auch nicht so tierisch aufmerksam und auf einmal rast halt volle Kanne in so einen Zombie, weil mit sowas ja auch keiner rechnet, dass so ein Lappen da hinten auf der Straße steht, auf der Autobahn. Also das fand ich, das kam alles sehr überzeugend und das sehr organisch wurde einem das präsentiert, das fand ich sehr schön. Und der zweite Punkt irgendwie, wo ich dann gemerkt habe, oh, das Spiel ist vielleicht echt ein bisschen anders als vergleichbare Titel, ja, es ist natürlich dann auch keine Überraschung, dass sich dann der vermeintlich tote Polizist, der dann aber zombifiziert ist, was ja im Kontext der Walking Dead Mythologie ja auch Sinn macht, weil ja quasi jeder, der stirbt, als Zombie wiederkommt, wenn nicht gerade sein Gehirn zerstört wurde, ja, dass der dann auch als Zombie wiederkommt und du musst dich dann seines Angriffs erwehren. Also du fummelst irgendwie erstmal so rum und bis du überhaupt dazu kommst, auf ihn zu zielen, hat er sich schon 3 Schritte weiter bewegt. Also das war schon so der erste Herzklopfmoment für mich. So in anderen Spielen hättest du quasi kurz anvisiert, abgefeuert und die Gefahr wäre gebannt. Und so musst halt wie echt noch rumfummeln, dass du die Knarre erstmal einen Anschlag kriegst. Dann sind deine Hände auch noch halb gefesselt. Also überhaupt diesen ersten Moment zu überleben, auch wenn es eigentlich ja nicht schwierig ist, aber es wird so getan, als ging es jetzt wirklich um jede Sekunde. Und ich fand das schon sehr, sehr überzeugend. Also das hat sich sehr schnell auf mich übertragen. Und da hat man auch gemerkt, wie hart das Spiel überhaupt ist. Also wenn du den da volle Kanne, der kriecht so auf dich zu und er ist irgendwie so einen halben Meter von dir entfernt und du schießt ihn mit seiner eigenen Schrotflinte in den Kopf aus so einer Entfernung. Und das macht auch einen entsprechend saftigen Impact. Aber ich finde, da hat man schon gemerkt, so holla, da deutet sich an, die scheuen sich nicht davor, auch wirklich knallhart zu zeigen, was das für Konsequenzen hat, so großkalibrige Waffen gegen so einen Typen einzusetzen, der einen halben Meter vor dir auf dem Boden liegt. Also das fand ich schon beachtlich. Da dachte ich schon so, hoppla, das also, wird, glaube ich, eine interessante Fahrt hier. Was mir auch schon bis genau an dem Zeitpunkt sind mir 2 Sachen klar geworden. Erstmal, die Synchro ist extrem geil. Also die Sprecher sind richtig, richtig gut. Typisch Telltale ist halt komplett im Englischen gehalten. Es gibt für den PC deutsche Dubs und die sind aber relativ schlecht. Und es gibt deutsche Untertitel. Nee. Also genau, es gibt Fan-Dubs und es gibt auch Fan-Untertitel. Also okay. das kann man auf dem PC, kann man es auch als jemand, der jetzt nicht zwingend des Englischen so mächtig ist, auch genießen. Gut, es war nach Back to the Future, das hatte offizielle deutsche Synchro gehabt und die hat doch schon ordentlich abgestunken gegen dem englischen Original. Genau. Aber die englische Originalsynchro, der englische Originalton ist super und, wie Wolf auch schon gesagt hat, es ist halt konsequent hart, aber es ist halt nicht so gewaltgeil. Das ist halt auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den sie jetzt zum Beispiel in der dritten Staffel der TV-Serie irgendwie aus den Augen verlieren. Da halten sie halt immer wieder drauf, anstatt Dinge auch vielleicht einfach nur mal die Gewalt nur dann aufkommen zu lassen, wenn sie denn wirklich nötig ist. Oder halt auch nur dann zu zeigen und nicht ganz so explizit. Also Gewalt wird wirklich nur selten wirklich zelebriert in dem Spiel. Es gibt einige Stellen, speziell gegen Ende hin, wo du auch manchmal mit Gewalt in dem Zusammenhang manchmal so ein paar Fuck-Yeah-Momente hast. Genau, aber. Und dann kannst du auch sagen, okay, jetzt finde ich aber auch, dass mal Schluss sein sollte mit dem ganzen Scheiß und jetzt brauchst du diese 15 Sekunden Rache quasi für all das, was sie dir angetan haben oder für das, was passiert ist. Also ich finde ja ohnehin, das ist immer so eine Frage. Also viele Spieler fordern ja erwachsenere Spiele und danach wird irgendwie immer wieder geschrien, aber ich habe so das Gefühl, dass viele Spieler erwachsen mit möglichst brutal verwechseln. Also ich finde, wenn ein Spiel ja so Gewalt auf so eine übermäßig populistische Art zelebriert und sich daran total aufgeilt, finde ich das nicht sonderlich erwachsen. Genau, also Bulletstorm als Beispiel. So finde ich jetzt auch nicht sonderlich erwachsen in dem Sinne, da nee. Wird es einfach nur zelebriert. Ich meine, das will es ja vielleicht auch gar nicht sein, deswegen finde ich Bulletstorm jetzt gar nicht irgendwie so ein passendes Beispiel, aber so wahnsinnig viele Spiele, die so tun, als würden die jetzt irgendwie Erwachsenenunterhaltung liefern, aber eigentlich sprechen ja doch nur so 15-Jährige an. Also wenn dann irgendwie in Doppel- und Triple-Zeitlupe aus acht verschiedenen Kameraperspektiven so ein Kopf zerschossen wird und dazu irgendwie so ein cooles Gitarrenriff gespielt wird, finde ich das nicht sonderlich erwachsen. Also und ich finde, dass Walking Dead da einen anderen Weg geht und durchaus finde ich sehr erwachsen ist, weil die Gewalt da auch genauso dargestellt wird. Also Gewalt in Walking Dead ist nicht beiläufig. Also das passiert nicht beiläufig und es hat auch keine beiläufigen Konsequenzen wie in anderen Spielen. Also wenn es da zu Gewalt kommt, dann ist das immer zumindest am Anfang, bis sich so eine gewisse Abstumpfung einsetzt und ich finde, das spiegelt dann auch sehr gut, was die Charaktere im Spiel durchmachen, spiegelt es auf den Spieler. Bis diese Abstumpfung kommt, finde ich, ist so ein Gewaltexzess, zu dem es manchmal kommt, der ist dann auch echt mal schockierend. Also teilweise, es gibt da Szenen auch schon in der ersten Episode, als sich quasi dann der zweite Zombie in dem Haus von Clementines Eltern angreift und Clementine kommt ja gerade noch so zur Rettung und drückt dir den Hammer in die Hand und du haust wirklich mit dem Hammer so 3-4 Mal auf den Kopf dieser Zombifizierten, dieses Hausmädchens da. Ich fand, das war so eine unangenehme, derbe Szene. Also Lee war in dem Moment panisch und auch der Spieler, deswegen du hast ja eh schon die ganze Zeit A gedrückt, um noch einen Schlag zu machen und noch einen. Und als dann die Kamera gezeigt hat von oben, dass der Hammer irgendwie immer und immer wieder auf den Kopf schlägt und dieser Kopf genau, verliert immer dann auch schwerer so, rausbekommst. Genau, vor allem. Immer schwerer ja. raus und ja. dieser Kopf verliert dann auch so langsam seine Form. Ich fand also, das hatte mit gewaltgeiler Abfallreifung, Gewalt nichts mehr zu tun, sondern das hat wirklich ganz, ganz konsequent gezeigt, was das heißt, wenn du in rasender Angst mit dem Hammer auf den Kopf von jemandem einprügelst. Also das fand ich persönlich echt unangenehm und hart und es ging mir sehr nah und das schafft Walking Dead bis zum Ende. Ja, vor allem ist es ja auch eine Szene, wo du eigentlich gar nicht die ganze Zeit schlagen müsstest. Also ich glaube, du musst zweimal schlagen, bis sie stirbt, also bis der Zombie tot ist und wenn du dann, glaube ich, einen Moment wartest, ist diese Szene auch vorbei. Aber genau so, wie du es gesagt hast, ja, du wirst halt angegriffen im Haus bei Clementine und du gerätst in Panik. So, du drückst die ganze Zeit A oder X und B und sowas, um dann irgendwie wegzukommen und kannst dir dann diesen Hammer schnappen, musst zweimal draufschlagen, aber du schlägst halt weiter, weil du einfach denkst, okay, jetzt ich bin in Panik, was ist hier los? Ich muss irgendwie schauen, das Spiel gibt dir halt die Möglichkeit weiterzuschlagen und du machst es, weil du einfach panisch reagierst vor diesem Tommy und nicht weißt, was gerade los ist. Und dann irgendwann wird dir bewusst, hey, ich hätte gar nicht so oft schlagen müssen und das, was jetzt gerade passiert ist, ich habe quasi genau so gehandelt, wie diese Spielfigur es auch tun würde wahrscheinlich. Das ist recht clever eben, wie dich das Spiel da in diese Position versetzt. Also ich finde, die haben halt auch einfach irgendwie, so gerade diese Hammer-Szene ist halt irgendwie was man, oder was ich jetzt aus Filmen kenne, sei es nun Irreversibel oder I Saw the Devil, Old Boy Killist, wie sie alle heißen, wo man irgendwie so schon immer natürlich dieses flaue Gefühl hat, aber dass sie es dann halt irgendwie, also dass man selber noch interagieren muss, ist halt irgendwie nochmal over the top gewesen. Was dem Ganzen halt, wie Wolf schon richtig gesagt hat, irgendwie auch zeigt, wie, in was für einer Situation man sich da eigentlich befindet, halt wirklich überfordert zu sein, so den ersten Zombie ohne eine Schusswaffe, was ja auch viel propagiert wird in Zombie-Medien, halt irgendwie beseitigen zu müssen und auch wirklich in dem Moment Lebensgefahr zu sein. Ja. Also bei einer Schusswaffe, den ersten Zombie, den du tötest, ist ja dieser Polizist, wie gesagt, und das ist halt die Schusswaffe. Und wie du auch schon richtig gesagt hast, der zweite Zombie, die Hausfrau oder Hausmutter, das Kindermädchen, mit einem Zombie ist halt ein ganz anderer Schmäh dann. Da musst du halt dann, mit einem Zombie, mit einem Hammer, das ist ein ganz anderer Schmäh, da musst du halt immer aktiv wirklich irgendwie draufschlagen. Ja, du drückst halt nicht einmal ab und die Kugel erledigt den Rest, sondern du musst halt draufschlagen. Und da merkst du dann auch, ist das das, was du gerade machst und ist das kleine Mädchen, was da steht, ist das genau das, was du gerade willst, dass sie es sieht? Und weil du dir auch denken kannst, hey, das kleine Mädchen wird nicht nochmal in ihr Baumhaus gehen, wo sie davor war, sondern wahrscheinlich wirst du dich jetzt darum kümmern müssen. Oder zumindest temporär um das Mädchen kümmern müssen. Und ist es das, was du diesem Kind vorleben möchtest, dass du dann immer weiter und weiter auf die Frau schlägst, die sie kennt? Das ist natürlich ein Stilmittel, was sich durch die ganzen Episoden dann dort zieht, wo die dann kurz danach erst bewusst wird, wenn dann irgendwie so eine Situation oder eine Entscheidung entstanden ist, bin ich damit d'accord oder bin ich eben nicht damit d'accord? Und ich glaube, ich habe das mit Wolf mal vor einiger Zeit kurz besprochen. Ich meine, wir haben ja hier alle dann Heavy Rain durchgespielt. Ja, ich spiele es gerade mit Chris. Oder dürfen wir jetzt nicht spoilen? Dürft ihr nicht spoilen. Nee. Ne? Nein, spoilen will ich da nicht in der Richtung, auch wenn es da natürlich einige vergleichbare Sachen gibt. Das gibt's natürlich auch einen Stromschlag. Könnt ihr euch beide hinsetzen. Aber zum Beispiel in meiner Erziehung für mich selbst als Gamer, ich zum Beispiel konnte bei Heavy Rain, auch wenn das dem eigentlichen Erlebnis nicht wirklich zuträglich gewesen ist, nicht aus meiner typischen Gamerhaut dort raus. Da habe ich mich nämlich zum Beispiel damit gefühlt, zum Beispiel, mir gefällt nicht, wie das jetzt hier ausgegangen ist. Ne? Schnell mal die Konsole ausmachen und nochmal probieren, bevor er speichert und so weiter, weil einfach es so fest das in mir... Das macht man aber nicht. Ich weiß. Macht man, ne? Und es hat mir letzten Endes auch wirklich dann am Ende doch, ich fand es schade einfach, weil es mich um ein gewisses Spielerlebnis dann dort beraubt hat, einfach mit seinen Entscheidungen und Konsequenzen leben zu müssen. Ne? Und das ist was ich mir bei Walking Dead dann wirklich auch zurechtlehre. Und manchmal musste ich trotzdem eben anhalten und kurz Pause drücken und einfach mal durchatmen. Ja. Das ist lustig, weil ich habe mir gesagt, drück keine Pause, sei denn du musst zwingend pinkeln. Weil ich einfach wollte, dass es weitergeht und dass ich auch bei meinen Entscheidungen, die ich treffe, also oftmals läuft ja einfach auch ein Timer ab. Gerade bei wichtigen Entscheidungen läuft dieser Timer ab, leider. Und läuft schnell bei wichtigen Entscheidungen. Und er läuft sehr, sehr schnell bei wichtigen Entscheidungen. Da wollte ich nie Start drücken. So, ich wollte halt gucken, wie ich in genau dieser Sekunde dann reagiere und was das Wichtige oder für das Beste für mich ist. Und gerade diese Verbindung von Clementine und Lee, weil du als Lee, wenn du in ihr Haus gehst, dann guckst du dich auch erstmal um, hörst den Anrufbeantworter ab, wo die Eltern drauf sprechen, die gerade ganz woanders sind, wo du dich dann auch später auf die Suche machst nach den Eltern von Clementine. Gerade als Lee war ich oft in der Situation, treffe ich Entscheidungen jetzt zwingend für mich, so wie ich sie treffen würde, wenn ich alleine wäre, oder treffe ich Entscheidungen so, dass sie für das Mädchen, also für Clementine am besten sind, und es ist eigentlich im Prinzip nur eine Entscheidung, die ich für jemand anderen treffe. Also nehme ich jetzt Carlyle mit, weil ich glaube, dass sie vielleicht dann Muttersersatz werden kann, oder nehme ich sie mit, weil sie ein besserer Schütze ist als Doug? Ja. Und so weiter und so fort. Also gibt's halt weitaus andere Entscheidungen noch. Aber ich glaube, ich habe meistens selbst die Entscheidung getroffen, was das Beste für Clementine ist. Also ich finde es ja ohnehin schon gerade in dieser, wir sind auch bei der Szene, als man quasi den zweiten Zombie in dem Haus erledigt und Clem dir den Hammer dafür gibt. Das ist echt lustig, weil da am Anfang, haben wir ja schon gesagt, man ist halt völlig überfordert, man ist panisch und man schlägt diesen Zombie dazu brei, notgedrungen. Und in dem Moment war es mir wirklich völlig egal, dass da so ein kleines Mädchen daneben steht und mir dabei zuguckt und wahrscheinlich jetzt schwerst traumatisiert ist, aber ich wollte meine eigene Haut retten. Und im Laufe des Spiels habe ich immer mehr an Clementine gedacht und, wie du auch schon gesagt hast, Chris, mich auch sehr oft so entschieden, dass ich dachte, dass es für das Wohl von Clementine am besten ist, und ich wollte irgendwie eine Vaterfigur sein, ich wollte ihr moralisch so vorleben, dass sie dann auch ein starker, gefestigter moralischer Charakter wird. Aber so gerade am Anfang, da war es mir noch völlig egal, da hatte ich ja auch noch keine Beziehung zu diesem Kind. Ich finde ohnehin, das sollten wir vielleicht nochmal explizit erwähnen, wir nehmen das jetzt so als gegeben hin, aber in dieser ersten Episode trifft man, wie ich finde, das überzeugendste und anrührendste und echteste Videospielkind, der, weiß nicht, vielleicht seit immer. Ewig, seit immer. Der letzten 10 Jahre, also mir fällt echt kein besseres ein, dieses Kind im Nachhinein. Es gibt keinen Vergleich, es gibt kein besseres, geschriebenes Videospielkind. Ich meine, das hätte ganz furchtbar in die Hose gehen können, wenn ich habe letztens den Trailer zu hier World War Z gesehen mit Brad Pitt, und wie ich am Ende gehört habe, wie er gesagt hat, ey, ja, keine Angst, Kinder, ich komme euch holen, da dachte ich so, nein, bitte nicht, ey, bleib mir doch weg mit diesen scheiß vorlauten, besserwisserischen, sarkastischen Hollywood-Arschloch-Kindern, ich kann sie nicht mehr sehen. Und Clem hätte ja im Prinzip auch furchtbar in die Hose gehen können, also da wusste ja noch niemand, was für eine Art von Charakter das sein würde. Und ey, im Nachhinein, wie ich glaube, wirklich jeder, wenn man nicht ein Herz aus Stein hat und sich es wirklich vorgenommen hat, ich glaube, jeder hat Clem ins Herz geschlossen. Also da muss man einfach beschützende Gefühle für dieses so süße und ehrliche und realistische Kind entwickelt haben. Also ich bin großer Clem-Fan. Ich bin auch großer Clem-Fan. Super. Vor Clementine. Man muss, finde ich, auch sagen, irgendwie, es ist so, ich weiß nicht, man spielt vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde, bis man zu Clementine kommt. Maximal, inklusive halt. Weniger sagen. Ja, ich würde auch sagen. Oder 20 vielleicht 20 Minuten oder so. Und in der Zeit hat natürlich keinerlei Charakterentwicklung stattgefunden. Und das ist, finde ich, auch so eine Stärke, dass im Endeffekt ab dem Punkt, wo man Clementine an sich nimmt und auch irgendwo, wenn auch gezwungenermaßen, aber halt die Verantwortung für diese Figur mit übernimmt, hat man diese zwei Charaktere, die sich halt parallel entwickeln. Also die ganze charakterliche Entwicklung der beiden hängt halt voneinander ab. Und Nee, ich wollte dich nicht unterbrechen, ich wollte nur gleich dann darauf ein bisschen Bezug nehmen. Ja, das hängt halt einfach voneinander ab und es ist halt auch einfach so, so krass, was Wolf und Chris eben schon meinten, halt, dass man nachher immer weiter in diese Position rückt, nachher zu sagen, ja, ist das Wohl der Gruppe für mich relevant oder ist es wichtig für mich, das Wichtigste für Clem zu tun? Ja. Oder, genau, sogar ist mein eigenes Wohl, steht das sogar hinter dem von Clem. Also ich dachte auch am Anfang, als ja noch niemand wusste, in welche Richtung es geht und was für grauenvolle Entscheidungen man treffen muss, aber da dachte ich, wie vielleicht so manche, ey, ich spiele auf jeden Fall so, wie es für mich so am besten ist. Ist hier Zombie-Apokalypse, ist jetzt kein Spaß, ich will meine eigene Arsch retten und alle anderen sind mir dann erstmal wurscht. Und dann kam dieses Kind und da habe ich schon gemerkt, so ja, ich glaube, ich werde so ein bisschen weich, weil die ist irgendwie echt niedlich und ich will mich wirklich um die kümmern. Und später, also das war echt krass, wie einfach mir so Zugeständnisse über die Lippen gegangen sind, nur weil ich an das Wohl von Clem gedacht habe. Die anderen waren mir nicht so wichtig. Nicht mal ich war mir teilweise so wichtig als Lee, sondern ich wollte wirklich, dass es Clem gut geht und dass es am Ende ja wirklich ganz explizit darum geht, Clem zu retten vor einer da noch relativ vagen Gefahr. Ey, da dachte ich auch, ohne Scheiß, ich setze Himmel und Hölle in Bewegung, ich lasse jeden einzelnen von den Pennern über die Klippe springen, ich will Clem zurück, ich will für die da sein. Und man lässt das Arschloch bluten vor allem. Ja, und selbst ich springe über die Klippe, wenn es nötig ist. Genau, zur Not springe ich über die Klippe, wenn dieses Kind überlebt. Man muss auch sagen, dass Clementine extrem gut eingeführt wurde in das Spiel, also das hatten wir auch noch nicht gesagt, also man sieht dieses Haus und man hat ja im Prinzip erstmal wirklich gar nichts, auch als Charakter, nichts mit Clementine zu tun, also man ist an einer Stelle, die Lee auch nicht kennt im Prinzip und schaut sich im Haus um und hört dann den Anrufbeantworter ab, da sind glaube ich 3 oder 4 Sprüche drauf vom Anrufbeantworter und die sind alle von den Eltern von Clem. Man kann da und man kann auch ein absehen, Foto absehen, genau. Was da ungefähr mit den Eltern passiert sein könnte. Genau, und zu dem Zeitpunkt kann man halt absehen, dann heißt es so, Daddy geht's nicht so gut, wir fahren mal ins Hotel. Mal gucken, was da passiert. Und dann geht's genauso. Mal gucken. Die geht's nicht so gut, wir sind beim Arzt und dann so, oh Gott, melde dich, bra bra bra bra. Und dann in dem Moment, wo man attackiert wird vom ersten Zombie, hört man halt auch, da weiß man, dass Clementine aus ihrem Baumhaus das Ganze beobachtet und dann auch hilft. Und das ist natürlich so der erste Schritt zu einer Beziehung, zu einer Bindung zwischen beiden. Und dann wird ja dieses Kind quasi vorgesetzt. Man hat nicht die Wahl, wirklich zu sagen, hey, kümmere dich um deinen eigenen Scheiß, bleib in einem Baumhaus. Die erste Entscheidung, die man dann quasi mit Clem trifft, ist, geht man in der Dunkelheit raus oder geht man im Hellen raus? Wo sich das dann auch ein bisschen, wo es dann zwei unterschiedliche Wege gibt, die im Prinzip zum gleichen Ende der ersten Folge führen. Aber es ist für mich wirklich auch wieder mal ein mutiger Schritt gewesen, zu sagen, hey, wir haben da dieses Kind. Und wie Wolf schon sagt, also Kinder funktionieren meistens nicht in Videospielen. Ja. Und vor allem Beschützermissionen, was das ganze Spiel ja im Prinzip ist, wenn man es so runterbrechen möchte. Das hat sich nicht danach angefühlt. Genau, das hat sich nicht so angefühlt. Aber wenn man sich an Resident Evil Teile erinnert, in denen man Kinder oder kleine Mädchen beschützen musste oder auch andere Spiele, das ging bisher eigentlich zu 99% schief. Deswegen war das eine Designentscheidung, die sehr, sehr, sehr, sehr mutig war. Und du hast den direkten Vergleich. Kinder werden so oft so also als Comic Relief eingesetzt. Die bringen da mal irgendwie einen lustigen Spruch und gleichzeitig sind die fast immer so unfassbar altklug. Die wissen immer mehr. Man muss sie hassen, immer. Ja, genau, man muss sie wirklich hassen. Die wissen immer mehr als jeder Erwachsene. Die haben immer die krasseren Sprüche drauf. Die sind immer so total abgeklärt, wissen, wo es lang geht. Weißt du, 11 Jahre, noch keine Haare am Sack, aber sagt der ganzen Gruppe irgendwie, wie sie als nächstes vorzugehen haben. Ich hasse diese Hollywood-Kinder. Und deswegen bin ich so froh, dass Clem, ich meine, das zeigt sich ja auch noch im Lauf der Serie, die ist halt wirklich im allerbesten Sinne ist halt ein relativ normales Kind. Also es gibt dann auch so 1-2 Szenen, irgendwie da kann sie gar nichts für, aber dann nervt sie den Spieler. Also Lee stellvertretend für den Spieler. So, ich glaube, das war auch am Ende von der ersten in dem Drugstore, wo es zu einer hitzigen Diskussion kommt und während alle so durcheinander brüllen und währenddessen zieht sie so am Arm und sagt, Lee, ich muss mal aufs Klo. Und du denkst, boah, ey Mädel, das ist jetzt wirklich der denkbar dümmste Moment für sowas. Und da bist du für eine Sekunde, bist du schon genervt, weil sich die Nervosität dieser Situation auf dich überträgt. Und das finde ich auch so schön, dass sie wirklich ein normales Kind ist. Die kann irgendwie auch mal albern sein, die kann irgendwie ab und zu, wenn die auf dem Bürgersteig oder in ihrem Malbuch so rummalt, dann scheint sie vergessen zu haben, wie schlimm eigentlich gerade alles ist. Also die ist wirklich ein normales Kind. Und dadurch, dass du am Anfang in diesem Haus schon die Nachrichten auf den Anrufbeantworter abhörst, dann weißt du ja, wenn du nicht total doof bist, du kannst eins und eins zusammenzählen, dass ihre Eltern tot sind. Also du weißt es ja, ja quasi, noch bevor sie auch nur ahnt, was gewesen sein könnte, weißt du, das ist jetzt gerade eine Vollweise, die ich hier unter meiner Fittiche nehme. Und ich finde, das bindet einen emotional schon viel eher an so ein Kind, was dir vorgesetzt wird, ohne Background, also durch diese Nachrichten und dein Wissen, dass die Eltern tot sind, hast du schon ja, ein... Also alles, was wichtig, du in dem Moment wissen musst, nämlich die hat niemand mehr auf der Welt, wird dir da auf so eine unaufdringliche Art beigebracht. Und das fand ich auch sehr schön gelöst, muss ich sagen. Ja, also nicht nur natürlich Clem im Speziellen, weil sie mit der herausstechendste Charakter in der ganzen Serie ist, aber so fast alle menschlichen Personen, auf die du dort triffst, sind fast schon nachvollziehbare Personen, manche mehr und manche weniger, um dort gewisse Reibereien, die sich da entstehen, dann einmal anzusprechen, worauf ich kurz hinaus wollte. Tim, du meinst du diese Charakterentwicklung direkt zum Anfang dorthin, dass du natürlich erst mit Clem dann richtig was sozusagen am Entwickeln dort hast. Ich finde, es ist sehr clever gelöst. Natürlich, Lee ist eine Figur. Lee ist eine Figur, die eine Vorgeschichte hat, die natürlich auch ein gewisses Gemüt hat, aber im Grunde ist er trotzdem eine Art blanker Avatar für dich selber. Du wirst wie er direkt dort in diese Szene reingeworfen und das Spiel erzieht dich speziell eben, wo du durch solche harten Sachen mit Clem am Anfang dann durchgeführt wirst, dass du eigentlich Lee als erweiterten Teil von dir selbst dort siehst. Weil ich habe wirklich dann Entscheidungen so getroffen, wie ich sie treffen würde. Und mir war auch logisch, okay, jetzt kommt der Timer, jetzt muss ich diese Antwort geben. Ich würde das sagen von meiner Seite aus. Also ich bin auch immer davon ausgegangen, dass ich das nehme, was ich sagen würde in der Situation, weil ich glaube, dann entfaltest du auch bei The Walking Dead das volle Potenzial. Weil wenn du Entscheidungen triffst, die du so nicht treffen würdest, wo du aber weißt, dass sie für das Spiel im Prinzip, also dass sie, wenn du als Spieler agierst, agierst du vielleicht mal anders, als wenn du einfach nur dich in diese Zombie-Apokalypse versetzt und sagst, das würde ich jetzt gerade sagen. Weißt? Du kannst zum Beispiel halt irgendwann den Bond zwischen Kenny, einem Charakter, den du triffst, und Lee stärken, ja. Aber es war für mich halt moralisch eine falsche Entscheidung, wäre es gewesen. Dann sage ich, okay, ich möchte diese moralisch falsche Entscheidung gerade nicht treffen, ja, weil ich sie auch in echt nicht treffen würde. Auch wenn ich weiß, dass sie mir im Spielverlauf vielleicht behilflich sein könnte, weil Kenny mich dann mehr mag. Ja, das sind aber diese ganzen Gedanken, die dir durch den Kopf gehen. Dadurch, genau. dass da bist du wesentlich mehr investiert als bei vergleichbaren Sachen. Vor allem auch, wenn du mal auf die gefühlt falsche Antwort dann geklickt hast und sagst, wieso habe ich das gerade gesagt? Wieso habe ich das gerade gemacht? Das ist mir auch ein, zweimal passiert, wo ich dann dachte so, ich habe es gesagt und dann habe ich es auch direkt wieder bereut. Und dann dachte ich so, ach scheiße, komm, 15 Sekunden zurück und gib mir eine andere Antwort. Aber und dann musst du damit leben. Auch nicht damit zurückgehen eben, sondern scheiße, jetzt habe ich das gesagt. Eigentlich, das wollte ich nicht. Ja. Ich finde generell, was diese gesamte Reihe zumindest für mich so faszinierend macht und deswegen, also wir hatten es ja alle, nachdem wir eine Episode fertig gespielt haben, am nächsten Tag im Büro gab es erstmal die erste Stunde morgens. Genau, Chris und ich saßen da, Tim hat den Kopf ins Büro gesteckt und Leute, Walking Dead gespielt, wir so beide, ja, alles klar. Tim setzt sich uns gegenüber, macht die Tür zu und wir reden erstmal eine Stunde über das, was wir gestern so gespielt haben. Therapiegruppe ein bisschen. Ja genau, es war wirklich eine Therapiegruppe. Aber es war auch wichtig. Es war extrem wichtig, so selten, dass sowas passiert. Man wollte das loswerden, man wollte drüber reden, wie bei einer guten Serie. Und ich finde, was dieses Spiel halt so tiefgründig, zumindest so beim ersten Spielen für einen und so komplex macht, und warum man drüber reden will, ist, dass es gibt halt keine richtigen und falschen Entscheidungen. Das ist nämlich auch ein Punkt, der nervt mich bei total vielen Spielen, die mir auch immer so vorgaukeln, der Escape hier die krasse Entscheidungsfreiheit. Aber es ist sehr oft wirklich so ein falsch-richtig, schwarz-weiß, links-rechts. Also am besten finde ich solche, also im besten in Anführungszeichen, solche Sachen wie hier, das vielgenommene Beispiel. Da hängt ein Bus voller Schulkinder über dem Abgrund und ist kurz davor, in ein Bad aus Säure zu stürzen. Willst du den Bus retten oder nicht? So, was ist das für eine Frage? Also welcher Spieler, der so die Mechanismen eines Videospiels versteht, geht denn da achtlos dran vorbei? Du machst es doch, weil du dir davon ersprichst, Vorteile im Spiel zu bekommen. Mehr Erfahrungspunkte, eine geile Waffe, irgendwelche Story-Stränge oder irgendwie einen Vorteil wirst du schon davon haben. Und deswegen sind wir alle drauf gedrillt, sofort zu erkennen, was das Spiel von dir erwartet, um eine gute, richtige Entscheidung zu treffen. Und das Walking Dead das nie so einfach gemacht hat. Also die richtigen Entscheidungen waren vielleicht manchmal die moralisch die richtigen, aber die haben dir nicht unbedingt einen Vorteil gebracht. Manchmal dich sogar eher in eine nachteilige Position gesetzt, weil du da vielleicht ein zu weiches Herz hattest und dich vielleicht im Wohle der Gruppe oder vielleicht auch für dein eigenes Wohl oder das von Clementine hättest anders entscheiden müssen, aber du hast nur mal so einen Weg genommen. Und es wird dir halt nie gesagt, so das war jetzt falsch, was du gemacht hast. Du wirst jetzt ganz plump bestraft, indem du das und das nicht bekommst. Und das fand ich, also da hat sich auch diese Unsicherheit und diese fast schon Paranoia auch die ganze Zeit aufrechterhalten, weil du dich immer selbst hinterfragt hast, scheiße, war das jetzt gut, ja, was ich gemacht habe? War das die richtige Antwort? Ich trottel. Wie du schon gesagt hast, Gott, kann ich noch mal kurz in der Zeit zurückgehen? Ich will doch was anderes sagen, aber geht halt nicht. Ja. Ja. Dann kommt schon die nächste Frage, die du wieder beantworten musst und du hast gar keine Zeit, drüber nachzudenken. Ja, habt ihr das Feedback des Spiels abgeschaltet für gewisse Entscheidungen? Ja, manchmal hat man okay, du hast jetzt diese Entscheidung getroffen und Charakter XX hat das anerkannt und sowas. Gibt es manchmal diese Einblendungen dort? Nee, das habe ich angeschaltet gelassen, weil ich das auch sehr interessant fand. Ja. Habe ich auch gemacht. Mhm. Ich kenne auch einige Leute, die das per se abgeschaltet haben, um einfach da auch bewusst kein Feedback zu bekommen. Aber einfach, es hat für mich zumindest ein bisschen bestätigt, mich zumindest in der, ob ich diese Entscheidung auch so getroffen habe, wie ich sie hätte. Also ich kann das auch voll nachvollziehen, warum man das abschaltet. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man da überhaupt gar kein Feedback drüber kriegt, welche Entscheidung jetzt wichtig war, dass das dem Ganzen nochmal so eine ganz neue Ebene hinzufügt. Also, dass du jetzt überhaupt so völlig unsicher bist über dein weiteres Vorgehen. Also, wobei ich jetzt aber auch nicht behaupten würde, dass mich das verunsichert hätte. Also, ich habe zum Beispiel, wenn er jetzt steht, Kenny wird sich, also, weißt du, wenn du jetzt irgendwie gesagt hast, ihr kriegt nichts zu essen und dann steht da, Kenny will remember this, dann hätte ich jetzt das nächste Mal nicht irgendwas, oder habe ich das nächste Mal nicht irgendwas gemacht, um Kenny halt wieder auf meine Seite zu bekommen, sondern ich habe halt, wie Chris vorhin meinte, immer versucht, moralisch irgendwie an das Ganze ranzugehen und es von mir halt rechtfertigen zu können, tatsächlich. Okay. Das ist lustig, dass man die Sachen für sich rechtfertigen will. Ja. Aber du hast, Tim, du hast ja auch die Mühe gemacht, vorhin die Episoden quasi mal durchzulisten und die Entscheidungen dann irgendwie aufzuschreiben. Aber ganz kurz, bevor wir da ins Detail gehen, aber eine Sache, die ich auch noch sehr schön fand und sogar sehr perfide war, wir haben ja gerade gesagt, es wird regelmäßig eingeblendet, welche Entscheidung jetzt dem Gesprächspartner haften bleibt, dann gibt es halt so eine Einblendung, Caddy zum Beispiel wird sich daran erinnern, was du gerade gesagt hast, und das wird ja die ganze Serie auch hinweg bei Charakteren gemacht, die, und das weißt du natürlich in dem Moment nicht, die aber 30 Sekunden später dann sterben, also und die auch gar keine Chance haben, sich an den Satz gerade, an die Unterhaltung. Wenn sie gefressen werden, erinnern sie sich aber dran. So ungefähr, also das fand ich auch so schön, sonst wäre ich nämlich, glaube ich, misstrauisch geworden, wenn du manche Charaktere, wenn du mit denen dich seit Minuten unterhältst und der wird nie eingeblendet, Charakter XY wird sich an diese Antwort erinnern, dann hätte man vielleicht schon ahnen können, oh, ich glaube, der macht es jetzt nicht mehr lang. Und das, also manche Charaktere, darauf werden wir gleich noch kommen, hier Stichwort Carly, dass die wirklich noch 10 Sekunden vor ihrem Tod wird noch eingeblendet, dass sie sich an dieses Gespräch, an diese Antwort erinnern wird. Und dann wird ihr so der Boden unter Füßen weggezogen, indem sie so knallhart, so völlig abrupt aus dem Spiel genommen wird. Also das fand ich auch so ein ganz schönes, perfides Mittel. Finde ich geil von den Entwicklern, dass sie es so gemacht haben. Also es ist halt so schön unberechenbar, das ganze Spiel. Anders als, weißt du, zum Beispiel bei der dritten Staffel von Walking Dead ist zum Beispiel so, da ist ein Typ, der die ganze Zeit schon dabei ist und der hat auf einmal eine Sprechrolle, die er nie hatte davor, und du weißt, okay, in 3 Sekunden ist er tot, weil er das erste und einzige Mal was sagen durfte. Und das gab's in der Spielestaffel gab's das gar nicht, wo man sagt, also jeder der Charaktere, die da waren, der hatte auch was zu sagen. Hatte auch entweder was zu sagen oder war halt auf jeden Fall aber auch wichtig. Mhm. Und ich meine, ich habe jetzt nicht andere Wege erörtert. Ich habe das Spiel jetzt einmal durchgespielt und jetzt nicht nochmal angefangen zu gucken, wie man da abzweigen kann. Ich glaube, wie die Charaktere, wie man sie dann am Ende empfindet, hängt auch wirklich davon ab, wie man sich entschieden hat. Ich glaube, für den einen kann Kenny diese Person sein, für den anderen Spieler ist er vielleicht eine komplett andere Person, weil er ihn einfach komplett anders erlebt hat. Da haben wir hier schon verschiedene Beispiele sitzen. Also ich meine, am Ende der vierten Episode ist es halt so, dass du genau, die Konstellation der Gruppe ändert sich. Genau, halt die Konstellation der Gruppe sich ändert, ist gar nicht für so lange Zeit, aber da haben wir auch noch drüber geredet und da wurde auch schon deutlich so, ach so, bei dir hat sich Kenny so entwickelt, bei mir hat er sich so entwickelt. Aber in Episode 1 hast du ja auch schon wichtige Entscheidungen treffen dürfen. Okay, Tim, wenn du jetzt, du hast dir die Entscheidung tatsächlich jetzt alle rausgeschrieben. Ja, also es ist ja so, dass pro Episode 5 Die fünf großen großen Entscheidungen da sind, genau. Das ist auch eine schöne Sache, dass man am Ende der Episode dann sozusagen ein Online-Voting dann gesehen hat, wie sich die Leute jeweils an diesen großen Entscheidungen dort orientiert haben. Und manchmal da sieht man eben, man hat nicht oft diese extremen Beispiele, dass du dich für was entschieden hast, was nur wenige Leute oder ganz viele gemacht haben, sondern viel lag so im 40er bis 50er Prozentbereich, weil du einfach nicht sofort dir klar war, was ist die richtige Entscheidung. Ja, es gibt ja, wie gesagt, es gibt ja nicht immer richtig oder falsch. Und da finde ich aber, ich fand es immer interessant, eben über diese Entscheidungen zu sprechen, weil Fabian, der ist lustig, wir haben gar nicht gesagt, Fabian ist gerade kurz auch schon etwas länger weg. Ja, vielleicht nimmt er noch seinen Mut zusammen und spricht uns an. Fabian oder Annabelle haben halt Entscheidungen getroffen, die ich für mich persönlich, so wie ich das Spiel gespielt habe, nie getroffen hätte, wo ich sage, das ist moralisch total verwerflich. Ja, nicht nachvollziehbar. Also es ist nicht nachvollziehbar, wieso ein Mensch diese Entscheidung trifft. Und dass ich dann aber sehe, ich weiß nicht mehr genau, welche Episode es war, da gab es irgendwie 28% haben die Entscheidung getroffen, die ich getroffen habe. Mhm. Und da dachte ich mir so, 72% entscheiden sich so? Also, das kann doch nicht sein. Welcher gesunde Menschenverstand entscheidet sich denn bitte so? Das gab es aber generell bei einigen Sachen, bei sehr existenziellen Sachen, wo ich einfach so dachte, natürlich ist das so. Genau, das ist doch der einzig richtige Weg. Und dann stehst du da auf einmal mit 30%, die das auch gemacht haben und denkst dir so, okay, bin ich jetzt ein schlechter Mensch? Wollen wir die Sachen mal durchgehen und mal ein bisschen kurz wir können eben einmal, und zwar bei Episode 1 war es so, da gelangt man ja nachher auf diese Farm von Herschel. Da konnte man dann einen Disput anfangen mit dem Herschel. Das war jetzt die eine Frage, die erste. Das war ja dann in der Farm, selbst in dem Farmgebäude, oder? Also genau. Das hat sich auf der Veranda quasi erstmal abgespielt und ging dann, kurz bevor dieser Trecker-Notfall war, in der Farm oder im Farmgebäude selbst weiter. Und da habe ich ihm auch gesagt, so, hey, pass auf, das ist mein, mit ihm habe ich mich nicht gut gestellt, obwohl er in der Serie mein Lieblingscharakter ist, einer meiner Lieblingscharaktere. Da muss ich tatsächlich sagen, dass das, ich erinnere mich bei der Episode irgendwie an wenig Sachen. Ich erinnere mich, dass ich halt die Anfangssequenz, dass ich Clementine kennengelernt habe, dass man auf die Farm gekommen ist und dass diese Trecker-Geschichte da war, beziehungsweise man nachher die Wahl zwischen Doug und Carly hatte. Doug und Carrie, da ist es. Arthur. Aber ich habe hier zum Beispiel noch stehen, also wollen wir das jetzt einmal so durchgehen? Wollt ihr da was sagen? Ja, lass da mal durchgehen, dann können wir mal kurz schauen, was für Arschlöcher wir alle sind. Um jetzt drauf zu kommen, ich weiß nicht, ob ich mich mit Herschel angelegt habe oder nicht. Also ich habe mich nicht mit ihm angelegt, weil ich war einfach der Meinung, dass das von ihm relativ großzügig und auch ein Stück weit riskant war, irgendwie so einen abgewrackten Fremden und so ein kleines Mädchen zu sich auf die Farm zu holen und dass er so ein gewisses Misstrauen mir gegenüber hat und mir relativ deutlich macht, hier hör mal, ist okay, du kannst ein paar Nächte bleiben, aber hier mach keinen Scheiß, nutze meine Gastfreundschaft nicht aus. Das fand ich nachvollziehbar. Ne? Es gibt ja diesen alten satanistischen Grundsatz, achte die Regeln in einem fremden Haus oder betritt es nicht. Und deswegen habe ich da jetzt keinen Streit mit ihm angefangen. Nö. Mhm. Nee, das ging mir relativ ähnlich. Also ich habe da auch keinen Streit vom Zaun gebrochen. Ich glaube, er ist schon ein bisschen jetzt länger her. Ich weiß nicht, der hatte der Herschel schon irgendwie eine Ahnung, dass bei mir was im Argen ist, eben wegen der Vergangenheit als Sträfling oder so. Und ich wollte da einfach nichts... Angehender Sträfling. Er war ja schon ein Sträfling eigentlich. Der ja, ich weiß. Aber ich wollte mich mit dem dann, speziell aus den Gründen, die du genannt hast, Wolf, eben nicht dagegen stellen, weil es war schon sehr viel Entgegenkommen von ihm, ja, was, genau. was da gekommen ist. Also ich habe ihm auch nicht gesagt, dass ich gerade auf dem Weg in den Knast war. Ich dachte, so genau muss das jetzt auch nicht wissen. Aber dass ich mich da relativ vage ausgedrückt habe, so nach dem Motto, ja, ich war quasi auf einer Autofahrt gerade und habe Clem gefunden, so ungefähr. Deswegen fand ich es okay, dass er mir gegenüber so ein bisschen misstrauisch war, aber streiten wollte ich mich mit ihm da jetzt auch nicht. Ja. Aber es ist schon krass, finde ich. Also dieses generelle Misstrauen vieler Leute halt. Natürlich ist das nicht deine Tochter, aber dieser Hang quasi unterstellt zu bekommen, dass da irgendwas Pädophilie-ähnliches läuft. Oder man Hattest du den Eindruck echt, dass da also eine Unterstellung ist ständig kommt? Gewesen, also dass man sich rechtfertigen musste, warum man dieses so unterschwellig. Mädchen, ja, warum man dieses Mädchen mit hat und ob das denn auch richtig ist und soll das Mädchen nicht lieber bei uns bleiben, weil wir können richtig für sie sorgen und sowas. Das war halt auch irgendwie was. Wobei ich dann aber auch sagen muss, dass ich danach immer gestärkter in dem Willen rausgegangen bin, für Clem da zu sein und das Beste für sie zu wollen. Ja. Also das ist gar nicht so weit hergeholt, denn Hirsch fragt explizit am Anfang auf der Veranda noch, als du da ankommst abends, beugt er sich so runter und fragt Clementine, hier Mädchen, kennst du diesen Mann? Und sie sagt dann, ja. Also du kannst dich ja aussuchen, was du sagst, ob du ihr Vater bist oder quasi einfach nur ein Freund, ob du sie gefunden hast. Aber egal, was du sagst, er beugt sich auf jeden Fall runter und fragt sie, kennst du den Mann? Und das fand ich auch, einen sehr schönen realistischen Zug, weil ich diese vielleicht da irgendwie so schwelende Grundskepsis kann ich auch schon nachvollziehen. Natürlich. Das ist eine extreme Situation für alle. Und auf einmal kommt da so ein großer, starker, verletzter, schwarzer Mann an, kann nicht so richtig sagen, wo er gerade herkommt, druckt so ein bisschen rum und hat so ein kleines Mädchen bei sich. Also ich finde es nachvollziehbar zu fragen, hier, erzählt er die Wahrheit? Kennst du den Mann, kleines Mädchen? Und wenn sie sagt, ja, ist ja, ist ich, ja okay. Ich will das gar nicht verurteilen. Ich finde, das ist halt ein ganz klares Element, das sich auch durch fast jede Episode zieht, dass du dich dafür rechtfertigen musst und auch irgendwo dafür kämpfen musst, anerkannt zu werden, dass du dich um dieses Mädchen kümmerst, um ihr irgendwie in dieser apokalyptischen Situation ein Leben zu ermöglichen und sie zu schützen, anstatt dass du halt irgendwie, also dass dir Dank entgegengetragen wird dafür, dass du es halt machst. Also es ist halt mehr irgendwie diese Grundskepsis, die ja auch vollkommen realistisch ist und sinnvoll ist, aber trotzdem ist es halt ein Element, was sehr stark, finde ich, auch ist in dieser, in diesem ganzen. Du hast es ja auch gerade schon gesagt, also immer wenn diese, wenn dieses Thema irgendwie aufkam, und die kommt, das kommt ja auch später auf, wenn du Omid triffst und seine Frau, die dann auch sagen, ja, aber ich kümmere mich jetzt irgendwie ein bisschen mehr um das Mädchen, bra bra bra. Man geht gestärkter da raus und will denen das irgendwie beweisen, dass man quasi diese Vaterfigur für das kleine Mädchen ist. Und die haben ja auch dann als Charaktere nicht alles mitbekommen, wie du gewachsen bist als Vaterfigur. Genau. Dann entscheidungstechnisch, um ein wenig vorzuschreiten. Ja, wir müssen. In Episode 1 immer noch. Episode 1 kam dieses Trecker-Problem auf, bei dem nun Duck, der Sohn von Kenny, der auch scheinbar etwas zurückgeblieben oder jedenfalls fandest du? Ein bisschen simpel. Ja, also ja, das hat Kenny doch sogar gesagt. Er ist so ein recht einfacher Kerl. Er ist einfach gestrickt. Er ist dumm wie ein Sack Steiner, hat er gesagt. Sohn. Naja, und das ist auf der Farm, also man muss dazu sagen, auf der Farm ist ja Kenny mit seiner Frau und seinem Sohn Duck, plus Herschel mit seinem Sohn Sean, plus Clementine und Lee, den man ja selber spielt. So, und die sind dabei, die Zäune, glaube ich, den Zaun auszubessern, damit Zombies, die man ist ja nun aus der Stadt weg, man ist auf dem Land, wo weniger Zombies kommen, nichtsdestotrotz wollen die geschützt sein. Und Duck hilft Sean dabei, den Zaun auszubessern. Nun kommt es dazu, dass, wie ist es genau gewesen? Ich glaube, Duck ist über Sean rübergerollt. Also Duck hat auf dem Trecker, glaube ich, gespielt. Genau, und der hat irgendwie hat er zurückgesetzt und den Zaun da mitgerissen oder irgendwie sowas. Oder hat den Sean angefahren. Irgendwie sowas war das. Irgendwie sowas. Fall. Ja, er hat aus Versehen die Handbremse gelöst oder sowas. Und ich weiß nicht. Und dadurch. Auf jeden Fall ist der eine eingeklemmt und der andere. Genau, Sean. Und so ein Zombie bricht dann quasi durch den Zaun. Und dann muss ich zwischen den beiden entscheiden. Ja. Nun ist es so, ich habe mich für Duck entschieden, weil Duck der kleine Junge ist, der irgendwie unbeholfener ist und so weiter. Der Witz an der ganzen Geschichte ist ja aber gewesen, wenn man das jetzt gemacht hat, dazu muss ich sagen, da ist mir tatsächlich auch mein Spielstand abgeraucht und ich habe es nochmal gespielt. Und das ist das erste und einzige Mal, dass ich eine Entscheidung anders getroffen habe und ich es auch weiß, weil ich mich dann nochmal für Sean entschieden habe. Und es ist ganz einfach so, egal wie du dich entscheidest, Sean wird halt gefressen. Ja, sau doof. Ja. Also ich habe mich auch für Duck entschieden, weil das war eine völlig reflexartige, instinktive Entscheidung. Ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, aber da war so ein kleines Kind und es hat geschrien und das war wahrscheinlich mein Beschützerinstinkt. Ich habe das Kind gerettet. Zumal ich dachte, ist es ja jetzt auch nicht völlig aus der Luft gegriffen zu glauben, wenn man kurz das Kind da vom Trecker zieht, dass man dann noch Zeit hat, sich um den eingeklemmten Sean zu kümmern, der ja irgendwie, weiß nicht, wie alt ist denn der, 16, 17? Ja, irgendwie war er schon älter. Oder vielleicht sogar um die 20 rum, sagen wir mal, der vielleicht auch körperlich jetzt ein bisschen robuster ist als so ein 8-jähriger, kleiner, etwas dümmlicher Junge. Und deswegen dachte ich, ich rette halt irgendwie erst den Jungen und dann, wenn sich der erste Schock gelegt hat, rette ich auch noch Sean. Aber dazu ist es dann leider nicht mehr gekommen. Also das fand ich auch interessant, weil das eine Entscheidung ist, so rein rational, wenn man an das Wohl der Gruppe denkt, hätte es vielleicht eher nahegelegen, den 20-Jährigen zu retten, weil der dann vielleicht, wenn es hart auf hart kommt, für die Gruppe ein bisschen wertvoller ist als so ein etwas trotteliger 8-Jähriger. Aber in dem Moment war das für mich völlig klar. Das war das Kind halt. Genau, ich rette das Kind. Aber letztendlich hat es ja auch nichts gebracht. Mein Hintergedanke ist da auch gewesen, so Dankbarkeit Kenny ein bisschen gegenüber, weil, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, er hat Lee und Clem ja mitgenommen mit dem Auto und auf diese Farm dann dort gebracht, oder? Irre ich mich nee, da? Nee. Das war Sean gewesen. Okay. Also ich weiß, das ist schon lange her. Also aber du kannst dich, aber kurz Kenny vorher kannst du dich mit Kenny unterhalten, er schraubt irgendwie an dem Wagen rum und da berichtet er dir schon von seinem Plan, dass er nämlich ein Boot hat, er ist ja irgendwie Fischerkapitän. Genau, so ein Fischer jagt wahrscheinlich kleine unschuldige Delfine. So, der alte Redneck. Auch Delfine müssen gegessen werden. Ach so, und sie schmecken auch ziemlich lecker. Und er erzählt ja schon von seinem Plan, hier, hör mal, ich habe da ein Bowl und so. Also von daher, wenn man das so ein bisschen so berechnet, sich mit ihm gut zu stellen, weil, und das fand ich nämlich auch ziemlich lang, jemand, der ein Boot hat, den würde ich mir warm halten. Das ist schon nicht so doof, ja, dich an jemanden zu hängen, der irgendwo ein Boot hat, mit dem du dann vielleicht flüchten kannst. Von daher, ich finde es auch schon unter dem Gesichtspunkt nachvollziehbar, vielleicht nicht richtig, aber nachvollziehbar, den Kleinen zu retten. Dann war ich doch tatsächlich ein bisschen kalkulierender dort, weil ich habe Kenny auch eben vorab dann kennengelernt und du hattest die Szene eben mit Herschel, wo der doch eben seine Vorbehalte dir gegenüber hatte. Schon so ein bisschen, ne? Und da war es für mich fast schon logisch, dass ich mich dann auch für Duck entscheide. Zu sehen, das ist natürlich eine Szene, ich musste jedes Mal bei jeder Episode daran denken, er will mit dem Boot da wegfahren, aber das Ende vom Dawn of the Dead Remake. Ja, wo sie auf der Insel ankommen und alles voll ja, ist. Ich hab's immer dann vor Augen gehabt, ob das so klappen wird oder nicht, aber trotzdem, es hat in die Entscheidung mit reingespielt, ja. Also ich habe mich ja auch für den Sohn entschieden, aber genau die gleiche Entscheidung quasi getroffen wie Wolf, weil ich mir einfach dachte, wenn ich den runterziehe, das ist halt einfach nur ein Griff wegwerfen und dann gucken, dass man irgendwie an den anderen drankommt. Deswegen, das war einfach auch relativ ohne Hintergedanken eigentlich. Also es war wirklich nur so, okay, den einen kriege ich ganz schnell gerettet, beim anderen müsste ich mich erstmal vorarbeiten. Ja, es war keine Entscheidung, wo man bis zum allerletzten Moment warten muss, weil man einfach nicht weiß, links oder rechts. Genau. Und lustigerweise, nachdem ich dann auch den kleinen Duck gerettet hatte und Kenny verständlicherweise dann auch sehr, sehr dankbar war, und Lee und Kenny darüber hinaus so ein bisschen gebondet haben, habe ich mich so ein ganz kleines bisschen fortan auch immer für Duck verantwortlich gefühlt. Also natürlich nicht annähernd so wie für Clem, aber ich meine, ich habe den kleinen Jungen gerettet, sonst hätte Duck, also denkt man zumindest damals noch, sonst wäre Duck gestorben und Kenny hätte seinen einzigen Sohn verloren und das wäre ein ganz schlechter Start für alle gewesen. Und deswegen dachte ich, ich habe immer so ein bisschen, also ab da hatte Duck so einen kleinen Platz in meinem Herzen. Ich habe ihm halt das Leben gerettet und ich finde es irgendwie, also vielleicht ganz irrational, aber das hat bei mir so ein gewisses Verpflichtungsgefühl ausgelöst. Aber auch da hast du ja schon gemerkt, in dem Moment, wo du Duck wegziehst, kommt Kenny, nimmt ihn und rennt weg mit ihm. Ja. Und da ja. dachte ich mir auch schon so, Alter, da liegt noch einer. Und ja. aber da konnte ich noch halbwegs, ich war so, ach, vielleicht hier der Redneck, vielleicht hat er einfach nur Schiss gehabt, aber im Prinzip ist es ja auch egal, welche Entscheidung du da triffst, weil im Endeffekt Herschel dich von der Farm wirft. Ja, mir war es bis jetzt nicht bewusst eben, dass du Duck sozusagen nur dort leben lassen kannst, egal welche Entscheidung du dort triffst. Weil was mir das Spiel natürlich dann beigebracht hat, wenn ich von anderen Leuten was dann im Nachhinein gehört habe, dass es doch sehr gut kompensieren kann, ob eine Figur dabei ist oder nicht und dass sie nicht in eine Story verbaut. Und wenn Duck natürlich zentraler Punkt von gewissen anderen Szenen gewesen ist, wesentlich später im Spiel, hätte ich dieser Serie durchaus zugetraut, auch einen interessanten Weg zu finden, der ohne Duck funktioniert. Ja, also klar, da weiß es ja noch nicht aus dramaturgischer Sicht für alles, was dann noch kommen wird, ist es natürlich auch absolut die richtige Entscheidung, Duck auf jeden Fall überleben zu lassen. Aber so als Erstspieler ist dir das ja gar nicht so klar. Also das haben die schon echt ganz clever gemacht, ja. Also, was war die nächste? Ja, ich würde sagen, wir überspringen jetzt zwei Fragen, weil das einfach Sachen waren, die halt Polarisation innerhalb von Charakteren so bewirkt haben, ob man jetzt mit Kenny besser anbandelt oder nicht. Schlussendlich ist es ja so, dass man nachher in diesem Supermarkt landet und sich bei einem Angriff der Zombies relativ schnell, also da bin ich glaube ich auch das erste Mal gestorben, für eine Seite entscheiden muss, nämlich ob man Duck, einen dicklächeren Typen, mit dem man glaube ich kurz vor dem Angriff noch eine Unterhaltung hat draußen vor dem Supermarkt. Das ist ein IT-Fachmann. Genau, oder Carly, einer Reporterin, die allerdings irgendwie auch, also die weiß halt, was die Vergangenheit von Lee ist. Zwischen den beiden muss man sich entscheiden und das halt relativ schnell. Wer stand nochmal auf Duck? Wer irgendjemand hat... Nein, ich meine nicht Gunnar, innerhalb des Spieles, meine ich, da war doch irgendjemand in Duck. War es Carly oder war es dann? Ja. Carly war es, okay. Aber vielleicht noch ganz kurz davor, weil ich fand, dass eine der Stärken in der ersten Episode, vor allem auch das erste Aneinanderraten von Larry, also dem Vater von, jetzt habe ich es vergessen. Lily. Von Lily, genau. Von Larry und Kenny ist. Weil Duck eben, als sie über die Straße laufen, wird ein Zombie erschossen und der blutet quasi auf Duck. Und dann flüchten sie alle in diesen Liquor Store, der ja Lees Eltern gehört, was man im Endeffekt. Im Drugstore, der Lees Eltern gehört. Und da wird dann quasi, Larry macht darauf aufmerksam, hey, pass auf, wenn er gebissen wurde, dann müssen wir ihn töten. So, den kleinen Jungen. Und dann heißt es, dann kommt es zum Dialog und überall fliegen Beleidigungen. Und das fand ich sehr, sehr intensiv damals, weil das halt das erste Mal ist, dass du wirklich unter Stress irgendwelche, du musst halt diese Gruppe, du musst aufpassen, dass die sich nicht gegenseitig erschießen gerade. Ja. Und du bist ja komplett, das ist komplettes Neuland. Du weißt nicht genau, wie dieses Spiel funktioniert. Ja. Nicht, dass einer jetzt eine Waffe schießt, Waffe zieht und alle erschießt. Also ich fand das auch mit fast die einprägendste Szene, also bis auf die Katastrophe am Ende, wo die Zombies dann wirklich in den Drugstore dringen, aber fand ich auch mit fast die ganze Szene in der ersten Episode genau dieses Gespräch, also auch wie es inszeniert ist, hat so fast ein bisschen was Tarantino-eskes, weil die ganze, also alle stehen quasi im Kreis und alle brüllen durcheinander. Es ist ganz kurz davor, die ganze Gruppe, also das alles völlig eskaliert. Ja. Und dabei dreht sich aber die Kamera die ganze Zeit um alle Charaktere. Und ich hatte genau das Gefühl wie du, Chris, ich war auch so echt überfordert. Ich dachte, ey Leute, jetzt lass mich doch wenigstens mal kurz diese Antwortmöglichkeit lesen. Aber du hast dann wie immer so 5 Sekunden Zeit und musst halt eine Antwort... Währenddessen schreien sie sich an. Genau, und alle brüllen sich an und die Kamera wechselt die ganze Zeit. Und du musst jetzt überlegen, was du sagst. Und du weißt ganz genau, also eine von den zwei Parteien, Kenny oder Larry, bringst jetzt gegen dich auf. Und Larry ist ein neuer Charakter, den triffst du da zum ersten Mal. Aber das ist halt so ein großer Bärbeißiger, der wiegt, weiß ich, 100 Kilo. Sie sagen 250 Pfund, also 125 Kilo ungefähr. Ja, überleg mal, weißt du, also der ist schon irgendwie... Ich weiß, wie das ist. Physisch ist der echt respekteinflößend. Und der ist wirklich kurz davor überzuschnappen. Und das ist ja auch das Perfide, der hat ja auch einen Punkt. Wenn er sagt, ey Leute, wenn der kleine, der Lorbas hier, wenn der infiziert ist, haben wir keine Wahl. Entweder wir jagen jetzt eine Kugel durch den Kopf oder wir schmeißen ihn raus. Sonst sind wir in ein paar Stunden sind wir alle tot. Also er hat ja völlig recht. Aber dadurch, dass du kurz davor Duck gerettet hast, also da ist wieder dieses Gefühl, war es für mich keine Frage, dass wir dieses Kind jetzt natürlich nicht opfern. Ich bin auch nicht bekloppt. Zumal er ja auch nicht gebissen wurde. Es hätte nur sein können. Erschwerend kommt, finde ich, aber auch noch dazu, dass man als Lia so Obama-schwarz ist. Und Obama-Schwarz ist so die neue... Jetzt wissen wir, was du sagen willst. Und der Larry ja so ein alteingesessener Rassist ist. Schon so ein bisschen, ja. Und, also, ist schon so und da fühlt man sich tatsächlich, egal welcher Ethnik man sich nun verpflichtet fühlt oder angehört, doch irgendwo schon persönlich angegriffen, wenn da so ein Typ kommt, den man gerade eben kennt und einem direkt irgendwie unterbuttern will, dass man weniger wert ist aufgrund seiner Hautfarbe. Ja. Also ich fand, da habe ich mich spontan an Shaun of the Dead erinnert gefühlt. Also so eine Szene gibt es ja in jedem Zombie-Film quasi. Oh Gott, ein Mitglied der Gruppe ist möglicherweise infiziert. Was machen wir? Und es wird irgendwie ewig diskutiert. Und ich dachte wirklich immer, in so einer Situation würde ich natürlich rational handeln, vernünftig, kühl, logisch und mich für das Wohl der Gruppe entscheiden. Aber als es dann soweit war, ich konnte auf gar keinen Fall dieses kleine Kind jetzt wieder rauslassen. Das ging einfach nicht. Bei Mass Effect, bei jedem anderen Spiel, hätten sie gesagt, was machen wir denn jetzt? Und dann hättest du überlegen können, hättest abwägen können. Und da schreien sie sich gegenseitig an, plötzlich kommt eine Anzeige, die Zeit läuft ab und entweder du sagst was oder du sagst nichts. Und egal, was du sagst, das ist für irgendjemand immer falsch. Ja, irgendwem pisst du auf jeden Fall ans Bein jetzt. Und genau deswegen, also da habe ich mich dann auch zu Kenny gesinnt. Und im Hintergrund hörst du halt auch noch, wie die Frau, das fand ich ganz, ganz schlimm auch, dass die Mutter von Doug sagt, Katja. Er soll aufhören damit, die ganze Zeit zu erzählen, dass er unseren Sohn töten will. Und Kenny, stopf ihm das Maul. Und du denkst so, ey, jetzt haltet alle die Fresse. Jeder ist ruhig und ich entscheide jetzt in Ruhe. Wo ist mein Mass Effect? So, weißt? So, aber oft ist die eigene Reaktion dann auch, und jetzt haltet mal endlich alle die Klappe. Weil solche Situationen gab es natürlich dann immer wieder. Und ich bin zumindest als zur Entscheidung immer öfters hingravitiert, wenn ich die Möglichkeit hatte, dann haltet die Schnauze. Das ist ein gutes deutsches Wort. Auf jeden Fall hingravitiert. Ja. Haltet die Schnauze und geht euch jetzt nicht an die Gurgel. Genau, geht euch nicht an die Gurgel, war auch sehr, sehr oft von mir genannt. Aber wie gesagt, ich war echt so, haltet doch einfach die Klappe und wir gucken, was passiert. Wir gucken jetzt einfach. Wenn der Junge gebissen ist, können wir immer noch entscheiden. Weißt? Also, wir kommen zu dem Punkt, wenn wir zum Punkt kommen. Genau, die Kacke ist am Dampfen, aber ein bisschen geht noch. Genau, aber das Spiel lässt dich auch nicht wirklich zur Ruhe kommen da in dem Fall. Und zeitgleich, während das passiert, siehst du, dass Clementine weggeht von der Gruppe. Ja, genau, das ist zwar nicht die Szene, wo sie aufs Klo muss. Genau, das ist dieses... Und denkst, oh, Mädel, ey, genau, und genau in dieser Stresssituation sagt sie dir so, Lee, ich muss auf Toilette. Und du denkst so, was? Und dann sagst du halt, da fand ich die automatisch gegebene Antwort von Lee auch ein bisschen kacke, da hinten ist, glaube ich, ein Klo. sagt er. Und weil er sich natürlich in diesem Laden auskennt. So, das ist da hinten. Ja, das ist eine normale Reaktion. Wahrscheinlich schon tausendmal gehört, wo ist das Klo? Genau, wo ist das Klo? Ja, da hinten. Und dann geht sie halt hin und dann gibt es diesen Zombie-Einbruch. Der erste Zombie kommt und dann rennst du ja als Lee auch schon los. Und die Situation, die eigentliche, diese Eskalation der Gruppe ist damit erstmal für dich einen Moment lang vorbei. Und danach kommst du dann irgendwann dann zu der Entscheidung, ob du dich für Carly, die Journalistin oder halt den IT-Typen entscheidest. Dazwischen fand ich auch noch sehr schön, dass du auch hier wieder relativ unaufdringlich, aber dass du auch einiges über Lee und seine Familiengeschichte erfährst. Also über das Foto. Genau, das Foto. Also irgendwann realisierst du als Spieler, dass du offenbar in dem Drugstore deiner Eltern bist, weil du halt ein Foto von den Eltern siehst und du bist dann auch irgendwann in dem Hinterzimmer, siehst dann noch den Gehstock von deinem Vater, mit dem er gerne mal irgendwelche Ladendiebe dann so rausgeprügelt hat. Mhm. Und das fand ich irgendwie total bedrückend. Und du siehst dann diese Matratze da liegen und da sind Blutflecken drauf. Du siehst aber ihre Leichen nicht. Also das wäre eine gewisse Form von Sicherheit gewesen, von Abschluss. Okay, deine Eltern haben es leider nicht geschafft. Aber so bist du irgendwie dir immer unsicher. Konnten sie vielleicht doch irgendwo fliehen? Sind sie auch mittlerweile zombifiziert? Du weißt nicht, was mit ihnen ist, aber du weißt, dass da irgendwie was Schlimmes passiert sein muss, weil da eine Matratze voller Blut liegt. Und man kann sich schon denken, was da möglicherweise geschehen ist. Also das fand ich persönlich, das fand ich sehr schön rübergebracht. Ich finde, das hat mir Lee noch mal ein bisschen näher gebracht, auch dass er sich entscheidet. Also habe ich zumindest es keinem zu sagen. Also ich wollte damit nicht hausieren gehen, dass das irgendwie jetzt hier meine Eltern sind, einfach weil in dem Moment, ich wollte da auch nicht drüber reden. Also ich wollte jetzt nicht, dass mich irgendein Charakter blöd ausfragt, sind das deine Eltern? Erzähl doch mal. Ich kam so selbst quasi erst so langsam rein, habe mich dem Charakter genähert und so langsam so die Mechanismen des Spiels verstanden und das war so eine Sache, die wollte ich mit mir selbst klären. Das war auch eine Art Selbstschutz dann wahrscheinlich. Genau, und auch so ein bisschen Selbstschutz. Also das fand ich sehr bedrückend, genau wie die Szene, als du dann wirklich die Leiche deines Bruders, der als eingeklemmter Zombie den Schlüssel da zu dem Pharmazieraum hat, als du notgedrungen den quasi töten musst, um an diesen Schlüssel zu kommen. Das fand ich auch sehr unangenehm. Du kannst dich ja von ihm nochmal verabschieden, du sagst, ey, tut mir leid, Kumpel, und haust ihn dann die ganze Zeit auf den Kopf, bis er dann endlich irgendwie echt leblos dann zusammensackt. Und also, ich weiß, ich hab selbst einen Bruder und ich identifiziere mich jetzt nicht unbedingt komplett mit Lee und seinem Bruder, aber das hat sich schon auf mich übertragen. Also das fand ich, das ging mir schon echt nah. Das fand ich sehr, sehr unangenehm, muss ich sagen. Das Reinversetzen des Spielers in Lee geht natürlich nur bis zu einem gewissen Maße, aber sobald da ein bisschen was an Emotionen, auch nicht zu 100%, aber da erzeugt wird, dann hat das Spiel schon gewonnen. In der Form. Absolut. Und ich meine, der Zombie-Bruder, der liegt ja auch noch eingeklemmt, also ist eigentlich ja keine wirkliche Gefahr für dich. Du hast ja zu dem Zeitpunkt schon ganz andere Fahnen überstanden und wirst sie auch überstehen. Also eigentlich ist es eine relativ gefahrlose Situation, aber du musst halt an diesen verdammten Schlüssel und du hast keine Möglichkeit mehr, dich mit deinem ehemaligen Bruder irgendwie zu verständigen und du bist einfach gezwungen, aus Selbstschutz ihn quasi zu töten, eigenhändig. Und das fand ich schon sehr, sehr derbe, muss ich sagen. Und ob sich das dann am Ende gelohnt hat, nur um den blöden, doofen Larry seine Herzpillen da zu holen aus dem Pharmazieraum. Das ist halt auch eine Frage. Larry leidet nämlich an einem Herzproblem. Das ist ein wichtiger Fakt später noch. Vielleicht auch nicht aufgrund seiner Cholerik. Also er ist nicht der ausgeglichenste. Also um einmal auf die unmittelbare Entscheidung jetzt dann zurückzukommen, ich denke mal, mit Ausnahme von Gunnar haben wir uns alle für Carly entschieden. Ja. Ja, war für mich auch absolut gar keine Frage, wen ich da rette. Also da ging es noch nicht mal ums Geschlecht, dass der eine schwächer oder stärker oder irgendwie. Brüste natürlich immer schon ein bisschen. Brüste sind ein gutes Argument, aber die hatte Duck ja auch. Also machen wir uns ja nichts vor. Die hatte Duck auch, deswegen sind die Brüste auch kein Argument. Aber fernab davon. So weit sind wir noch nicht bei der Zombie-Apokalypse. Aber ich mag unbehaarte Brüste. Sorry, Chris. Gar kein Problem. Bis du wieder betrunken bist, dann kommst du erst an. Aber Carly machte für mich einfach auch mehr Sinn, weil sie zum einen smarter nicht zwingen, aber weil sie halt mit einer scheiß Waffe umgehen kann und das kannst du halt gebrauchen. Mit Batterien kann sie nicht umgehen. Das fand ich auch sehr, sehr verwirrend, dieses Radio und dann so, was ist das? Ja, ein Radio. Ah, das funktioniert nicht, ja, ja. Die Batterien sind nicht drin. Also was ich vorhin meinte, eigentlich geht Walking Dead relativ dezent immer mit diesem Gameplay-Faktor um. Es gibt ein paar Sachen, die sich als Rätsel klassifizieren lassen, aber eben nie wirklich dann richtig Hirnschmalz benötigen. Nur das mit dem Radio ist wohl wahrscheinlich eher das so Simpelste von allen gewesen. Und eigentlich, dass da du einen erwachsenen Menschen hat, der sagt, ja, irgendwas mit den Batterien, aber nicht da nicht prüft, ob die richtig rum drin sind. Ja, das fand ich auch. Also ich habe normalerweise sowohl im Spiel als auch in der Serie habe ich immer relativ viel Verständnis für die Charaktere, auch wenn sie sich manchmal irrational, aber ein bisschen doof verhalten, weil ich mir denke, okay, das ist auch eine Extremsituation und vielleicht ist man da nicht immer sonderlich besonnen oder denkt nicht über Situationen angemessen genug nach, wie man es sonst machen würde. Aber ich muss auch sagen, es fand ich damals schon so ein bisschen ja, aufgesetzt und fadenscheinig. Also, dass du jetzt da irgendwie rumgucken musst, um zwei Batterien zu suchen und vorher war ihr gar nicht klar, ach, da sind keine Batterien drin. Also, bin ich mir nicht ganz sicher, war für mich jetzt nicht unbedingt ein Highlight des, der Episode und auch der gesamten Serie. Wobei man sagen muss, dass das eigentlich so das einzige dämliche Rätsel in dem ganzen Spiel war. Ja, nee, es gab noch eins in Episode 3, wo du an die in dem Zug vorne, wo du im Führerhaus sitzt und du musst an diese Karten ran und musst irgendwie Kenny dazu kriegen, für den Platz aufzustehen. Das und jeder normale Mensch sich einfach vorgebeugt hätte und die scheiß Karten da. Das war nicht klug gelöst, fand ich ein bisschen doof. Ja, also das war jetzt auch nicht schlimm, aber das war so eine Sache, nicht das Eleganteste. Rätsel sind da ja eh generell eher so, wie gesagt, die sind, Kopf aus und dann weiter. Die sind eben Mittel zum Zweck, also dafür, dass alle anderen Adventures von Telltale eben immer mal so wirklich ein paar unlogische Brecher zwischendurch drin hatten, speziell so die Tales of Monkey Island Sachen, wo du manchmal da gerne festhängen konntest, das ist, würde ich auch sagen, so ziemlich das Einzige, wo so die dumme Adventure-Logik dann gegriffen hat. Ja. Alle, genau, aus den Gründen, hatte eine Waffe in der Hand, wirkte relativ kompetent und war für mich in dem Moment einfach ein wertvolleres Mitglied als der dicke IT-Techniker Duck. Also jemand, der mir jetzt das Netzwerk einrichtet, brauche ich jetzt auch nicht mehr. Und ich brauche jemanden, der mit einer Knarre umgehen kann und das war sie. Und ich muss sagen, ein gebärfreudiges Becken. Gebärfreudiges Becken, ich fand die auch, also so eine schöne Frau in der Gruppe ist nie falsch. Und eben auch diese Sache, dass du als Lee ihr erzählt hast, dass du ein Mörder bist. Und da erfährt man es nämlich, dass du den Liebhaber deiner Frau damals wohl quasi in Flagranti erwischt und da dann auch erschossen hast und deswegen warst du auf dem Weg in den Knast am Anfang des Spiels und dass sie das halt weiß, fand ich, das hat mir den Charakter jetzt auch nochmal ein bisschen näher gebracht als Doug, zu dem hatte ich jetzt keine große Bindung, der wirkte auf mich so ein bisschen trottelig, ein bisschen tollpatschig und deswegen hieß es dann Sayonara Doug, knallhart. Man kann ja jetzt nochmal resümieren, also die Gruppe, die sich jetzt im Endeffekt gebildet hatte, war natürlich Lee, Clementine, Kenny, seine Frau, genau, Doug, dann dazu noch Carly und Lily mit Larry. Ja. Ich finde, die zweite Episode hat einfach nochmal gezeigt, dass Telltale da wirklich kein Blatt vor den Mund nimmt und auch einfach Sachen zeigt. Also ich kann da jetzt für mich in der einen Situation sprechen, in der es nun um Kannibalismus geht, was eigentlich in Zombie-Filmen jetzt nicht unbedingt ungewohnt ist oder sowas oder in der ganzen Materie. Aber ich hätte halt nicht gedacht, dass es so explizit gezeigt wird, dass man da einfach jemanden aus einem versteckten Raum holt, dem sie die Beine abgeschnitten haben, die dann wiederum unten gerade serviert werden. Ja, am Ende der zweiten Episode fährt Glenn, um seine Leute zu suchen und kannst ihm dann quasi sagen, so ja, kann ich verstehen. Genau. Der erste? Nee, das ist da, wo das Motel, was ja irgendwie dann nachher... Ach genau, stimmt, der Aufenthaltsort ist gar nicht am Ende. Das ist in der Mitte der zweiten. Ist in der Mitte, da stimmt. Trennen sich Gruppen, beziehungsweise da wird das aufgelöst und das Motel, was die in Beschlag genommen haben und da fährt der Glenn dann los. Okay. Während man sich selber mit Leuten, die... Irgendwas klingelt gar nicht bei mir, ich weiß nicht, ob ich da was verpasst habe. Wir können es mal ganz kurz machen. Es ist so... die Gruppe, die in dem ersten Teil jetzt halt noch in diesem Drugstore war, die haben sich dann aufgemacht zu diesem Motel. Da trifft man dann auf diese College-Jungs, wo der Lehrer in der Bärenfalle steckt und man sich dann entscheiden muss, ob man ihm das Bein abschlägt oder nicht. Die sind im Wald. Du bist gerade jagen, weil du wie dringend was zu Futter für die Gruppe besorgen musst. Deine Vorräte gehen nämlich langsam zur Neige. Und ich weiß gar nicht, wie der Typ heißt, der dich Dwight. Dwight K. Schrute schießt ja auch noch coolerweise dann daneben, fand ich auch sehr gut. Dass du ihm extra sagst, du musst ja quasi entscheiden, ob er schießen soll oder nicht, weil jeder Schuss ja auch Lärm macht und möglicherweise die Zombies anlockt. Und dann schießt der Penner auch noch daneben, fand ich ganz fantastisch. Genau, man hat aber diese Festung geschaffen bei dem Motel, zieht dann aber mit Kenny los in die Stadt, um nochmal Medikamente zu holen, wo man dann zur nächsten großen Entscheidung kommt. Nee, Moment. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es darum... Nee, man trifft in dem Motel doch diese Jolien. Und da ist dann die Frage, genau, ob die Waffe oder nicht. Genau. Jetzt grade, das ist doch alles erste Episode, oder? Das nee. Episode ja, das ist Episode 1 am Ende. Ja, das ist Ende von Episode 1. Ja. Also ich hab die Screens abgeschrieben. Ich hab vor ein paar Tagen zweite Episode durchgespielt. Die Tussi, die da sich da selbst eingesperrt hat. Ja, stimmt, das ist in der ersten. Ach so. Ja, nee, ich habe es erst vor ein paar Tagen durchgespielt, deshalb frage ich mich gerade, aber es war tatsächlich am Ende. Aber das ist strange, weil ich halt wirklich die Entscheidungsscreens abgeschrieben habe, nach Episoden. Aber gut. Telltale hat verbuggt. Ja, ist eigentlich auch egal. Ja. Ist eigentlich auch egal, aber wir sind bei der Szene im Wald dort gewesen und da auch gleich, nachdem du schon von der ersten Episode so eingeführt wurdest, gleich wieder so ein Brecher eben, wo du... auch eben dem Typen das Bein entweder abtrennen kannst oder nicht, je nachdem. Und es wird dir ja im Spiel fast schon ein bisschen suggeriert, okay, du musst es jetzt eigentlich machen, weil die Zombies kommen immer näher und es fordert dich fast schon ein bisschen heraus, das Button-Prompt, dass du da hingehen kannst mit der Axt, aber ziehst du das jetzt durch oder nicht? Wenn du dich entscheidest, das zu machen, wird es auch sehr, sehr messy, würde man glaube ich sagen auf Englisch. Ne? Es ist kein Zack und Weg, ne? Sondern einfach hau, hau, hau und du musst wirklich auch mit dir im Reinen sein, dass du das jetzt wirklich machen willst oder nicht. Also ich fand, das war eine von den vielen, vielen Szenen, die ich echt ganz, ganz furchtbar fand. Also erstmal habe ich natürlich versucht, die scheiß Bärenfalle mit den Händen aufzustemmen. Das ging natürlich nicht. Als zweites habe ich versucht, die Kette irgendwie durchzuhacken mit der Axt. Das ging auch nicht. Naja, und dann hast du ja nur noch eine Wahl. Du kannst mir wirklich das Bein abhacken und oh, also auch wenn Walking Dead in so einem Comic-Stil ist und deswegen jetzt auch nicht übermäßig realistisch, aber gerade so Verstümmelungs- und Verletzungsszenen, das wirkt immer so echt. Also die haben auch wirklich geile Soundeffekte. Es ist aber auch... Das klingt so, das geht einem durch Mark und Bein, wenn du in dieses Bein da reinmachst. Genau, du siehst die Aktion, du siehst die Reaktion und erst dann bist du wieder in der Situation, was machst du jetzt? Dann musst du wieder auswählen, ich schlage aufs Bein. Dann siehst du wieder, wie er raufhaut. Genau, wie der Typ die Schmerzen einfach hat und wie du dann wieder in dieser Situation bist, dass Zombies auf dich zukommen. Also gerade dadurch, dass es sich bei dem Etablieren des Ganzen halt sehr viel Zeit lässt, gibt das dem Ganzen halt nochmal irgendwie was sehr viel Herberes. Ja, Zeit, genau, und du musst, wenn du die Entscheidung getroffen hast, musst du sie auch konsequent durchziehen, wie, bei anderen Spielen drückst du quasi einmal so einen Button, dann wird so eine Sequenz ausgelöst und dann ist er frei. Aber wenn du einmal quasi die Axt ihm ins Bein gerammt hast und ziehst sie wieder raus und er ist aber immer noch nicht frei, du musst ein zweites und drittes Mal zuschlagen, da kannst du ja nach dem ersten Schlag dich auch nicht spontan umentscheiden, also könntest du natürlich schon, aber dann lässt es ja auch nicht bleiben, weil du denkst, okay, jetzt muss ich es auch durchziehen, der schreit hier vor Schmerz, er verliert gerade Blut, von hinten kommen die Zombies und jetzt habe ich schon mal angefangen, jetzt hacke ich ihm das Scheißbein auch noch ab und dann musst du nochmal reinschlagen und nochmal und derweil schreit er und schreit. Ey, das fand ich ganz, ganz grauenvoll. Genau, also der Punkt ist auch, dass The Walking Dead es wirklich perfektioniert hat, dich zu Entscheidungen zu zwingen, die du dann durchziehst, in dem Moment, wo du sie dann durchziehen musst. Also du hast oftmals die Entscheidung, wenn du jemandem das Bein abhackst oder halt später noch mit Armen oder halt mit dem Kindermädchen am Anfang, dass du diese Entscheidung immer und immer wieder quasi nochmal bestätigst. Also du fängst an, jemandem das Bein abzuschlagen, es ist halb durch und du musst es im Prinzip nochmal bestätigen und nochmal zuschlagen. Das ist eine Sache, die sie sehr, sehr perfektioniert haben und die mir immer ein sehr, sehr mulmiges Gefühl gab. Und ich habe jetzt vor kurzem Call of Duty gespielt, Black Ops 2. Und da gibt es auch einige dieser Entscheidungen, die, wenn sie sie so umgesetzt hätten wie bei The Walking Dead, noch viel, viel geiler gewesen wären. Also sei es jetzt foltern, aktiv, passiv, was weiß ich. Das wäre weitaus intensiver gewesen, wenn sie es genauso gemacht hätten wie bei The Walking Dead. Ich glaube einfach, die Investition, die man den Charakteren und dem Storytelling gegenüber hat, wenn ich jetzt an das denke, was ich von Black Ops 2 dort gespielt habe, ich glaube, was ich in den Cutscenes von den Charakteren erfahren habe, da würde so eine Szene einfach nicht das gleiche Gewicht haben. Absolut, also ich will jetzt auch nicht, dass die Charaktertiefe von Walking Dead und Black Ops irgendwie... Klar, einfach, da gehört einiges dazu. Um genau, ich habe es aber einfach vermisst, als ich dann Black Ops gespielt habe, dachte ich mir so, hey, das habe ich aber in anderen Spielen wie The Walking Dead schon viel, viel besser gesehen. Außerdem war das wieder eine das war eine Extremsituation, wo aber trotzdem beide Entscheidungen, die du treffen konntest, auf ihre Art völlig richtig und nachvollziehbar war. Also den Typen zu retten vor den Zombies, indem du ihm das Bein abhackst, finde ich, dafür kann man genauso argumentieren wie dieses Risiko nicht einzugehen, weil es kostet dich ja auch unendlich viel Zeit und du weißt ja noch nicht mal, ob der das überhaupt überlebt. Also der hat wahrscheinlich dann fällt in Schock, verliert Blut, du weißt gar nicht, ob du das Bein schnell genug abkriegst und derweil stolpern da gerade so 20 Zombies auf dich zu und sind noch 3 Meter von dir entfernt. Also ich finde, man kann auch sehr gut argumentieren, dass man das Risiko einfach nicht eingeht und so schlimm es ist, aber diesen armen Teufel dann leider zurücklässt, um dich selbst und deine Gruppe zu retten. Also dazu auch hier ja wieder, auch, es gibt nicht richtig und kein falsch. Das ist voll geil. Dazu kommt ja auch, dass du zu dem Zeitpunkt im Spiel nicht weißt, dass quasi jeder infiziert ist und nach seinem Tod zu einem Zombie wird. Ja, also im ja Walking Dead Universum ist es eben, alle Leute, die sterben, werden zu Zombies. Aber jeder trägt quasi diesen Virus. Genau, in sich. Aber auch ein Zombie-Biss erzeugt, dass es beschleunigt wird oder bringt dich dann schneller um oder je nachdem, was die Konsequenz. Dann das wird ja aber auch dann in einer Szene, speziell in der zweiten Episode, dann klar gemacht. Also das, was man jetzt hier rausgehört, ich glaube, bei uns allen kann man dann sagen, wir haben das Bein durchgesäbelt. Ja, war für mich die menschlichste Entscheidung tatsächlich. Also ich hätte ihn da liegen lassen können und eine andere Option wäre gewesen, er schießt ihn direkt. Das wäre dann vielleicht eine Option gewesen, die ich vielleicht auch noch gewählt hätte sonst. Aber ihn da liegen zu lassen und ihm quasi seinem Schicksal zu überlassen, habe ich als die unmoralischste und verwerflichste empfunden. Ist auch ein bisschen so der Punkt gewesen, wo man sich selbst als Spieler sich das noch beweisen kann. Bin ich dazu fähig, auch mal wirklich das zu machen, worauf ich keinen Bock habe, aber was das Richtige wäre in diesem Punkt. Ne? Und ich habe speziell mit solchen Splatter-Geschichten eigentlich, jetzt nicht vielleicht in Spielen, aber bei Filmen meist so Probleme, einfach wo du Splatter des Splatterwegens dann dort hast. Und speziell das hat mich schon arg mitgenommen, aber ich habe es trotzdem gemacht. Was es angeht. Okay, das war die Entscheidung am Anfang direkt. Welche große Entscheidung steht als nächstes dort an, Tim? Naja, dann findet man sich ja irgendwann wieder auf der Farm der Kannibalen, die sich bis dato aber noch, man muss sagen, das kommt halt raus, Lee, ein Gruppenmitglied, was man, was war, also der war bis da, nein, Entschuldigung, jetzt stammel ich wieder. Also, in der zweiten Episode kommt ja ein Mitglied dazu, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe, ein Typ, Mark. Das ist lustig, weil Mark... Der ist auf einmal da. Der ist einfach nur da und es wird halt dann gesagt so, ja, schön, dass du beim Militär irgendwie dich auskennst mit Überwachung, mit Sicherheitssystemen und sowas, aber mehr auch nicht. Und er wird quasi eingeführt, ohne eingeführt zu werden. Ja, aber es ist ja auch schön, also wir steigen ja eben nicht direkt am Ende der ersten Episode ein, sondern da ist Zeit vergangen. Eine gewisse Zeit dazwischen. Und die Leute haben gelebt währenddessen und es ist viel passiert. Ja. Aber der wird doch irgendwie angeschossen oder irgendwas passiert doch mit dem. Nee, also der Punkt ist, ihr geht dann... Diese Typen kommen zu dir auf und wollen Benzin. Genau. Und man bietet, was du denen geben kannst, ist Benzin. Und die sagen dann, ja, pass auf hier, wir geben dir dafür Essen. Komm mit auf unsere Farm. Und dann heißt es, okay, ein gewisser Teil der Gruppe geht erstmal mit. Das sind dann, glaube ich, Lee und Mark. Genau, die beiden, um einmal auszuloten, eben ist es dort sicher für uns. Und diese Farm hat eben so einen ganz großen Elektrozaun und der mit Benzin befeuert werden muss. Und das ist dann eben die Tauschgrundlage, die dort sein würde. Genau. Das ist eine Sache, die hat mir nicht gefallen, weil ich mich, als ich gefragt wurde, ob ich mit denen mit will auf ihre Farm, habe ich mich sofort dagegen entschieden, weil die mir von vornherein sehr suspekt vorkamen, die beiden St. John's Brothers. Ja. Und wenn du dich dagegen entscheidest, wirst du ja quasi von der Gruppe überstimmt. Also gibt es natürlich wie immer große Gruppendiskussionen. Die einen sagen, ja doch, auf jeden Fall, die haben was zu essen, musst du mit. Anderen sind ein bisschen skeptisch, aber letztendlich wirst du dann doch überstimmt und du musst auf jeden Fall mitgehen. Also das war ein Moment, wo ich dachte, also das finde ich nicht so wirklich nachvollziehbar. Also da wurde ein bisschen schnell abgebügelt, dass man eventuell Argumente haben könnte. Also da hätte ich gerne irgendwie die Chance gehabt, vom Spiel mich zu erklären, warum ich das gerade für keine gute Idee halte. Und da wirst du relativ schnell doch dahin gedrängt. Ich meine, aus dramaturgischer Sicht kann ich verstehen, es muss ja auch weitergehen und das meiste der Episode spielt ja auch auf der Farm, man muss ja irgendwie hinkommen. Aber das fand ich nicht ganz so schön gelöst wie andere Situationen. Eines der Zugeständnisse, um die Story voranzutreiben. Stimmt, dann ist man ja vor Ort mit Mark und hilft bei der Erneuerung der Zäune, richtig? Wo genau, Mark, ja, es ist so, dass man trifft quasi, oder das ist am Waldrand, diese Weide, und man wird mit Pfeilen beschossen von bis dahin noch ungeklärten Menschen, und Mark wird getroffen in der Schulter. Genau, Mark wird an der Schulter getroffen, und die Leute, die dann von außen schießen, also man hat es auch vorher, glaube ich, mit denen ein bisschen was gesehen, das sind so Räuber. Auf dem Weg zur Farm hin hat man auch gesehen, wie die sich gegenseitig erschossen haben. Ja. Da sind so eben ehemalige Fabrikarbeiter, die jetzt einfach marodieren über das Land hinweg, und die haben anscheinend irgendeine Vereinbarung mit der Farm gehabt, weil die schreien die ganze Zeit, die eben nach dem Mark schon in der Schulter getroffen wurde vom Fall, hey, wir hatten eine Vereinbarung, was soll denn das, ne? Ihr haltet euch nicht an, wir werden euch alle erschießen, ne? Und letzten Endes ist der Zaun dann wieder heil, aber Mark ist verletzt und hat einen Pfeil in der Schulter. Nun ist es so, Mark bleibt dort, die Leute sind, obwohl sie einem auch suspekt irgendwie vorkommen, sind sie doch sehr nett irgendwo und wollen auch, dass die restliche Gruppe herkommt und man holt die ab. Und kommt wieder und Mark geht's halt nicht so gut, deswegen ist er im Bett und man soll ihn lieber nicht stören, genau, er muss sich genesen. Man wird nicht reingelassen, also auf der Farm gibt es drei Leute, die zwei Sohnemänner, der Vater ist irgendwie verstorben, wurde, ich hatte anders spekuliert, was sich aber nicht dann bewahrheitet hat dann weiter, und die Mutter, na, die dann eben auch Mark im Haus behält und nein, Sweetie Pie, komm jetzt hier nicht rein, der muss sich noch erholen. Genau, nun ist es so, dass auch die Scheune eine abgesperrte Tür hat, die nicht geöffnet werden darf, was natürlich auch irgendwie skeptisch macht, weil auch nur gesagt wird, Scheunen sind ihr dürft da nicht rein, nee. Punkt. So, schlussendlich wird abends das Essen aufgetischt und man folgt ja irgendwie einem Stromkabel. Man will zur Toilette, man will nach Mark gucken. Der erste Punkt ist ja vor allem, dass du sehr, sehr skeptisch bist, was diese Farm angeht. Ja. Und was die Scheune angeht. Und in dem Moment, wo Mark und du beschossen werden und es heißt, hey, wir hatten einen Deal, denkst du auch so, okay, was für einen scheiß Deal hatten die Leute mit diesen anderen Menschen? Und ist es so sinnvoll, bei Leuten zu bleiben, die mit solchen Menschen, die andere Menschen mit Pfeilen beschießen, Deals machen? Und dann ist es natürlich der Punkt, ich weiß nicht, ob man es muss oder ob man nur kann, man kann in die Scheune hinein und quasi das Lock, also das Schloss öffnen. Man muss in die Scheune hinein. Was habt ihr erwartet, was hinter der Scheune dort ist? Tatsächlich genau das, was dann auch drin war. Also für mich war es keine Überraschung. Ich habe gehortete Zombies erwartet. Okay, ich fand auch, also haben wir jetzt auch schon gesagt und haben ja alle gespielt, es sind diese Kannibalen-Clique da. Und deswegen dachte ich auch, also entweder ich finde genau das, was es war, so wie Chris, nämlich quasi so ein Schlachtraum, oder eingesperrte, gefesselt oder vielleicht auch schon quasi zur Verzehrung tiefgekühlte Menschen oder so. Also mir war das fand ich so ein Twist, den hat man eigentlich 3 Meilen gegen Wind gerochen. Mhm. Das war jetzt am Ende nicht so schockierend, wie es eigentlich sein sollte, weil ich fand, das hat sich sehr früh abgezeichnet. Nee, hat sich sehr früh abgezeichnet, es war aber sehr, sehr gut umgesetzt tatsächlich. Es war sehr als man schön, reinkam, es war schön umgesetzt. Gab es da diese schnellen Schnitte, wo halt irgendwie dann Säge, Blut, Bart und das gezeigt wurden. Ich habe auch gedacht, ich hatte ein bisschen Angst davor, das Ganze zu öffnen und dann zu sehen, wie irgendwelche Frauen und Kinder in Käfigen gehalten werden, weil das finde ich immer, das fand ich schon bei The Devil's Rejects ganz, ganz schlimm. Und dann war es im Prinzip nur diese Todeskammer, ja, wo alles voller Blut war. Und dann kam auch schon einer der St. Jones-Brüder rein und meinte, ja, für große Tiere haben wir da extra so einen Schlachtraum. Dachte es ja natürlich auch so, ja, genau, Kollege. Ich muss sagen, also ich bin da wahrscheinlich vielleicht ein bisschen naiv dem gegenüber gewesen, weil bei mir ist der Kannibalengroschen nicht sofort gefallen. Ich dachte, in der Scheune drin wäre der Vater von denen zombifiziert und die Leute verfüttern, was weiß ich, Leute an den Vater, damit er dann gesundet oder irgendwie sonst was. Also ich dachte, das liegt dort im Argen. Aber erst als ich Mark dort oben ohne die Beine gefunden habe und er dann, oh scheiße, they're eating people. Na, also da ist es. Also vielleicht auch etwas, wenn ich die Serie geguckt hätte, wäre mir das leichter zugeflogen, aber für mich kam es dann auch, da war ich zu naiv wohl. Auf jeden Fall geht es dann darum, wieder ins Haus zu gehen, weil das Abendessen aufgetischt wird. Wurde lange gekocht, den ganzen Tag über, und wir hatten nichts zu essen, die ganze Gruppe. Und genau, die ganze Gruppe hatten, genau, das war auch einer der Punkte, also die Gruppe und vor allem auch Clem hatte extrem viel Hunger. Das war auch am Anfang direkt eine Entscheidung. Du hast irgendwie 2-mal Essen bekommen. Genau. Viermal Essen für 10 Leute. 4 Rationen. Genau, 4 Rationen für 10 Leute und musstest dich entscheiden. Deswegen, das war halt so der Punkt, worum sich alles gedreht hat. Also die ganze Gruppe hat Hunger und deswegen hat sich die Farm halt angeboten, weil es da Brötchen gab und Fleisch. Und dann hieß es halt, ich will mich nochmal kurz irgendwie frisch machen oder auf Toilette gehen. Und dann hat man ein Stromkabel verfolgt, ging in den Raum und hat dann Licht gesehen im anderen Raum, angrenzenden Raum. Und ich glaube, man hat sogar ein paar Geräusche gehört. Also so ein und musste dann Du hast dann auch so Infusionsmittel gefunden und Verbandskästen. Was machen Pharma mit so viel medizinischem Equipment? Genau, und da musste man, glaube ich, auch noch einen Schrank zur Seite schieben. Genau, musste Schrank zur Seite schieben. Dahinter war quasi ein Geheimraum. Und dahinter war das geheime Bad. So. Und in dem Moment, wo man das aufgemacht hat, liegt Mark da, der im Prinzip erst in der Episode eingeführt wurde und hat keine Beine. Was keine schöne Situation war zu sehen. Ganz schön beinlich. Ja, ganz schön beinlich. Und dann hast du ihm gesagt, hey, verlier nicht den Kopf. Ich regel das. Verlier nicht auch noch den Kopf. Ja. Schnell, nimm die Beine in die Hand. Genau, hier sind sie. Und dann meinte Mark halt, hey, nicht essen. Also er hat irgendwie nur 2-3 Worte gesagt und das war irgendwie nicht essen. Nicht essen. Und in dem Moment wird ja halt klar, okay, da unten wird gerade Mark gegessen. Das Und das fährt dir dann irgendwie durch Mark und Bein und du rennst runter. Alter. Mark und Bein. Ja. Das ist ganz groß. Habt ihr es zeitlich Kombo. Geschafft runter, damit Clementine noch ein bisschen da nimmt oder nicht? Ich auch nicht. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Dachte ich auch, aber ja. Habe ich scheinbar nicht. Aber im Endeffekt wurde mir dann gesagt, also später wurde gesagt von Lee selbst, ja, aber dass sie Mark gegessen hat, das wird sie, glaube ich, nicht mehr vergessen. Ein Kumpel von mir. Tatsächlich stand er nur rum und hat zugeguckt, wie sie essen. Was du auch machen kannst. Und dann sagst du so, hey, und dann sagen sie halt, hey, Lee, was ist los? Und dann so, ach, nichts. Kannst du auch sagen. Und, das ist aber auch sehr gut. Ja, es ist eine ganz, ganz. Sagt er die ganze Zeit so, Larry, friss doch weiter, friss weiter. Und Larry isst genüsslich seinen Mark. Kannst du natürlich auch machen. Aber ich habe direkt gesagt, hey, Leute hier, die fressen, und wir fressen Menschen, das sind Kannibalen. Und dann kommt es natürlich auch zum Eklat direkt am Tisch. Und sie versuchen es. Und im Prinzip das, was sie argumentieren, ja, es ist ja trotzdem noch nicht mal so nicht nachvollziehbar. Muss ich jetzt auch sagen. Also, das sagst du als Vegetarier. Das sage ich als Vegetarier. Ja, wie viel Zeit ist da vergangen seit dem Ausbruch per se? Das wussten wir. Das also, wird ja nie so ganz genau sagen, gesagt. Es muss schon ein bisschen gewesen sein, ein paar Monate. Also, es ist so eine Geschichte, die fand ich zum Beispiel an einem Film wie 28 Days Later, der hat den für mich kaputt gemacht, dass du da, was weiß ich, so ein Ami-Bataillon hast, das nach 3 Wochen zu Vergewaltigern. Das war und wirklich Quatsch, das ging viel zu schnell da. Ja, und natürlich war es auch es hat sich ein bisschen absurd angefühlt, aber auch trotz, also ich habe es jetzt nicht als so unecht angefühlt, da könnten tatsächlich Kannibalen sein. Es ist ja schon ein bisschen Zeit dort vergangen und viel dort passiert. Ich finde auch, wie gesagt, es ist halt irgendwie eine Extremsituation und es ist halt irgendwie leicht von außen zu sagen, wie man hier und da reagieren würde und wie man das alles so sehen würde. Eben. Deswegen fand ich es auch jetzt nicht völlig nicht nachvollziehbar, wie Chris es gesagt hat. Aber wie gesagt, also dadurch, dass ich das relativ früh geahnt habe, hat das bei mir jetzt nicht so den ganz großen Schock- und Ekeleffekt ausgelöst, dass du dann allerdings gezwungen bist, oder zumindest solltest du schaffen, zeitig wieder runter zu rennen, um den Leuten zu sagen, ey Leute, steckt euch die Scheiße nicht im Mund, lass die Gabeln alle fallen. Ich fand, also das hat es dann wieder ein bisschen für mich rausgerissen, weil ich damit nicht unbedingt gerechnet habe. Also ich dachte, okay, jetzt wird mir quasi das nochmal gezeigt, was ich eigentlich aber schon weiß und dann geht's irgendwie mit der Story weiter. Aber dass es dann wirklich an mir aktiv liegt, die anderen davor noch zu warnen, das fand ich wieder ganz schön. Und ich dachte auch, ich hätte es geschafft, aber wie scheinbar hat Clem dann doch so ein bisschen lecker Schenkel genascht. Es ist eine sehr, sehr Ob ihr das kurze... jetzt so schlecht getan hat, ich weiß noch nicht. Also ich finde, das ist wieder so eine Dämonisierungskampagne. Ich finde es auch, der Fleischindustrie. Obwohl der Vegetarier. Ich denke mal, jeder von uns hat da wahrscheinlich Clem eine der Rationen gegeben am Anfang der Folge. Ja. Vielleicht ist es ja auch was damit zusammenhängt, wenn sie vorher nicht so viel gegessen hat, dass sie umso schneller zubeißt und man es weniger verhindern kann. Also ich muss auch sagen, dass ich es auch nicht glaube, dass das jetzt so schlimm war für Clem im Endeffekt, aber ich fand es halt moralisch, und da kommt halt die Sache wieder, ich finde es moralisch nicht vertretbar, jemandem, der ein Loch in der Schulter hat, die Beine abzuschneiden. Also das ist halt moralisch nicht vertretbar. Generell als Lebensgrundsatz. Loch in der Schulter, keine Beine. Beine ab. Ja. Deswegen muss ich sagen, das ist in der Situation, es klingt halt total doof, aber wenn man sich in diese Situation verdenkt oder in diese Situation eindenkt, halte ich es in wird dem man Fall an deine nicht, Worte denken, wenn es mal so weit halt ist. Halte ich gar nicht für moralisch vertretbar. Und da kann man halt eher sagen, okay, wir nehmen irgendwelche... Komm du mal mit dem Loch in der Schulter zur Arbeit, Alter. Und schon bist du weg. Musst aber auch die Beine in die Hand nehmen. Also, große Mittagessen. Also das große Essen hat dort stattgefunden. Genau. Ich glaube, man wird überwältigt von... Genau, es kommt zum Eklat und man findet sich wieder mit Larry, Lily und Kenny in dem Raum, also nicht in dem... Hinterm Lagerraum, genau, in der Schlachtbank. Genau. Und Clementine ist auch da. Clementine ist auch da. Natürlich. Und man ist da eingesperrt. Man kommt nicht raus. Das ist halt die typische Tiefkühlhaus-Situation. Also das fand ich wirklich die beste Szene in der gesamten Episode und auch die spannendste Entscheidung, weil es Larry regt sich, der alte Choleriker, natürlich fürchterlich darüber auf, zu Recht, und hämmert gegen die Tür, lass uns raus, ihr Schweine. haben wir schon gesagt, er hat ein schwaches Herz. Steigert sich immer weiter. Steigert sich in diese rasende Wut hinein, kollabiert dann aber mit Herzinfarkt, verliert auch das Bewusstsein und natürlich kniet sich Lilly über ihn, versucht ihn zu reanimieren, schreit die ganze Zeit, er ist nicht tot, er ist nicht tot. Und währenddessen sagt ihr Ken mit relativ ruhiger Stimme, dass jetzt eigentlich klar ist, was ihr machen müsst, denn ihr habt ja jetzt gelernt, jeder Tote kommt als Zombie zurück, wenn ihm nicht genau. Das Gehirn zerstört wird. Da wird einer der besten Sätze gesagt in der ganzen Episode. Ich will nicht in diesem Raum sein, wenn ein 240 Pfund schwerer Gorilla rumrennt. Untoter Gorilla. Oder angepisster untoter Gorilla rumhängt. Ja. Genau. Und das war für mich auch der Punkt, das ist nachvollziehbar, ja. Genau, und also, das war wieder hier wie in der ersten Episode so ein bisschen wieder diese Shaun of the Dead-Parallele, weil da für mich ich das Gefühl hatte, okay, das ist wirklich eine Situation, die wird in absolut jedem Zombie-Film der Welt, kommt es irgendwann zu dieser Situation. Man ist auf relativ engem Raume und irgendeiner ist kurz davor, ein Zombie zu werden, oder zumindest ist die Gefahr sehr, sehr groß. Und in jedem Film wird dann irgendwie erstmal ewig diskutiert und was Charaktere eigentlich ganz genau wissen und wonach sie seit anderthalb Stunden im Film handeln, auf einmal vergessen es alle, weil irgendwie ist ja unser guter Freund und bei ihm machen wir mal eine Ausnahme und vielleicht wird er nicht zum Zombie. Das nervt mich bei jedem Film und deswegen habe ich mich in der Tat in der Szene relativ schnell dazu entschlossen, die Gruppe einfach vor diesem Zombie, der in 10 Minuten sich dann erheben wird, zu retten, hab so einen Salzleckstein genommen und ihn selber quasi Larry auf den Kopf gematscht. Dazu muss man sagen, das fand ich hart, aber in der Situation völlig richtig. So, wenn man das nicht kennt, so ein Salzleckstein für Kühe wiegt auch gern mal so 15 bis 20 Kilo und ist einfach mal groß, ja, was mögen das sein, 40 mal 40 Zentimeter oder sowas. Ja, also das ist quasi wie so ein Stück von so einem Dachbalken, ja, oder genau. So. Also das ist schon ein massiges Ding. Ich glaube, da wurde ja auch die Szene kurz vorher eingeführt, wo dann Lee Clem gefragt hat, und hast du dran geleckt? Nein? Ja, stimmt. Ja. Auch ganz süß. Auch so ein typisches kindliches Verhalten irgendwie. Ja. Also kein Mensch würde an so einem Salzleckstein lecken, aber so ein kleines Kind, also so, ja, mein Gott. Ich habe Larry nicht mit dem Stein eine drüber gezimmert. Das hat dann Kenny erledigt. Kenny für mich erledigt. Einfach von dem Gefühl heraus. Ich hatte für mich ein bisschen das Gefühl, dass ich Larry und speziell Lilly war ja die Tochter, ne? Ja. Ihr ein bisschen was beweisen muss. Weil wenn ich ihm helfe, ich habe Larry auch was von dem Essen am Anfang gegeben. Ne? Ich auch, habe ich auch nicht gemacht. Von den Sachen dort, um einfach zu zeigen, hey, du weißt Bescheid, wer ich bin oder sowas und ich kann jetzt nichts anderes machen, als über meine Taten zu sprechen. Ich habe mich ein bisschen verpflichtet gefühlt, da zumindest alles zu versuchen. Ne? Mhm. Ist auch wie bei Doug in der Szene, wo er mit Blut überströmt war, im ersten Kapitel einfach, lass mich noch probieren, noch ist es nicht so weit. Natürlich ist es was anderes, als wenn ein Zombie-Kind herumläuft, als dieser Gorilla. Potenziell, aber Kenny hat das auch recht schnell dann erledigt und das war's. Ja, aber ich fand die beiden nicht so sonderlich sympathisch, deswegen hing mein Herz nicht an ihnen. Also ich hab wieder am Anfang ihnen das was von dem Essen abgegeben, konnte dann Lilly natürlich irgendwie schon nachvollziehen. Irgendwann sagt sie dir, ey, ich weiß, er ist eigentlich ein Arschloch und er meckert nur rum und ist tierisch unsympathisch, aber er ist nun mal mein Vater, normalerweise ist er nicht so. Und das war das Letzte, was ich hab. Er hat auch viel verloren und sie bitte quasi um Verständnis für ihn. Konnte ich auch nachvollziehen, aber als es dann hart auf hart ging und ich mich einfach entscheiden musste, waren die beiden für mich gefühlt auf einer Seite und meine gesamte Gruppe und ich auf der anderen Seite und ich habe mich für mich und meine Gruppe entschieden. Das fand Lilly dann natürlich diskutabel. Wir wurden keine richtigen Freunde mehr, solange wie es noch dauerte. Aber in dem Moment, also hätte ich jederzeit wieder gemacht. Ich habe Larry beseitigt, bevor eine Gefahr wurde. Da habe ich ganz stumpf an unser Überleben gedacht. Also man muss dazu, finde ich, aber auch sagen, dass sich neben diesem Problem der zweiten Episode, dass es halt, dass die Gruppe Hunger hat, auch halt ein Machtkampf um die Vorherrschaft innerhalb dieser Gruppe ging, nämlich entweder Lilly, die dafür verantwortlich war, die Ration zu verteilen und die wusste, dass Rationen geklaut bzw. irgendwie abhanden kommen, und Kenny, der halt die ganze Zeit dafür war, halt aus diesem Motel auszubrechen und halt zu seinem Boot zu fahren, der wiederum auch ein Wohnmobil hatte, was ja auch irgendwie viel Platz bot, was halt irgendwie nachher. Man stand zwischen Lilly, die irgendwo zwar sinnvolle Sachen gesagt hat und zu der, also irgendwo hat es da auch ein bisschen geknistert zwischen Lee und ihr. Fand ich auch, ja. Fand ich. Oder Kenny mit Clementine und seiner Frau und seinem Sohn halt irgendwie weiterzuziehen. Das war halt auch so ein großer Disput, der sich über die Zeit entwickelt hat, der dann irgendwo auch darin gegipfelt ist, dass diese Entscheidung halt über Larry kam. Soll ich ihn töten oder nicht? Ich habe ihn jetzt persönlich auch nicht getötet. Ich war aber nicht. auch sehr, ich wirklich mit dem Finger immer zwischen den beiden Knöpfen, mach ich's. Und ich habe es dann schlussendlich nicht gemacht. Und was dann natürlich zur Folge hatte, dass Kenny mit dem Stein ihm schön eins übergezimmert hat. Es kam auch sehr, wie oft bei diesem Spiel, immer sehr unvermittelt, wo du denkst, du bist jetzt noch mittendrin und zack. Ja. Du hast natürlich zwei, dreimal das Herz gepresst und jetzt so einmal, da war weg der Kopf. Nee, ich dachte mir, so Leute, jetzt hier, Titten auf den Tisch. Jetzt, wir wissen alle, wie das endet und deswegen lass es hier gar nicht groß aber diese Entscheidung ist dann etwas, was sich natürlich dann in den späteren Episoden noch dann weiter Effekte gehabt hat. Das Unmittelbare, ich glaube, das, was am Ende dann auch aufgetaucht ist, man hat natürlich dann direkt mit den zwei Farmboys es dann zu tun, wenn man dort rausgekommen ist. Ähnlich fand ich den Übergang zwischen diesem Raum und der Befreiung aus dem Raum auch sehr, sehr wichtig. Also, das Clementine du musstest Clementine quasi einmal alleine durch einen Lüftungsschacht schicken. Und schieben und schicken. Das ist die erste Szene, wo so dieser eingespielte Teamcharakter so angefangen hat. Ja, und vor allem, wo auch richtig Angst entsteht, weil man sieht sie nicht mehr. Genau, also das fand ich auch ganz. Man ruft nach ihr und sie antwortet nicht. Das ist das, was viele zum Beispiel an der zweiten Staffel der Serie damals kritisiert haben, dass du Karl, den Sohn, hattest und du hast ihm die ganze Zeit, Karl, bleib im Haus und das Einzige, was der Junge macht, ist immer weggehen. Und da ist halt der Punkt dann. Vollidiot. Genau, und da ist halt der Punkt dann mit Clementine gekommen, dass du sie quasi nicht mehr in greifbarer Nähe hattest, sondern einfach. Wenn was passiert wäre, hättest du ihr nicht mehr helfen können. Und du warst sogar auf sie angewiesen, was auch. Und du warst auf sie angewiesen. Und zeitgleich wusstest du, dass Doug, also der Sohn von Kenny, gerade im Haus ist bei den Typen und das nächste Futter werden soll. Mhm. Und deswegen war es halt, einfach auch eine Stresssituation. Genau, und gefühlt, was war jetzt der Grund, weswegen man, oder wie hat man sich gefühlt, wenn man Clem da durchschickt? Ist es etwas, agiert man da selbstsüchtig? Hauptsache, ja, das Kind geht raus und mal gucken, ob sie die Tür aufmachen kann. Oder ist es da, dass man Clem jetzt vertraut und sozusagen, dass man ihr auch den Respekt gegenüber zollt, dass man ihr vertraut, diese Aufgabe zu erledigen? Es gab ja keine andere Möglichkeit rauszukommen. Nee, deswegen mein Gefühl war aber definitiv. Das Gefühl, was man innen drin selbst hatte, aber. Also, ich hatte ein ganz, ganz. Beziehungsweise der Spieler in mir wusste, da wird voraussichtlich nichts passieren. Ja, aber als Figur, der irgendwie dann Empathie entwickelt, oder als Mensch, der Empathie entwickelt, war ich mir unsicher und hatte Angst darum, dass was passiert, weil sie eben im Prinzip ja eine weiße Weste hat. Sie hat zu dem Zeitpunkt noch nichts getötet und sie war quasi rein. Und deswegen fand ich es schwierig, sie da rauszuschicken, ohne zu wissen, was denn jetzt da auf sie wartet. Schlussendlich ist man ja aber dann rausgekommen mit Clems Hilfe. Und dann kam, glaube ich, diese Geschichte, es hat draußen geregnet, es war schon Nacht, es hat geblitzt, gewittert und man bahnt sich so lang, man schleicht mit Kenny langsam entlang in der Scheune, um halt, weil die Brüder sind dort, um halt die Brüder quasi taktisch auszuschalten. Die Brüder? Genau. Den einen, glaube ich, wie war denn das? Ja, der eine, du schleichst dich quasi in diese abgetrennten Kuhstallbereiche, wo halt jeweils immer eine Kuh drin ist und du kannst dann so rauslugen und du siehst den Bruder so quasi durch die Scheune ziehen, er sucht nach dir und du versuchst quasi aber darauf zu warten, dass er unachtsam ist, um dich ranzuschleichen, aber irgendwann guckst du halt durch so einen Spalt und er hält dir aber schon die Knarre ins Gesicht, dann musst du halt ganz schnell reagieren, du musst ihn irgendwie so wegreißen, wegschlagen, es kommt zu einer Rangelei und letztendlich ist er dann quasi, liegt am Boden und ist auf Gedeih und Verderb. In eine Bärenfalle, glaube ich, auch noch irgendwie getreten. Also, ja, irgendwie sowas. Und auf jeden Fall kannst du dich dann entscheiden, ob du ihn tötest oder am Leben lässt. Und das ist eine andere große Entscheidung. Da hast du dich komplett anders entschieden als ich, glaube ich. Da haben wir, glaube ich, damals lange drüber geredet. Du hast dich dafür, glaube ich, entschieden, ihn am Leben zu lassen, oder? Ich habe mich dafür entschieden, ihn am Leben zu lassen, aber wirklich nur und ausschließlich deswegen, weil Clem auf einmal hinter mir stand und das gesehen hätte. Und ich wollte einfach nicht, wie sie sieht, wie ich ihre Vaterfigur, der immer versucht hat, ihr irgendwie moralisch den richtigen Weg zu weisen, ich wollte einfach nicht, wie sie ansieht, wie ich einen wehrlosen, wie auch immer kranken, aber trotzdem einen wehrlosen, verwundeten Mann abschlachte. Ich wollte nicht, dass sie das von mir als Vaterfigur mit auf den weiteren Lebensweg kriegt und deswegen habe ich ihn dann am Leben gelassen. Ja, ein bisschen das Grund. Auch wenn ich hatte Bock, ihn zu töten, echt. Ich hätte ihn gern getötet, die Sau. Also, aber ich habe es nicht gemacht. Das Grundvertrauen in die Menschlichkeit einfach, dass du Clementine noch nicht so verrohen wolltest, indem du vor ihr so einen Akt zeigst, der eigentlich klar verdient hätte er es, ne? Aber absolut. Ich habe es natürlich dann auch nicht gemacht, einfach diese Clementine, ein Faktor. Ich hätte es aber auch, glaube ich, wenn Clementine nicht daneben gestanden hätte, hätte ich es auch nicht gemacht. Ach, dann hätte ich's, ja, ich hätte es vielleicht gemacht. Einfach das nur, ist ja die Sache, dann hast du einfach Konsequenzen nur aus, oder nicht. Also. Ja. Ich glaube, ich hätte es dann schon gemacht, einfach nur aus Paranoia Angst, dass er mir dann am Ende irgendwie an die Gurgel springt, weil ich ihn dann vor 10 Minuten halt nicht getötet habe. Wie immer in Filmen. Und auf einmal steht er dann doch wieder auf und drei Leute sterben, weil du den Idioten hast leben lassen. Allgemein sehr pazifistisch mit vielen solchen Entscheidungen umgegangen. Ja. Also ich habe wenig Leute prophylaktisch umgebracht oder erschossen oder sowas, wo du solche Wahlen hattest. Aber das werden wir auch noch später weiter ausdiskutieren. Ja. Was hast du gemacht, Tim? Achso, ich habe ihn auch am Leben gelassen und die große Frage nachher war, man trifft natürlich noch auf den zweiten Bruder. Und der bittet, glaube ich, sogar richtig, dass man ihn umbringt, weil er halt schon verwundet ist. Ja, aber also ich habe. Und der Stromzaun noch ausgefallen ist. Ja. Und. Da ist die, ich glaube, das passiert nach der Szene, nachdem die Mutter schon im Haus gebissen wurde. Genau, aber der Punkt ist ja, also ich habe ihn getötet, obwohl, also den ersten habe ich getötet, obwohl Clementine da stand. Weil du ja, wie gesagt, wie du vorhin schon gesagt hast, es geht ja auch um Machtspiele innerhalb der Gruppe. Und da wollte ich quasi den. Anderen auch beweisen, so, pass auf, ich sorge mich um die Sicherheit der Gruppe, ja, ich schalte, der Typ wäre ja eine Gefahr, wenn er jetzt verblutet, vielleicht kommt er irgendwie raus, es ist einfach prophylaktisch gewesen, dass ich ihn umbringe und für mich war das, ich hätte es auch vor Clem, wenn sie den gefragt hätte, warum hast du das gemacht, rechtfertigen können mit, hey, pass auf, der hat uns sehr, sehr viel Leid angetan, der hat einen unserer Gruppe getötet, er hat es dann in dem Fall nicht verdient und danach musst du ja, glaube ich, dann ins Haus rein, aber grafisch war das Ganze ganz geil. Also ich fand das mit dem Gewitter, fand ich sehr, sehr beeindruckend. Das war sehr, sehr schön umgesetzt. Ja, das fand ich auch schön, dass das jetzt irgendwie auch nicht so wahnsinnig originell ist, irgendwie auch ein gern genommenes Stilmittel im Film oder so, aber dass dann vorher schon dieser Sturm aufzog. Ja. Weißt du, irgendwann kommen ja die anderen aus deiner Gruppe, die noch im Hotel waren eigentlich, hier Carly und so, sind auf einmal im Gebüsch so, ey, Alter, was geht denn hier ab? Und du hast gar keine Zeit, ihr zu erklären, dass sie jetzt gerade in quasi in der Höhle eines Kannibalen-Clans gelandet sind. Und da siehst du im Hintergrund schon, dass sich der Himmel verdunkelt und der Wind weht und irgendjemand sagt so, ey, scheiße, ein Sturm zieht auf. Und das, wie gesagt, ey, das ist halt relativ plump so als Mittel, aber fand ich dann auch schön, dass es dann später wirklich gedonnert und geblitzt hat und es hat geregnet. Ja. Und gerade die Szene in dem Haus, als sich die Clan-Mutter mit wem ist das denn? Mit Katja? Mit Katja. Mit Katja, genau. Also sie hat die Mutter der St. John's Brüder hat Katja so als Geisel genommen. Hat ich glaube, eine Knarre an ihrer Schläfe. Und geht die Treppe rückwärts hoch. Genau, geht so die Treppe rückwärts hoch und du musst dich so ganz vorsichtig, musst du dich ihr so nähern. Das ist das erste Mal, wo ich gestorben bin. Ich auch, sogar zwei, drei Mal. Ja. Ich auch. Das fand ich auch ein bisschen hakelig umgesetzt, weil man nie wirklich sagen konnte, ob du zu weit bist oder noch ein bisschen Luft hättest, um dich ihr zu nähern. Also da bin ich ein, zwei Mal gestorben. Fand ich jetzt auch nicht so tierisch schlimm, man hat ja auch nicht viel verloren. Man startet auch direkt an dem Punkt wieder. Ja. Aber jeder Tod, den fand ich bei Walking Dead besonders schade, weil er mich dann immer so ein bisschen rausgerissen hat. Also so ein Game Over-Screen zu sehen. Ja, genau, da hast du gesehen, das ist doch nur ein Spiel. Genau, es ist so. Halt irgendwie dann doch nur ein Spiel. Ist ja auch, wissen wir auch alle, ist ja auch quasi völlig, völlig okay. Auch, dass man sterben kann, ist völlig in Ordnung. Aber gerade da fand ich es überflüssig, weil ich schon verstanden habe, was ich machen muss. Ich wäre auch in der Lage gewesen. Ich fand, mir wurden aber nicht genug Zeichen an die Hand gegeben, um zu sehen, ob ich jetzt das Richtige tue oder nicht. Ob du pushen musst oder zurückhalten. Genau, und da bin ich dann ein, zwei Mal gestorben, das fand ich da so ein bisschen unschön. Das fand ich auch ein bisschen schade, weil es mich da rausgerissen hat. Und da hat sehr geruckelt. Das war nämlich, da hat es bei mir in der gesamten Spielerei hat es da am meisten bei mir geruckelt, am Ende von Episode 2. Genau, und das eigentlich Imposante war ja, Mark, worüber wir vorhin geredet haben, der war im oberen Stockwerk gefangen. Und beim Rausrennen hast du halt alle Türen offen gelassen. Und wie zu erwarten ist, wenn einem die Beine amputiert werden, stirbt diese Person. Ja, wurde also zum Zombie. Und in dem Moment, wo Katja mit der Mutter der St. John's Brüder diese Treppe rückwärts hochgeht, hast du gesehen, dass sich ein Zombie nähert von der linken Seite. Das halt, also Mark quasi. Ich weiß auch nicht, ob er wirklich zombifiziert war. Soll das Mark gewesen sein? Also ich hätte es ein bisschen schwierig gefunden. Er ist ja runtergekommen oder hat sich runtergerobbt, die Treppe, um bei dem Essen sozusagen reinzuplatzen. Dabei zu sein. Ja, das heißt also, er muss wieder raufgeklettert sein, um sich dann an die Mutter dann dran zu schmeißen. Er war ja oben am Treppengeländer, der Zombie, der die Mutter erwischt. Ja, aber Mark war doch nicht beim Essen dabei. Doch, Mark ist beim Essen runtergekreucht. Hat er Bock auf sein eigenes Bein, oder was? Nein, also gebt es mir zurück! Ich hab's ja gerade vor ein paar Tagen durchgespielt, also vielleicht ist es ja auch... Ich glaub dir, dass es bei dir so war, aber was ist denn passiert? Also, weil ich bin als Lee runtergelaufen, habe gesagt, hier nicht essen, ja, Clementine hat nicht gegessen und so weiter, es ist ein Mensch. Und währenddessen, wie alle schockiert, wie was, und Mark robbt durch die Tür rein. Also ist die Tür runter die Treppe gegangen und dann so, dass die Leute auch... Man sieht so die Beinstümpfe und er zieht so Blut hinter, so ein Blutspur hinter sich her, ne? Ja, genau. Ne? Und deshalb ist mir der Zusammenhang jetzt nicht gekommen, dass es Mark auch nochmal sein soll, der dann die Mutter erwischt, da oben am Treppengelände, weil er musste ja wieder dann hochgeklettert gewesen sein. Also ich kann mich jetzt gerade auch nicht mehr daran erinnern, dass das wirklich so war. Vielleicht war es aber wirklich so. Auf jeden Fall ist da oben ein Zombie. Ja. Voraussichtlich. Ich glaube, es ist Mark. Das macht ja auch dramaturgisch, macht ja auch das, völlig Sinn. Es mag sein, dass es Mark ist, aber vielleicht ist es auch jemand anders. Das Essen hat den Koch gegessen. Und auf jeden Fall weißt du, in dem Moment, wo du sie weiter nach hinten pushst, dass Mark sie irgendwann greifen wird. Und das ist halt quasi dein Ziel. Also dein Ziel ist nicht, genau sie direkt auszuschalten, sondern quasi nur der Drücker zu sein. Damit sie ausgeschaltet wird. Genau, die ersten Schritte sind da auch noch so, dass das Gefühl ist, okay, kann ich da noch was gehen oder provoziere ich jetzt, dass sie Katja irgendwas antut oder erschießt oder was auch immer dort passiert. Und aber ab da, wo du den Zombie dort siehst, kurz im Blitzlichtgewitter, ist mir jetzt klar, okay, ganz langsam, bis der Zombie zugreifen kann. Ja, auch da bewusst dann damit umgegangen. Aber ich überlege gerade, ob es eine Entscheidung war, die mein Spielergehirn getroffen hat. Weil wenn ich wirklich aktiv als Person in dieser Situation wäre, würde ich, glaube ich, auch auf den Zombie aufmerksam machen tatsächlich. Weil ich Angst hätte, dass er vielleicht sogar Katja greift. Also das wäre dann... Okay, das ist natürlich... Weißt du, also, dass mein Gehirn sagt, okay, das ist jetzt das, was das Spiel von mir fordert. Eines der Zugeständnisse als Videospiel. Ja. Na, also komplett befreien kann man sich eben nicht davon. Grundsätzlich ist es ja aber so, dass die Utopie dieser Farm mit Essen zerstört wird und man auch aufgrund dessen, dass die Zäune alle eingerissen werden von Zombies, die nahen und sowas, nicht auf der Farm bleiben kann. Und somit am Ende der Episode an einer Straße ankommt, auf der ein Auto steht, offen, Kofferraum ist offen und der Kofferraum, das ist halt ein Kombi, ist komplett vollgeladen mit Lebensmitteln und Stuff aller Art, mit Taschenlampen, was genau, weiß ich was. Genau das Richtige, was man jetzt braucht, nachdem das genau mit der Farm so schief gegangen genau ist. Genau. Und man steht, obwohl halt dieser hierarchische Kampf da entstanden ist, ob nun Lilly oder Kenny das Oberhaupt sein soll, steht man nachher vor der Wahl zu sagen, ja, wir nehmen das oder nein, wir lassen es da. Wobei quasi auch die Gruppen, in der Gruppe gibt es ja Gruppen und die entscheiden das im Prinzip dann doch alle für sich. Das muss man dazu auch sagen. Also du entscheidest quasi nur für dich und Clement rein. Ja. Und also da es muss im Endeffekt ja so eine Entscheidung dann sein, die egal für was man sich dort entscheidet, um die Story voranzutreiben, hat es so einen gewissen Faktor, was sich dort ändert. Aber letzten Endes nehmt ihr das Essen und das Zeug dort heraus. Ich war dort, ich habe bewusst gesagt, auch Clem gegenüber, ich weiß, dass es nicht das Richtige ist, was man tut, aber ich habe die Sachen jetzt genommen. Na, ja, und das, ihr auch. Das ist halt, finde ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Also ich war Clementine gegenüber immer ehrlich. Ja, also ich hab ihr nicht unbedingt jetzt so die Wahrheit in die Fresse geballert, irgendwie so, ja, wir müssen jemanden umbringen oder sowas, aber ich habe nie irgendwie was verheimlicht oder es irgendwie nicht gesagt, sondern es ist, man hatte ja auch mal eigentlich immer die Möglichkeit, die Wahrheit direkt zu sagen oder die Wahrheit so anzureißen. Ja. Und das habe ich halt auch immer gemacht. Und wie du eben schon meintest, Gregor, es ist halt drauf hinausgelaufen, dass ich halt auch die Sachen genommen habe, wo dann auch diese Szene entstanden ist, wo dieser rote Pullover, den Clementine dann nachher hat, den gibt man ihr. Und dann meint Clementine so, ja, nee, eigentlich möchte ich das nicht, das ist nicht meiner. Und man dann halt verargumentiert, ja, es ist aber keiner hier und wahrscheinlich kommen die Leute eh nicht wieder und nimm doch diesen Pullover, du brauchst den hier. Das ist sehr interessant gerade, wie ihr euch entschieden habt für schlechte Menschen. Man fühlt sich natürlich dort ein bisschen schlecht, vor allem, weil man muss mit dieser Entscheidung jetzt dort leben und man verargumentiert sich das oder man redet sich ein bisschen schön, auch Lee redet sich ein bisschen schön, das Gefühl aus, aber ich hätte die Entscheidung trotzdem auch nochmal eben so getroffen. Ja. Einfach weil ich auch vor allem im Rest der Episode doch recht verzeihlich gewesen bin, dass ich die Leute da, die Farmboys nicht selber umgebracht habe und so weiter. Ich muss auch mal hart sein und auch mal vor Clementine hart sein. Ich kann nicht alles immer so tun, dass Friede, Freude, Eierkuchen dort entsteht. Und ich denke, ganz Beste für Clem, also gebe ich hier das Essen. Ja. Ich habe mich dafür das moralisch Beste für Clem entschieden, glaube ich, und habe gesagt, nee, wir als Gruppe möchten nichts. Also Clem und ich. Und da kam, glaube ich, Carly noch auf mich zu und hat mir sowohl Batterien für dieses Walkie-Talkie, ne? Für das, ja, ich glaube, fürs Walkie-Talkie war das. Ja, und die Kamera, für die Kamera gegeben, als auch noch einen Schokoriegel, glaube ich, für Clem. Und Ja, enden tut die Episode ja dann damit quasi, dass dieser Camcorder angeschaltet wird. Und da ist dann die Nachricht von dieser Frau drauf, die du in der Mitte der Episode in einem kleinen Camp noch triffst. Ja. Fand ich, das war für mich jetzt auch so eine Geschichte, die nicht wirklich aufgedeckt wurde oder aufgelöst wurde. Ja, das ist ganz witzig. Ich hatte da mit Wolf drüber gesprochen und ich dachte halt tatsächlich, dass das, also diese Frau filmt sich halt selber und wirkt so ein bisschen verwirrt und halt auch irgendwie sehr, sehr durch den Wind einfach. Und sagt so, ja, my little girl. Und es war halt auch so, dass die Mütze, also Clementine hat ja diese prägnante Mütze, die hat man in dem Lager wiedergefunden, wo man halt auch auf die Frau trifft. Und ich war der festen Überzeugung, weil die auch krauses Haar hatte und dunkles Haar und keine Ahnung, dass es halt wirklich Clementines Mutter ist. Was sich ja nun als falsch rausgestellt hat. Okay, so weit in die Richtung habe ich jetzt nicht gedacht. Also sie hat im Camp, ich habe sie im Camp selbst auch nicht erschossen, sondern der Typ hat sie erschossen, der eine Sohnmann, der mit dabei gewesen ist. Aber da musst du doch schon das mit dem, was falsch ist. Weißt du, einfach diese Frau erschießen, wo sie auch noch sagt, so, ja, wir hatten einen Deal und du musst aufpassen. Du weißt natürlich, also es muss ja darauf hinauslaufen, dass irgendwas mit denen im Argen ist, nur was genau mit denen im Argen ist und in welche Gefahr du dich per se wirklich dorthin gebracht hast. Na, und was weiß ich, vielleicht ist ja der Handel mit den Räubern auf der Farm, also und den Räubern draußen dann gewesen, dass sie Leute tauschen gegen irgendwas, hätte alles sein können. Dass es Kannibalen sind, hat man dann später rausgefunden. Ja, dann Wolf, hast du dich entschieden bei dem Auto am Ende? Ich habe die Sachen auch nicht genommen. Ähnlich wie bei den St. John's Brüdern wollte ich einfach Clem so lange wie möglich irgendwie, wenn es denn ginge, auf dem tugendhaften Pfad lassen. Ich war, also da hatte ich das Gefühl, wir sind noch nicht so weit, dass wir Aasgeier hier sind. Also ich habe schon abgesehen, dass wir nicht mehr lange so besonders hohe moralische Standards aufrechterhalten können. Aber in dem Moment dachte ich, nee, wir sind noch nicht am Nullpunkt. Und wenn, weiß ich nicht, vielleicht ist das der Wagen irgendeiner Familie und die kommen in 5 Minuten zurück, weil aus irgendwelchen Gründen wollten fließend Wasser am Bach holen. Keine Ahnung. Wäre alles dumm gewesen. Aber ich konnte das vor Clem gegenüber, ich konnte es nicht rechtfertigen, dass wir Sachen nehmen, die einfach nicht unsere Sachen sind. Wobei natürlich rein rational, aus kühler Berechnung raus, ist es die absolut richtige Entscheidung, die Sachen zu nehmen. Weil dieser moralische Anspruch, irgendwie das Richtige zu tun, das haben wir schon gemerkt bei dem Spiel, das ist nicht immer die wirklich richtige Entscheidung. Dafür kannst du ja auch durchaus bestraft werden, wenn du da ein bisschen zu gefühlsduselig warst. Aber in dem Moment, ich habe da auch wieder an Clem gedacht und sie hat mich dann so mit großen Augen angeguckt und du hast schon gemerkt, dass sie der Meinung ist, diese Sachen gehören nicht uns und es gehört sich einfach nicht, die aus dem Wagen zu stehlen. Und deswegen habe ich mich dann für mich und auch für Clem entschieden, dass wir von den Sachen nichts haben wollen. Mhm. Und die anderen Aasgeier haben dann natürlich alles rausgeholt, was nur so ging. Natürlich sofort. Ich hatte das Gefühl wirklich, ich hatte es mir verdient, dort einmal die Entscheidung zu treffen, die mich moralisch doch ein bisschen ins Schleudern dort bringt. War ich auch immer komplett ehrlich mit Clem in den restlichen 3 Episoden. Also ich habe mich auch immer drauf gefreut, wenn dann aufgeploppt ist, you were honest with Clem oder Clem understands. Na, das ist auch manchmal so Sachen getroffen, dass ich habe immer in die Richtung dann danach agiert. Vielleicht war es auch ein Effekt von dieser Art von Entscheidung. Ich überlege gerade, die Entscheidung mit Ben, also diese mit dem College Boy, war das nicht dann Episode 3 eigentlich? Welche Entscheidung meinst du? Oder ist er da schon in der Gruppe gewesen? Ben ist am Anfang von Episode 2 in die Gruppe gekommen. Genau. Er war zusammen mit dem Typen, dem das Bein abgehackt wurde, war noch mit einem anderen College Boy mit dabei. Ja, klar. Aber Ben war, wo war seit, er denn seit auf der Farm? Aber der war, ach so, der kam später dann dazu. Ja, ne? Ja, Ben ist zurück, okay, mit Carly zum Camp gegangen und die haben ja euch dann ja, ausgeholfen. Okay, ja. Weil ich jetzt gerade die ganze Zeit überlegt habe, was war denn eigentlich mit Ben? Hat er sich die ganze Zeit versteckt? Oder was ist da los? Hätte mich nicht gewundert, ja, nach einigen Sachen. Und dann war das aber, glaube ich, auch schon die letzte Entscheidung aus Episode 2, ja, oder? Das war das Finale. Ja. Man hat am Ende der Episode 2, glaube ich, also die gesehen, dass die Frau, die man im Camp dort getroffen hat, primär vielleicht so ein bisschen der Cliffhanger-Story-Kniff gewesen ist. Man sieht dann ja in der Kamera dann nochmal wie eine Aufnahme von dieser Frau von dem Camp und ja, bald werden sie euch holen oder nee, ihr seid so lange sicher, solange die Essen von der Farm bekommen und man hat die Farm ja quasi ausgeschaltet. Also lebt man zwischen Episode 2 und 3 als Spieler mit dem Hintergedanken in den Kopf, die Konsequenz ist jetzt, die Räuber kommen. Ne, und das war für mich dann eher die Rolle der Frau, die dann da gewesen ist. Also ich habe die jetzt eigentlich nicht unbedingt so als als Cliffhanger empfunden, sondern für mich war das mehr nochmal so ein Zeichen von so pervertierter Menschlichkeit. Also das ist ja, es ist ja eigentlich tragisch, dass ganz, eigentlich hätte ja alles vermieden werden können, wenn man in dieser Camp-Situation, wo du quasi die Waffe auf sie gerichtet hast und sie ihre Armbrust auf dich, wenn man dann eine Minute länger geredet hätte, wenn sie die Chance gehabt hätte, sich zu erklären, bevor der Typ sie erschossen hat oder du, je nachdem, hätte man das ja alles irgendwie vermeiden können. Also ich fand das fand ich noch so ein tragisches Element, und dazu, finde ich, hat das gezeigt, was dieser extreme Verlust, den dann auch dieser Charakter erlitten hat, was es irgendwie aus Leuten macht. Also, dass sie die ganze Zeit so Clem gefilmt hat und sie irgendwie als mein Baby angesprochen hat. Also mir war auch schon relativ klar, dass das nicht die echte Mutter sein kann. Das hätte überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Warum eiert die da rum? Aber ich fand, das hat mir gezeigt, wie am Ende emotional ein Charakter sein kann, dass er sich irgendwie an irgendwas klammert, an so eine Kindfigur und so Muttergefühle weg, weil die sonst emotional einfach nichts mehr haben. Das geht ja irgendwie jeden Tag nur noch ums Überleben, und da sucht halt sich jeder irgendwas, woran man sich klammern kann. Und das hat mir diese jetzt leider tote Frau gezeigt, aber so als großen Cliffhanger habe ich jetzt eigentlich nicht so verstanden. Nee, also Cliffhanger, ich mache mal jetzt die Anführungsstriche in die Luft, natürlich, da du immer ein bis eineinhalb Monate zwischen den Episoden da hast, brauchst du so ein kleines Element eben, das nochmal so einen kleinen Brecher am Ende zeigt, und ich glaube, nach dem wirklich sehr erschöpfenden Szenen auf der Farm, ich war auch dann auch emotional ausgelaugt und körperlich nach dem, was dort passiert ist, haben die noch so einen kleinen, bei Telltale-Gefühl, so einen kleinen Kickstarter für sich dann gebraucht, um die Spannung ein bisschen aufrechtzuerhalten. Du kannst eben die Episode dann gefühlt einfach, damit die nächsten Leute auch Teil 3 dann kaufen, wenn sie nur die ersten zwei gekauft haben, einen kleinen Story-Anreiz dort machen und da eben so eine kleine unmittelbare Gefahr, wie es der Überfall, der Räuber, der potenzielle Überfall sein kann, das meine ich dann in Richtung Cliffhanger. Nicht, oh Gott, was wird passieren? Also sowas nicht. Aber ich muss halt sagen, Episode 3, also die jetzt natürlich folgende, ist, also das ist die bei mir die Spannungskurve am höchsten gesetzt hat. Also das ist tatsächlich so meine, sofern man das sagen kann, Lieblingsepisode gewesen. Ja, doch, meine auch. Also ich fand, in der Rückschau fand ich die zweite am schwächsten. Also wenn ich eine rauspicken müsste, die ich jetzt schwächer fand als andere, war es die zweite. Und die dritte ist mit so dem Ende von der letzten, ist auch mit meinen Lieblingsepisoden. Ja, mir hat die zweite am besten gefallen, muss ich fast sagen. Aber es ist dann so immer so leicht. Also wo sie sagen, eine war super scheiße. Es gibt keine totalen Ausreißer nach unten. Ich glaube, jeder hat dann einfach Storybeats und bestimmte Begebenheiten dort gefunden, die eine Episode hat, wo man sich da mehr investiert hat als andere. Bei der vierten werden wir auch drauf zu sprechen, weil da so ein paar Sachen, die ich hätte gerne anders gesehen. Es ist halt so, das Gesamtkonzept funktioniert ja einfach fantastisch, nur in der dritten Episode gab es halt einfach so zwei, wie ich vorhin schon mehrfach gesagt habe, Peaks, die einfach halt Peaks, die das Ganze halt irgendwie super rausgerissen haben für mich. Und da ist es ja am Anfang halt so, dass man wieder in der Stadt ist und im Hotel eben wieder, und das Level geht weiter. Naja, du bist ja mit Kenny in der Stadt nachher. Bist da, um nochmal Vorräte und alles Mögliche zu holen, und wirst dann vor die Entscheidung gestellt, Zombies nähern sich und eine Frau rennt davor weg. Die hat aber offensichtlich keine Chance mehr, also du kannst sie nicht erreichen. Erschießt du sie oder erschießt du sie nicht? Genau, lass sie leben, dann schreit sie und lenkt die Zombies von dir ab. Genau. Oder bist du gnädig und erschießt sie, hast du aber dann die Zombies auf den Hals und kriegst nicht genug Medikamente und Lebensmittel, was auch immer du holen wolltest da gerade. No? Also ich habe sie nicht erschossen. Okay, ich habe sie über den Haufen geballert. Jo. Ich auch. Ich habe sie auch erschossen, aber aus Versehen. Also ja, das war so eine hektische Situation, und dachte mir, dass ich vielleicht den Zombie treffe und dass sie dann weglaufen kann. Den Zombie treffe statt ihr. Und also ich habe unsere Überlebenschancen doch höher eingeschätzt als ihre. Also ich dachte, wenn ich den Zombie, der ihr am nächsten ist, wenn ich den erschieße und alle Zombies drehen sich ja langsam zu mir um und wanken auf uns zu, dachte ich, okay, dann kommt sie weg, und wir waren in einer relativ guten Position auf diesem Truck da rum. Ja, aber leider, sobald du quasi Schuss abgibst, triffst du auf jeden Fall sie. Und da war ich dann auch sehr entsetzt von mir selbst. Das war wahrscheinlich du guckst ja Walking Dead nicht. Nee, wie bei Walking Dead, als Andrea Daryl kurz anschießt. Oh! Ja. Oh, das tut mir jetzt leid. So, ja, so ging es. Ja. Oh, so ging es mir da auch. Aber da hätte er einfach zurückschießen sollen. Ja, wahrscheinlich wäre es gewesen. Also für mich war es die logische Entscheidung. Ich habe mich auch mit der Entscheidung gut gefühlt. Ich war dort eben gnädig ihr gegenüber. Ich habe ihr das Leid erspart und ich war auch d'accord damit. Ich habe mich jetzt da nicht irgendwie dann schlecht danach gefühlt, muss ich sagen. Ich hätte mich auch gerne erschießen lassen in dieser Situation. Ist ja auch absolut nachvollziehbar. Ich hab sie nur einfach aus den falschen Gründen erschossen. Wenn das passiert, Tim, dann wir kannst du auf Gregor dann kann ich auf euch zählen. Ich würde dich jeden Tag erschießen, Tim. Danke. Aber falls wir an dem Tag nicht da sind, kann ich euch schon mal ein bisschen anschießen? Ja. Einfach schon mal so ein bisschen. Vielleicht in die Schulter? Dann können wir die Beine auch noch abnehmen. Nee, und ich hab sie nicht erschossen. Ganz einfach aus dem Grund, weil es... weil ich keine emotionale Bindung zu ihr hatte in dem Moment. Und sie war mir, wenn ich sie nicht retten kann, war sie mir egal in dem Fall. Was aber viel schlimmer für mich war, glaube ich, als für euch dann. Das ist ja schön abgestumpft. War, als wir dann reingegangen sind, um Medikamente zu holen, hat man sie die ganze Zeit schreien gehört. Und das war super schlimm. Das hab ich, ja, man hat sie die ganze Zeit schreien gehört. Oh, die ganze Zeit. Ich und denkst so, Alter, ja, das kann nicht dein Ernst sein. Sie soll aufhören. Und sie so, nein, wo Hilfe, keiner. Das war wirklich schlimm. Also ich habe sie erschossen, aber ich habe dann quasi jemanden beim Spiel zuguckt. Das ist auch so ein Spiel, da kann man super Leuten zugucken. Ja. Das macht richtig Bock. Ja, vor allem merkst du sehr, sehr viel, lernst du sehr, sehr viel über diesen Menschen. Absolut, ja, das stimmt. Und deswegen habe ich es auch gesehen. Und das ging mir auch wirklich, also ich hatte eine Gänsehaut. Weil du hast natürlich jede Menge Zeit. Anders als wenn du sie erschossen hast. Dann musst du ganz schnell so alles zusammenraffen. Mhm, hast irgendwie 30 Sekunden Zeit oder so. Und im anderen Fall hast du irgendwie, kannst du fünfmal so viel Zeit lassen. Kannst in Ruhe wirklich alles einpacken. Kannst schön locker einkaufen. Ne? Und du hörst sie wirklich die ganze Zeit draußen schreien und nicht einfach nur so als Hintergrund, sondern sie schreit wirklich so gellend durch Mark und Bein geht. Sie kreischt so richtig in Todesangst und richtig vor geil, Schmerz. Richtig geil lokalisiert. Das war wirklich alles schlimm. Also das fand ich ganz, ganz unangenehm. Ja. Das war nicht so ein... Aber auch richtig gute Sprachausgabe da in dem Fall, muss man wirklich sagen. Also ich hatte Gänsehaut, als das passiert ist und dachte mir so, Alter, hör auf zu schreien, hör auf, sonst komme ich raus und hau dir ins Gesicht. Gänsehaut wirst du auch jetzt haben, wenn du dir vorstellst, wie ich jetzt pinkeln gehe. Bis gleich. Ich weiß auch, wie das ist. Hier hätte ich jetzt gerne erotische Musik haben, die du da mitnehmen kannst. Sag nicht solche Sachen, das wird so aufwendig zum Schneiden. Jede. Vielleicht noch so ein Bach, der rauscht noch runter. Schlussendlich führt das ja aber irgendwie dazu, dass man nachher wieder ins Motel kommt und sich da, wie wir vorhin meinten, halt die Wege trennen. Und beziehungsweise es wird halt, man bricht auf. In Kennys Wohnmobil. Also die in Richtung, das ist glaube ich dann die nächste große, oder was wäre die nächste große Entscheidung? Das wäre die nächste, also es passieren noch ein paar Sachen, bevor die Entscheidung kommt. Ja, aber diese Episode, ich denke jetzt gerade nochmal drüber nach, und das war echt das Schlimmste auf der ganzen Welt, diese Episode. Ja. Und das war auch die Episode, die Wolf am Anfang meinte, um die Zeit jetzt kurz zu überbrücken, bis er seinen Schlauch geleert hat. Schlauch. Das war die Episode, wo er meinte, wenn du da einfach mal kurz pinkeln gehst, so wie er es jetzt gerade gemacht hat, kommst du wieder und die Hälfte deiner Gruppe ist tot. Ja. Einfach so. Ja, da ist wirklich am meisten passiert in der kürzesten Zeit. Ja, also das war so diese Gruppenveränderungsepisode. Und der nächste Punkt ist ja, du bist quasi mit dem Fahrzeug unterwegs. Genau. Beziehungsweise, Punkt ist ja, dass deine Basis überrannt wird. Genau, kurz um da vorzuhalten, du bekommst dort sozusagen von Kali, wird dir nahegelegt, wem willst du dein Geheimnis anvertrauen? Ne? Willst du da klar Schiff machen, dass du dementsprechend im Knast gewesen bist oder nicht? Und ich hab's gemacht, ich hab Clementine Bescheid gesagt. Genau. Weil ich auch eben, wie gesagt, ich wollte mit Clementine ehrlich da gegenüber sein. Ich habe ihr nicht per se gesagt, ich habe den Liebhaber meiner Frau erschossen, sondern ich habe gesagt, ich war im Knast, ne, und ich war auf dem Weg zum Knast dorthin, okay, I understand, und ich habe es auch Kenny gesagt. Ich habe es Kenny gesagt, ich habe es Clem gesagt, weil ich Clem immer ehrlich gegenüber war. Ja. Und ich habe, vor allem habe ich Katja erzählt, und deswegen habe ich später in der Folge sehr, sehr schlechtes Gewissen gehabt. Ich habe Katja erzählt, dass Kenny Larry umgebracht hat. Stimmt, das habe ich Katja auch erzählt. Und da war sie ordentlich pisst. Also sie war wirklich richtig sauer auf Kenny. Echt? Ich habe versucht zu vermeiden, mit Katja zu sprechen. Wem hast du dein Geheimnis anvertraut, Wolf? Welches Geheimnis? Wer ist schwul? Dass du auf dem Weg ins Gefängnis warst. Ja, ach so. In der dritten Episode kannst du es ja, wird dir nahegelegt, dein Geheimnis zu offenbaren einigen Leuten. Ja, also bei mir, Kali wusste es halt. Kali wusste schon, mit der hat man ja in der ersten Episode gesprochen. Und lustigerweise war ich gerade so weit, das wirklich der Gruppe gegenüber zu eröffnen. Also ich habe so mit mir gerungen, aber ich dachte mir, ey, irgendwann, es wird eine dumme Situation kommen, jemand verplappert sich oder es kommt irgendwie anders raus. Es muss mal raus. Und dann wirkt das richtig doof. Deswegen gehe ich lieber in die Offensive und sag's jetzt. Aber ich bin nicht mehr dazu gekommen, weil da schon dieser Überfall dann passierte von den Den anderen. Du hast parallel ja zwei Sachen, die ablaufen. Ich glaube, der Überfall geht los, wenn du das kleine Batman-Mysterium dann auflöst, wer die Supplies dort klaut. Ich meine, auch eine Humor ist in der Serie immer natürlich sehr punktuell eingesetzt und die ist natürlich meist ziemlich ernsthaft und wegen der schweren Entscheidung auch wirklich emotional mitnehmen. Aber wenn der mal kommt, der Humor, ist er natürlich so schön zum Schmunzeln. Bei mir hat Duck sozusagen den Robin gespielt zu meinem Batman. Ja, klar, bei mir auch. Ja. Na, so kleine Minigeschichte, die da drumherum das, war. Das war auch sehr, sehr niedlich, als er dann plötzlich Batman war. Und direkt danach kriegst du wieder einen in die Fresse. Ja. Fand ich auch sehr schön, als er eingenannt wurde, Duck thinks you're awesome. Das war sehr schön, sehr schön. Ja. Und ich war da irgendwie nochmal mit Carly auf diesem Balkon da oben, wo wir die Treppen hochgekommen haben, so ein bisschen auch so ein bisschen rumgestellt. Ich dachte auch, oh, du willst mir was erzählen, Carly. Da war auch diese kurze Pause. Ja, so diese. Jetzt, ja, und im Film wäre das der Moment, wo sie sich kurz einmal küssen. Ja, und sie meinte auch, pass auf dich auf und so, ne? Und ich hoffe, dir geht's gut, du stehst unter viel Stress und sagst, ja, knick, knack, zwinker, zwinker. Und vor allem, es wird ja wirklich noch so impliziert hier, da könnte irgendwie was gehen. Und dass sie dann kurz danach später so dermaßen in die Fresse gehauen wird. Wir kommen einfach direkt dahin, würde ich Mann, sagen. Oh Mann, ey. Man muss dazu noch sagen, der Raid quasi, also es ist so, dass Medikamente fehlen, weil das ist ja einer der ausschlaggebenden Punkte. Es fehlen Medikamente in der Gruppe und es gibt scheinbar einen Maulwurf, der Medikamente frisst. Und ich dachte zuerst, es sei Carly, dass sie die ganze Zeit immer schön auf Drogen ist. Weißt, dass sie die ganze Zeit diese Medikamente und das ganze Zeug. Du bist wirklich ein Frauenflüsterer, ne? Ja, dachte ich. Ja. Und war dann ja im Prinzip nicht so, sondern Ben hat mit einer Banditengruppe quasi einen Pakt geschlossen, dass er sie mit Medikamenten versorgt und sie dafür nicht angreifen. Und das kam auch relativ schnell irgendwie. Also du hast als Lee die Medikamente geholt. Bei mir war es nicht mal eine Minute später und da haben die Banditen schon angegriffen. Genau, da kommen die Banditen und man flüchtet dann quasi mit dem Wohnwagen. Also alle Leute überleben es und man flüchtet mit dem Wohnwagen. Und dann kommt die Diskussion auf, wer hat diese Banditen, also wer ist dafür, wer trägt die Schuld? Also von Lilly auch instigiert. Genau, also erstmal von Lilly. Kenny überfährt ja einen Zombie, der dann im Radkasten hängt und das Auto blockiert. Irgendwie. Auf der Flucht? Genau. Und dann. Ganz neue Form von Roadkill. Ja, zwischenzeitlich hat sich aber innerhalb des Wohnmobils einfach so diese Diskussion immer weiter ausgefächert. Wer hat unseren Scheiß irgendwie verteilt oder. Wer war die Sau? Wer war's? So, und dann geht die Gruppe raus, weil das Wohnmobil ja geliftet werden muss, damit man da irgendwie rankommt. Und es wird geschrien und dann kommt der Moment, wo ich wirklich mit offenem Mund vorm Fernseher saß. Ja, ich auch. Die scheiß Lilly erschießt einfach Carly vor den Augen von allen. Ja, vor allem innerhalb von einer tausendstel Sekunde. Ja. Umschnitt, tot. Während man sich gerade noch an die angenähert hat, während man irgendwie eine Bindung zu der aufgebaut hat, während man das Gefühl hatte, so Leute, wir sind jetzt unterwegs, vielleicht kommen wir auch irgendwo mal an, wo man vielleicht mal ein bisschen ruhiger sein kann und so, wo dieser ganze Scheiß. Und dann zieht die ihre Knarre und erschießt sie. Ja, das fand ich auch so schlimm. Du probierst da irgendwie. Du merkst, die Situation ist gerade wie am Eskalieren. Du probierst da so ein bisschen als ausgleichender Faktor da zu wirken und alle mal so ein bisschen runterkommen zu lassen. Immer wieder guckst du dich so nach Kenny um, weil auch da könnte es ja sein, dass der Zombie, der im Radkasten hängt, dann irgendwie Kenny auf einmal angreift und Kenny schreit. Also du rechnest ja permanent mit allem. Und, aber nicht mit dem. Vielleicht nicht mit dem. Und das ist wirklich so perfide, weil vor diesem letzten Umschnitt auf Kenny, wo sich quasi nochmal alle zu Kenny umdrehen, siehst du, wie Lilly so nach hinten greift und die Pistole so aus dem Hosenbund zieht. Aber das passiert links unten am Bildschirmrand und diesen ganzen Chaos achtest du gar nicht drauf. Ja, und Umschnitt dann wieder, du siehst Carly quasi von vorne im Close und auf einmal, bam, fliegt dir so der Kopf weg, weißt du, und ihr wurde voll aus nächster Nähe von Lilly in den Kopf geschossen. Und dann siehst du irgendwie Lilly, wie sie mit der dampfenden Knarre in der Hand, wie sie da steht und einfach verkniffen guckt. Und Ey, also dieser Moment, also da ist mir auch wirklich der Kiefer auf den Boden gekracht. Das kam für mich so unvorbereitet. Das war, so wie das war, das war wirklich, ja, echt. Nur konnte ich meinen dann wieder aufheben. Ja, aber das ist halt. Ey, das fand ich das die, Allerkrasseste. Die unmittelbare Reaktion danach finde ich jetzt mal interessant, einfach weil es so ein emotional mitnehmender Moment dort ist. Ich weiß natürlich nicht, was das für einen Effekt hat. Man kann danach sagen, hey, lassen wir Lilly hier oder nehmen wir sie dort mit. Ich habe zumindest für mich versucht, dort ein bisschen entgegen der Emotionalität zu arbeiten und ich habe Lilly wieder mitgenommen. Ich weiß natürlich nicht, ob das nochmal einen Effekt dann gehabt hat. Okay. Echt? Du konntest sie, und die ist auch wirklich mitgenommen worden? Ja, sie ist auch mitgenommen worden. Du hast sie eingepackt? Ich habe sie eingepackt, ja. Wir alle drei haben sie, glaube ich, stehen lassen. Ja, also ich hätte ja in den Kopf geschossen. Oh, da bin ich mal gespannt, was danach passiert, weil mit Lilly gab es noch eine interessante Szene später. Also ja, um das noch einmal kurz einzuwerfen, das ist auch das, wo Gunnar quasi so super. Halt, der hat es nicht verstanden, was ich so schlimm fand, weil Doug bei ihm da war. Und ja, klar. Ja, es ist natürlich schlimm, wenn Doug erschossen wird. Es ist ein Gruppenmitglied, was erschossen wird. Aber mit Doug hast du natürlich keinerlei diese Emotion aufgebaut, die halt irgendwie, wenn ich das so Revue passieren lasse, ist es halt ultra kurz, dieser Moment einfach. Also du stehst da mit der oben auf der Balustrade im Motel und unterhältst dich und du merkst so, oh, irgendwie ist das ja nett und irgendwie gibt die dir quasi so ein bisschen so ein Wohlgefühl und es ist voll schön gerade und da könnte vielleicht irgendwas weiterlaufen und dann wird man vertröstet quasi und muss sich um was kümmern und im nächsten Moment ist die einfach erschossen worden. Und, und das hast du mit Doug natürlich nicht. Natürlich nicht. Gunnar, vielleicht schon. Sprecht für euch. Ja, aber in dem Moment, also als Carly erschossen wurde, ich dachte auch so, das haben sie jetzt nicht gemacht. Also mein erster Gedanke war echt so, okay, was ist das für ein Spiel? So, was seid ihr für Sadisten, Telltale Games? Also, ihr könnt mir nicht irgendwie sowas vorwerfen, wo ich mir denke, das wird schön, ja, innerhalb der nächsten 2-3 Spielstunden, das kann echt was werden. Und vielleicht werden wir eine Einheit mit Clementine und eine schöne Patchwork-Familie. Und dann plötzlich erschießt diese Frau einfach Carly. Und in dem Moment dachte ich mir echt so, hey, jetzt ist aber mal gut, Mädchen. So, hey, wir mussten deinen halbtoten Zombie-Vater töten, ja. Aber dass du so ausrastest, jetzt gerade vor allem wegen so einem Bullshit. Es stand ja noch nicht mal fest. Diese Eskalation ist unerträglich. Dass Carly oder Carly, dass sie es halt war, weißt du, mit den Medikamenten. Das war ja auch einfach nur ein Vorwurf von Lilly. Und Carly hat sich halt dagegen gewehrt. Und sie hat sich auch dagegen gewehrt, dass Ben es gewesen sein würde. Genau. Also weil das war halt die große Diskussion. Wer hat jetzt diese Medikamente geklaut und wer ist quasi der Maulwurf? Genau, um es und zu klären, war da ja noch keine Zeit für. Ne? Aber für sie war das... Ja, sie hat aber gut geklärt. Also für Lilly war es das Einzige, woran sie sich festgehalten hat in dem Moment und hat da... Okay, ich will es jetzt nicht hier ihr gegenüber erklären, sie hat überreagiert. Ja, ein bisschen. Überreagiert? Also das ist schon ein bisschen mehr als überreagiert. Aber ich bin jetzt nicht auf der Anklagebank. Nee, du bist eindeutig auf der Anklagebank gerade. Vielleicht sieht man nur, wie irgendjemand von hinten seine Wumme zieht. Ja. Nee, und also ich habe diese hysterische Irre dann wirklich dagelassen. Stehen lassen. Also das war so ein Moment, da dachte ich, ich kann auch nicht mehr wirklich... es von mir selbst und vor allem vor Clementine rechtfertigen, so ein Mitglied in der Gruppe zu haben. Also du kannst ja nicht darauf bauen, dass sie quasi einmal auf so eine radikale Art und Weise ihren Frust abgelassen hat und jetzt ein vernünftiges, rationales und wertvolles Mitglied der Gesellschaft ist, sondern für mich war die einfach gemeingefährlich. Die hat ohne Vorwarnung eine unbewaffnete Frau aus nächster Nähe erschossen. Ich finde, also so, mit so einem Menschen möchte ich meinen Schlafraum fortan nicht mehr teilen. Ja. Ich habe die dagelassen. Die ist unberechenbar, die war ein Sicherheitsrisiko für mich und die Gruppe und deswegen habe ich sie da gelassen. Genau. Sie war vor allem ein Sicherheitsrisiko für Clem. Um da kurz die Konsequenz dann auszuführen, sie war auch nicht mehr allzu lange dann weiter im Storyverlauf mit dabei. Man ist ja ein Stück lang weitergefahren, aber konnte dann nicht weiterfahren, weil man vor einem angehaltenen Zug dann angehalten ist. Lilly hat den Wohnwagen geklaut und ist damit weggefahren. Alter, was? Die Bitch, ehrlich? Ja. Ey, das also ist aber auch souverän gemacht. Ja, clever. Ja. Aber da muss man auch sagen, hast du dich gut entschieden, Gregor. Absolut. Also, für mich war speziell, probier da einfach mal etwas konter dem zu machen, was eigentlich die rationale Entscheidung dort wird. Und mal sehen, wie das Spiel damit umgeht. Ne? Wahrscheinlich war Larry auch gar nicht ihr Vater. Sie wollte einfach nur das scheiß Wohnmobil haben und hat ihr ein schlechtes Gewissen. Vielleicht war Larry ihre Geisel. Hat sich nie getraut, was zu sagen. Ja, hat ihn gefügig gemacht mit Medikamenten, hat sie ihn runtergedruckt. Nee, Lilly hat, während wir ausgelotet haben, wie der Zug dort wieder zum Laufen gebracht werden kann, hat das fucking Wohnmobil geklaut und ist weggefahren. Schlampe. In Richtung dieser Szene hin zwischendurch, also das hat sich als Konsequenz danach auch dann weitergestellt, weil man großartig, lebt alles noch, ja, ne? Ist wieder alles gelöscht, Chris. Grazilitäts-Chris erkennt Kabel, über die man fallen könnte, auf 100 Meter Entfernung. Nein. Ein weißes auf schwarzem Grund. Ich hab's einfach nicht gesehen. Also, nachdem die Situation ein klein bisschen abgeklungen ist, sieht man sich der nächsten Sache gleich konfrontiert. Duck, der Junge von Kenny, wurde gebissen während der Flucht, ja, aus dem Motel und ist jetzt sozusagen infiziert. Ja, er ist infiziert. Ja, und man sieht da auch als Konsument, ich dachte zuerst, das ist okay, wenn die gesagt haben, als wenn man tot ist, dann wird man automatisch zum Zombie. Dachte ich, ach, da macht ja so ein Biss vielleicht gar nichts aus, ne? Aber dem war nicht so und Duck war dann immer weiter zusammen. Katja hat ihn auch immer schön dann im Arm gehabt und er wurde immer schwächer und alles, bis man dann eben dort von dem Zug angekommen ist. Und der nächste Brandherd, der dort existiert hat. Ja, das ist ja generell das Schlimme an dieser Situation, war ja natürlich, Duck ist infiziert, aber so im Rückblick kann ich auch sagen, man hat Duck gerettet von dem Traktor, nur damit er dann doch gebissen wurde. Das war so richtig scheiße ernüchternd einfach. Findest du das? Aber du hast ihm immerhin noch ein paar Monate Leben gegeben. Natürlich, also so war es jetzt gar nicht gemeint, dass das umsonst war, nur and quasi... And he thinks you're awesome. Okay, ihr habt mich überzeugt. Ja, okay, nee. Aber es stimmt schon, weil in anderen Spielen, man ist es irgendwie so gewohnt, finde ich, wenn man viele Spiele ähnlicher Art gespielt hat. Man rettet jemanden und er überlebt dann. Genau, auch. Und bis zum Schluss ist dieser gerettete Mitglied deiner Gruppe und ist dir ewig dankbar, du kannst dich bis zum Schluss gut fühlen. Und diese Sicherheit wird dir in Walking Dead extrem schnell genommen. Also da wird dir einfach gezeigt, dass auch wenn du alles einsetzt, vielleicht dein eigenes Leben, um jemanden zu retten, heißt das nicht, dass dieser Mensch dann auch ewig lebt. Er kann trotzdem 10 Minuten später an, was, da fällt ihm halt ein Backstein auf den Kopf, dann war trotzdem alles umsonst. Also ich fand auch die Sache mit Duck, die fand ich auch sehr, sehr hart. Also das war auch sehr berührend umgesetzt. Also wie Duck, dieser kleine Junge, wieder echt immer schwächer wurde und dann hat er Fieber bekommen und er wurde auch langsam aschfahl im Gesicht und war noch kaum ansprechbar und als tragischerweise hat ja Katja das dann auch noch vor Kenny eingesehen, dass sie jetzt einfach der Tatsache ins Auge sehen müssen, dass ihr Sohn das nicht überleben wird. Ja. Und sie können jetzt quasi die Zeit nochmal nutzen, um sich von ihrem eigenen Sohn zu verabschieden, wo Kenny ja noch lange quasi die Augen vor der Realität versperrt und quasi bis zum Schluss hier rumzetert und rumpöbelt. Nein, davon will er nichts hören und irgendwie schaffen wir das schon und Duck wird schon wieder gesund. Und seine eigene Mutter ist dann aber quasi emotional so gefestigt, also reißt sich so dermaßen zusammen, dass sie erkennen kann, ja, dass es jetzt die letzten Momente zwischen ihr und ihrem Sohn sind. Das fand ich sehr, sehr also, hart. Wenn man das Folgende halt beachtet, finde ich, ist es schwer zu sagen, dass sie emotional gefestigt war. Sie hat Eindruck gegeben. Nee, ich meine nur, emotional hat sich so weit zusammengerissen und versucht, die Realität zu erkennen, dass es jetzt wirklich einen Abschied von ihrem Sohn bedeutet. Und Kenny war ja, der war ja lange quasi nicht zu bewegen, einfach mal der Realität ins Auge zu bringen. Genau, ich war sehr froh, dass sie als Ruhepol da gewesen ist in der Situation, weil wenn es nur Kenny und ein infizierter Duck zu dem Zeitpunkt gewesen wären, ich glaube, das wäre dann sehr, sehr wieder eskaliert und in dem Moment habe ich als Lee keine weitere Eskalation gebraucht. Unmittelbare Eskalation. Schlussendlich ist es dann halt bei mir so gewesen, dass Katja mit Duck ein Stück in den Wald gegangen ist, ja. Während Kenny bei mir geblieben ist. Ja. Dann hat man einen Schuss gehört. Ja. Und da wusste ich schon, was Sache ist. Und ich tatsächlich nicht. Ich auch nicht. Und man geht natürlich hin, weil Katja kam nicht zurück mit Kenny. Und was findet man? Die tote Katja mit dem noch röchelnden Duck in ihrem Arm an einem Baum. Ja. In ihren Armen? Auf jeden Fall. Und man sieht sich konfrontiert mit der Entscheidung, erschieße ich Duck oder erschießt Kenny Duck? Ja, Katja hat auch, obwohl ich dachte eigentlich, ich habe sie ein bisschen kennengelernt und hätte jetzt nicht gedacht, dass sie gleich wirklich den feigsten aller Auswege dort nimmt. Sie hat nicht mal eben Duck vorher erschossen, bevor sie sich selber dann wegballert, sondern sie hat ganz die Entscheidung, die sie treffen wollte oder zu der sie sich verpflichtet hat, dann auf die lange Bank geschoben und sich selbst dann einen ins Hirn geballert und man war jetzt wirklich doppelt, war alles am Dampfen. Ja, also der Moment war ja aber auch... Aber es gab ja verschiedene Arten, diese Situation quasi erstmal zu lösen. Also so sagen, dass man selbst Duck erschießt und Katja und Kenny quasi am Zug stehen bleiben. Hm. Ja, war ja auch eine Option. Und für mich war logisch, dass ich Doug nicht, also für mich erschien es logisch, dass ich Doug nicht erschießen werde, weil ich glaube, auch wenn es die rationale Entscheidung gewesen wäre, ich hätte nie wieder gefühlt mit Kenny sprechen können. Oder? Echt? Aber gerade dann kannst du es doch tun. Also ich fand es unmenschlich, dem Vater zu sagen, dass man... Der gerade seine Frau verloren hat. Oder redet ihr jetzt noch von davor quasi. Ja, vom Moment vorher. Der Familie quasi zu sagen, hey, jetzt müsst ihr auch noch euren Sohn, den ihr, wo ihr wisst, dass das gerade das Schlimmste passiert, was da passieren kann, ja, aber ihn zu erschießen. Aber ich bin ja hier nicht jetzt als Engel auf Erden unterwegs, der jedem alle harten Sachen dann wegnimmt. Also ja, aber im Endeffekt, also ich hab Doug dann im Endeffekt erschossen, weil ich nicht wollte, dass Kenny das auch noch machen muss. Ich nicht, Kenny habe ich ihn erschießen lassen. Ja. Das ist eine der Entscheidungen, wo ich gesagt habe, das ist doch das absolut total logisch, fand logischste, ich. Dass ich ihn dann erschieße. Nee. Weil ich lasse doch nicht einen also Vater seinen eigenen Sohn erschießen, nachdem seine Frau sich erschossen hat. Im Grunde also dieser Satz sollte dir doch sagen, dass es... ich bin wahrscheinlich der Einzige, der Kenny hat ihn erschießen lassen, oder? Ja, ich habe es auch selbst getan. Ich sehe das ähnlich hier wie Chris und Tim. Der Dicke, genau. Ja. Für mich war es eine erzieherische Maßnahme. Ich konnte es nicht übers Herz bringen, wirklich. Also der Vater, dem jetzt gerade so langsam vielleicht dämmert, obwohl er sich mit Händen und Füßen gegen diese Erkenntnis wehrt, dass er jetzt seinen Sohn verlieren wird, hört einen Schuss, kommt in den Wald gerannt, sieht da seine tote Frau, von der er sich noch nicht mal verabschieden konnte, die ist von einer Sekunde auf die nächste, bringt die sich völlig überraschend um. Er konnte sich von ihr nicht verabschieden. Und dann drücke ich ihm auch noch die Knarre in die Hand und sage, und jetzt schieß deinem zombifizierten Sohn in den Kopf und dann können wir weiterfahren. Dachte ich, das kannst du nicht. Er war ja noch nicht mal zombifiziert, das war ja das Krasse. Also er war ja nur auf dem Weg dahin. Ich weiß, was du meinst, aber dann auch noch. Also, nee, das ist noch ein Unterschied, ob der zombifiziert ist. Er war zombifiziert, als man ihn im Wald erschossen hat, glaube ich. Aber der Punkt ist, also ich fand auch, also dass die feigste... Das konnte ich nicht. Katja da die feigste aller Arten gewählt hat, diese Situation für sich selbst zu klären. Ja, aber dann sieht man auch wieder, dass man die Charaktere dann doch nicht so gut kennt, wie man immer so glaubt. So Katja so gefestigt, eher so ein bisschen so der Ruhepol, hat so was Mütterliches, guckt, dass irgendwie alles so ein bisschen beisammen bleibt und dass alles am Ende des Tages wieder so gut wird, wie es nur werden kann. Aber am Ende konnte sie es nicht mehr ertragen und hat sich da irgendwie direkt in den Kopf geschossen. Fand ich sehr, sehr... Was Heiteres. Ja, soll ich euch mal erzählen, wie die Szene dann bei mir abgelaufen ist, wo ich Kenny ihn habe erschießen lassen? Ja. Also Kenny nimmt die Pistole in die Hand, zittert oder hält sie so geradeaus weg und ich stehe hinter ihm und da kommt, ploppt die Option auf, tröste ihn. Ja, und dann war ich, okay, dann tröste ich ihn wenigstens ein bisschen. Dann hast du langsam mein Hemd aufgeknöpft. Das Brusthaar gezwirbelt. Nur im echten Leben, nicht im Spiel. Oh, spielte George Michael hier das Saxophon. Ja. Das spielt dann. Lee streckt seine Hand aus, packt sie auf die Schulter von Kenny und in dem Moment, wo er die Schulter berührt, löst sich der Schuss. Also quasi mehr so eine Art, Kenny war erschrocken und konnte und da hat er durchgedrückt. Also so war es. Man kann fast schon sagen, ich habe Doug trotzdem erschossen. Nee, jetzt willst du dich rausreden. Tut mir echt leid. Also du willst die feigste und unmoralischste Art, diese Situation zu lösen und versuchst dich jetzt rauszureden. Finde ich absolut nicht. Das kann man in Griechenland so machen, aber jetzt, wo du hier bist. Ich weiß, es ist hart, aber manchmal musst du eben eine erzieherische Maßnahme machen. Was ist das denn für eine erzieherische Maßnahme? Dem Vater eine Pistole zu geben und zu sagen, hier, dein Sohn ist gerade gestorben, deine Frau hat sich erschossen, sie liegt da, guck nochmal rüber. Es ist deine fucking Verantwortung, Kenny. Nee. Do this. Ey, wenn du ein Kind kriegst, dann musst du auch in der Verantwortung stehen, wenn sich deine Frau erschießt und das Kind bei einer Zombie-Apokalypse infiziert wird, dass du das. Das steht so im Elternvertrag. Da kann man nicht auf die Supernanny warten. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Ja. Ich hab viele lange Jahre mit Kindern zu tun gehabt. Die zombifiziert sind. Die zombifiziert sein könnten und vielleicht bin ich da eine leicht härtere Gangart gewohnt. So war es für mich eine logische Entscheidung. Bitte, red doch weiter. Ja. Wir tuscheln hier noch ein bisschen über euch. Ich bin ausgebildeter Jugendgruppenleiter, was willst du? Ja, aber nee, da muss ich sagen, das war für mich auch eine der Entscheidungen, wo ich mir sicher war, dass... Ausflüge und Fußballgruppen. Dass es eigentlich nur eine richtige Wahl gibt, so wie man später... Gregor, ihr fragt mal für Ausflüge und aufgeknöpfte Hemden. Ja. Oh Gott. Ja, auf jeden Fall war das eine... unfassbar traurige Situation für mich und ich war echt so der zweite Downer, nachdem ich die potenzielle Sexualpartnerin verloren habe. Quasi auch noch. Und jetzt auch noch den nächsten. Ja, dann ja, auch noch. Auch, wenn jetzt der nächste Fernseher streikt, bringe ich mich um. Ja. Wie viel mehr kann der Mensch eigentlich noch ertragen? Was noch? Wollen Sie mir sagen, ich kriege mein Zeitabo nicht mehr? Und nee, ich fand es auch, das war, also, dass die Gewalt da allgegenwärtig ist und dass kein Charakter da sicher ist, das hat sich ja schon mehr als einmal angedeutet, dass deswegen konsequenterweise auch die Kinder nicht sicher sind, lag irgendwie auch relativ auf der Hand. Aber dass sie es dann wirklich so brutalst möglich konsequent echt durchziehen und dich sogar vor die Wahl stellen, ob du selbst dieses Kind erschießen oder es den Vater machen lässt, was kein Mensch mit einem Herz, Gregor, auch nur in ich bin so enttäuscht, also ein Mensch mit einem Herz, Gregor ist Grieche. Ist Gruppenleiter, ja. Jugendgruppenleiter. Tut mir leid, ihr müsst noch in Sachen Kindererziehung was lernen. Ich fand es schockierend direkt und konsequent und explizit, aber dabei nicht so plump. Also ich finde, gerade wenn es so um Kinder geht und Gewalt gegen Kinder, ob die jetzt in dem Fall, der Junge ist kurz davor, Zombie zu werden, ob die jetzt irgendwie gerechtfertigt mit ganz dicken Anführungszeichen ist oder nicht, aber ich finde, also das hätte auch sehr schnell so richtig unangenehm werden können. Ja. Man hätte es auch total verbauen können, so sobald du wirklich ein Kind erschießen musst, das hätte auch sehr, sehr schnell geschmacklos werden können. Und ich fand, sie haben das wirklich brutal und konsequent durchgezogen, aber ich fand es nie geschmacklos. Ich fand das so realistisch und ehrlich, wie auch die ganze Serie vorher sich schon dargestellt hat. Und deswegen fand ich das eine sehr, sehr starke und mitreißende Szene. Also ich war völlig fertig. Ja, echt, vor allem ist es ja auch so, dass ich mir zu dem Zeitpunkt dachte ich mir dann, okay, wie haben sie es eigentlich in Deutschland durchgedrückt bekommen? Müssen diese Arcade-Spiele mittlerweile nicht mehr vorgelegt werden? Nee, da sieht man, dass es halt ein erwachsener Umgang mit Gewalt ist. Also ich fand, nicht einfach nur ich muss auch sagen, das hat FSK erwachsen. So, FSK erwachsen, ja. Das hat mich wirklich beeindruckt. Auch der Umgang damit, wie sie halt dieses wie sie damit umgegangen sind, das Kind erschießen zu müssen. Auch was danach passiert ist halt mit Kenny. Also speziell solche Inhalte, ich glaube, da ist auch wieder der Vorteil eben des Comic-Stils. Dadurch, dass du eben visuell dann noch diese Diskrepanz eben du gegenüber hast, kann sich das Spiel mehr erlauben, als wenn es realistischer dargestellt wäre. Also ich weiß halt noch, dass ich in dieser Situation halt mit der Waffe da stand und man hatte in dem Fall ja mal nicht diesen weißen Balken, der abgelaufen ist. Und ich musste echt mit mir ringen, mit dem Fadenkreuz halt auf Duck zu ziehen. Also das war echt, ich konnte das nicht einfach so, ich konnte nicht so rüberziehen und einfach abdrücken. Ich dachte mir so, nee, du, es wird eh darauf hinauslaufen, dass du es machst und machen musst. Und sowohl für mich als auch für Kenny ist es nur unnötige Belastung, wenn es noch länger dauert. Ich habe das dann auch sehr schnell also gemacht. Also ich hab sehr schnell und ich wollte einfach so schnell abziehen. Ja, genau, ich wollte schnell durch. Ja. Weißt, auch, spucke drauf und schnell rein. Als ich zu dieser Entscheidung durchgerungen habe, das selbst zu tun, habe ich es dann auch wirklich sehr schnell gemacht. Ich wollte da nicht jetzt ewig noch rumdüdeln. Am Ende kommt Ken von hinten und fragt, und ist er schon tot? Oder was machst du denn da so lange? Naja, ach, kannst du ihn noch in den Arm nehmen? Ja, nee, dachte ich, komm, jetzt mach's lieber und dann haben wir es alle hinter uns. Und dann können wir gucken, wie beschissen es hier alles weitergeht. Ja, vor allem, das war echt so, okay, wie beschissen wird es jetzt noch? Also, was ist das nächste, muss ich sagen? Das war halt wirklich, genau. Es ist, wir sind gerade bei Halbzeit. Wie schlimm kann das alles noch werden? Ne? Kann es noch schlimmer werden? Das war nämlich so eine Szene, wenn da jemand mal 10 Minuten aus dem Raum ging, um sich irgendwie eine Pizza zu holen oder was, und dann wieder reinkam und auf einmal Dark nicht mehr da, Katja nicht mehr da. So, aber was ist gerade passiert in den letzten 3 Minuten? Ja, und dann musst du es zusammenfassen in einem Satz. Ja, also Katja hat sich erschossen. Tot. Und ich habe Duck erschossen. Oder so, was? Oder eher gesagt, Kenny hat Duck erschossen. Alles ganz schlimm. Kenny hat Duck erschossen. Ich weiß nicht, was ihr gemacht habt. Zu dem Zeitpunkt hat sich die Gruppe übrigens ja auch noch verstärkt durch 3 weitere Mitglieder. Das war ja, zu der Zeit hat man den Zug schon wieder in Gang gesetzt und man hat Chuck getroffen, den Straßenpenner sozusagen, der in der Landstreich. Der war mir übrigens gleich unsympathisch. Ja, ich fand ihn auch sehr unsympathisch. Ich mochte 2 Sachen an ihm. Ich fand ihn sehr sympathisch. Zum einen, nee, also ich mochte, auch wenn er recht hat, aber ich fand, Gregor geht hier immer, Gregor ist wirklich das Griechenland dieser Runde. Was immer eigenen Weg gehen, aber am Ende müssen wir dich dann doch über die Ziellinie tragen. Ja. Was nee, der Grieche fand, nicht also kennt, zerstört, auch, ja. Auch wenn er recht hat, aber ich fand so ein bisschen diese altväterliche, belehrende Art von ihm, die mochte ich einfach nicht. Weil ich dachte, ey, wir haben wirklich jede Menge Scheiß durchgemacht und die Gruppe, wie sie jetzt gerade ist auch so ganz fragil. Und da steht da so ein Typ, dessen Fusel ich quasi bis hier riechen kann, den aus dem Maul stinkt, und will mir erzählen, wie ich am besten mit Clem umzugehen habe, auch wenn er eigentlich ja recht hat. Er hat ja wirklich was sehr Richtiges gesagt. Und zum Zweiten, mich hat so tierisch genervt, dass er am Lagerfeuer die Gitarre rausgeholt hat. Ich hasse solche Leute. Es gab ein Lagerfeuer. Kumbaya, Melon. Ja, wirklich, ey, du sitzt irgendwo zusammen, weißt du, alle grillen, alles ist entspannt. Irgendein Penner hat immer eine Gitarre dabei. Meistens Gregor. Meistens für sich. Furchtbar. Hey, ich kenne zwei Songs von Brian Adams, einfach von Joey. Alle unterhalten sich cool, Bierchen in der Hand, alles cool. Auf einmal fängt da einer an, so einen Darm zu zupfen und klampft dir da einen vor. Guck, ich kann Gitarre. Okay. Ich liebe Gitarrenmusik, aber das geht mir zu weit. Ist das Lagerfeuer jetzt im übertragenen Sinne gesprochen? Nee, es gab nein, es war kein Lagerfeuer, aber bevor der Zug fährt. Bevor er fährt, sitzt der kurz draußen und sagt, ja, okay. Und dann klampft er so ein bisschen rum und dachte schon, boah, Alter, nee, jetzt komm nicht auf diese Kumbaya-Scheiße. Aber man muss dazu sagen, auf dem Zug selbst sind zwei Dinge passiert, die ich auch nochmal entscheidend fand. Also einmal bietet dir Chuck, drei Dinge sogar. Einmal sagt Bende, ja, ich war's mit der Medizin und ich bin quasi schuld, dass all das passiert ist. Also ich bin der ausschlaggebende Punkt dafür, dass quasi Katja und Doug gestorben sind. Und der weitere Punkt ist, dass Chuck dir Alkohol anbietet. Und ich dann... Ich habe auch nicht getrunken. Weil nee, ich brauche einen klaren Kopf, um diese ganze Scheiße jetzt gerade irgendwie zu überleben. Ich dachte, ey, der stinkt, der Säufer. Ich trinke nicht aus einer Flasche mit dem, das war der einzige Grund. Das ist auch noch so ein Punkt. Also selbst wenn Alkohol desinfiziert, so viel desinfizieren kann es gar nicht. Und 20 und, Jahre Brack. Naja, das war natürlich nicht eure Konsequenz, aber ich wusste, dass Kenny doch mal ein Schlückchen jetzt vertragen kann. Stimmt, und Kenny, doch, das war nur meine Konsequenz. Ja, natürlich auch. Okay, aber bei mir nicht die Konsequenz. Umso mehr. Ja, bei dir war natürlich, bei dir hätte er das Ding einfach wenigstens hat er den Fusel. Ja, komplett in die Augen kippen müssen bei dir. Familienfusel fängt bereits mit F an. Ja. Ist doch gleichwertig. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt war das Gespräch auf dem, Zug. Oder wie das heißt. Das auf Schienen. Auf dem Zug mit Clementine. Und zwar wurde gesprochen darüber... die Haare. Über die Haare. Ja. Oder generell über die ganze Situation. Natürlich wird immer wieder die Familie erwähnt. Das fand ich ein bisschen verstörend, dass einfach mal über Haare gesprochen wird. Da dachte ich mir, das ist ein falsches Spiel jetzt gerade. Ja, aber ich fand, es war ja alles nachvollziehbar. Nein, ich weiß, war ein Witz, Mann. Ach so. Und, da, es wird ja nicht generell über Haare gesprochen. Nee. Und da sagt, die hören die Frisur von den Ärzten die ganze Zeit. Ja. Und Dauerfälle, Mini-Klee. Und da redet Lee quasi dann mit Clementine und sagt, hey, pass auf, Clementine, wie beim Militär üblich, wir müssen deine Haare ein bisschen kürzen. Und ja, aber nachdem, also mich hat der Obdachlose drauf aufmerksam gemacht. Genau, ja, der Obdachlose hat sich drauf aufmerksam, genau. Und Schussübungen und alles. Und dann musst du halt mit Clementine Schussübungen machen, musst ihr halt sagen, jetzt musst du ein bisschen hochzielen, ein bisschen nach rechts zielen, schießen. Und da weißt du schon, okay, du bereitest sie quasi darauf vor, irgendwann selbst einen Zombie zu erschießen oder dich selbst vielleicht sogar zu erschießen. Und dann musst du ihr auch noch die Haare schneiden. Das fand ich ein sehr, sehr tolles Gespräch. Einfach damit sie halt kurze Haare hat. Nein, sie soll halt kurze Haare haben, damit sie nicht so leicht greifbar ist. Erschießen, weißt? Dann schneiden. Also ich fand diese Schuss-Szene fand ich auch sehr schön, weil das da nochmal ganz eindeutig so die Beziehung zwischen Lee und Clem nochmal gefestigt hat, weil du jetzt ja eindeutig ihre Vaterfigur bist, die ihr das Überleben in der Welt beibringt durch die Schussübung. Was ich aber so ein bisschen zweifelhaft fand, wie die Szene inszeniert ist, war für mich, dass sie so leichtfertig die Munition da verschossen haben, damit Clem schießen lernt, indem sie auf leere Flaschen ballert. Also sinnvoll fand ich aber, also da hätte man irgendwie vorher etablieren müssen, dass sie aus irgendwelchen Gründen, was natürlich auch Quatsch gewesen wäre, so viel Munition dabei haben, dass es keinen großen Unterschied macht, weil, also da fand ich, ging so ein bisschen die Bedrohung verloren, dass irgendwann die Munition ausgeht und sie einfach sich mit nichts mehr zur Wehr setzen können. Also da hätte ich mir irgendwie gewünscht, dass man das aufgreift und mir erklärt, warum es jetzt okay ist, wenn die halt irgendwie 8 Kugeln verschießt, weil ich dachte eigentlich immer, 8 Kugeln sind Gold wert und du kannst jetzt dir nicht leisten, auch nur eine zu verschießen, weil der nächste Zombie vielleicht schon wieder um die nächste Ecke lauert. Also das fand ich nicht ganz so schön, muss ich sagen. Wobei man dann ja auch sagen muss, diese Schussübungen hatten ja auch ihre Berechtigung, weil man dann mit dem Zug ja schlussendlich an diese Stelle gekommen ist, wo dieser Tanklaster über den Schienen hing. Ja. Wo man dann auch die neuen Gruppenmitglieder, Krista und Omid, kennenlernt, die einem dann relativ schnell, finde ich, vertrauen, obwohl, also die haben, die inhaltlich sind sie sehr skeptisch irgendwie so mit ihren Fragen, aber vertrauen einem auch direkt wieder. So, ja, okay, dann fahren wir halt bei euch mit. Ja, ich finde, also da hat man gemerkt, dass gerade Christa, die war ja so ein bisschen verkniffen und hat nicht so richtig durchscheinen lassen, was jetzt von dir und der ganzen Situation und der Gruppe und so hält. Hat es, glaube ich, auch ein bisschen argwöhnisch beobachtet, wie gut du dich um Clem kümmerst. Da kam wieder diese Clem-Geschichte. Ja, genau. Also in ihren Augen wirkte das so ein bisschen seltsam, eure Beziehung. Und sie hat dann, glaube ich, auch versucht, sich als Mutterfigur zu etablieren. Ist dann extra bei Clem geblieben und hat sich mit ihr extra lange unterhalten. Aber auch andere Hintergründe hatte, wie zum Beispiel ihre eigene Schwangerschaft. Beispielsweise. Nee, aber ich fand, aber letztendlich hat man da gemerkt, dass aber auch diese beiden Figuren auch keinen besseren Plan haben, als sich die einfach anzuschließen. Also gerade Christa hat probiert, so ein bisschen noch tough zu wirken. Aber letztendlich wusste sie halt auch nichts mit sich anzufangen und mit Umid. Und deswegen hat sie notgedrungen sich deiner Gruppe angeschlossen. Und diese Szene, wo du dann in diesem Schuppen bist und auf einmal natürlich werden Clem und du von Zombies angegriffen. Das fand ich sehr schön, weil ich da wirklich erwartet habe, dass Clem, denn man hat ihr ja das Schießen beigebracht und laut Videospiellogik kann die ja jetzt natürlich perfekt schießen, dass sie da auch wirklich sofort in der ersten Szene, wo sie sich beweisen muss, das auch tut und die Zombies quasi von dir abhält. Aber dass sie dann sich nicht dazu durchringen kann, wirklich einen Schuss abzugeben und am Ende steht sie eigentlich nur nutzlos mit der Knarre in der Hand rum und du musst selbst irgendwie diese Zombies abwehren und sie guckt ganz erschrocken. Das fand ich auch eine total schöne Szene. Hat mir auch wieder gezeigt, dass Clem, also im Rahmen dieses Spiels, aber ein echter Mensch ist. Also nur weil du einmal mit ihr irgendwie auf eine Flasche geballert hast, heißt das nicht, dass sie in der nächsten Extremsituation eine tödliche Schützin geworden ist, die ohne mit der Wimper zu zucken einfach abzieht. Also das fand ich echt sehr, sehr geil. Ja. Ja, also wie sehr du schön sagst, inszeniert. Also auch wieder schön für den Charakter einfach. Es ist ein einfaches Mädchen, die halt irgendwie damit umgehen muss, dass einfach die Apokalypse über die Welt reingebrochen ist. Das macht sie nicht leistungsfähiger, was irgendwie Schießen angeht. Das macht sie nicht leistungsfähiger oder das macht sie nicht, also dadurch kann sie nicht Sachen schneller verarbeiten, wie zum Beispiel auch, dass Duck jetzt einfach mal weg ist, wo ja auch ein recht emotionales Gespräch, ich glaube während des Haarschneidens oder so war, ja, wir mussten mit Duck etwas tun. Ach Gott. Und sowas. Aber ich habe ihr da auch die Wahrheit gesagt. Natürlich, aber wir mussten ihn erschießen und Katja war nicht mutig genug, habe ich, glaube ich, gesagt. Ja, also ich glaube, man konnte irgendwie sagen, Katja hat sich selbst erschossen oder Katja war sehr traurig oder irgendwie sowas. Und genau. Und diese Szene in dem Bahnhof oder Abstellgleis, Häuschen, das hat halt wirklich gezeigt, die ist noch lange nicht bereit dafür, alleine loszuziehen. Die braucht dich auch irgendwo. Ja, sie ist halt ein unschuldiges Mädchen. Genau. So, und ja, es ist halt immer noch nur ein 9-jähriges Kind. Mehr ist es nicht. Und wir sind jetzt bei Ende von Episode 3. Wir sind bei Ende oder? Von Episode Fast, 3. Christa und Omid. Fand ich, diese eine Szene, wo erst mal Omid oder Ben, Ben steht, glaube ich, auf dem Zug oben und dreht sich irgendwann um und da siehst du so eine Riesenhorde von Zombies. Ja. Also fand ich total cool, da ging mir auch wieder das Herz. Aber das sind so die Szenen, ich kann einfach nicht anders, aber ich muss kurz denken, ist eigentlich Quatsch, dass sie innerhalb von einer Sekunde, also der wird sich ja vorher ab und zu mal umgedreht haben, also da können nicht auf einmal 300 Zombies geräuschlos auf einmal alle gleichzeitig aus dem Wald kommen und plötzlich ist die ganze Straße voller Zombies. Ja, das habe ich aber weiß, auch gesehen. Es ist ein ganz kleines Detail, aber das fällt mir immer wieder auf, das ist eigentlich Quatsch. Naja, aber eine sehr schöne Szene fand ich. Fand ich ein geiles, schönes Paukenschlagende. Bam. Naja, das war ja im Endeffekt noch nicht das Ende. Es war nicht das Ende, nee, aber es war so für mich der letzte große Höhepunkt. Wo war denn der Punkt, an dem man aufgehört hat, als man ins Haus gekommen ist? Oder? Nee, der Punkt hörte auf, glaube ich, mit der Entscheidung, wen du zuerst in den fahrenden Zug ziehst. Nee. Nein. Nein, pass auf. Es ging ja weiter. Schlecht vorbereitet. Der Tanklaster, man hat ihn geschafft abzuflexen, dann kam die Entscheidung. Omid und man selber war oben, während die anderen im Zug waren und den schon angelassen haben, um vor dieser Horde wegzufahren. Man sprang runter auf den Zug und dann hatte man die Option, Omid zu schubsen oder zu sagen, Omid, spring jetzt. So, ich habe ihn dummerweise geschubst. Ich habe ihn auch geschubst. Was zur Folge hat, ich dachte halt, das würde darauf hinauslaufen, er landet drauf. Ja, dachte ich auch. Und wird halt mit dem Zug, also er landet oben auf dem Dach. Ja, vom Zug mitgeschliffen. Hatte aber zur Folge, dass er auf den Zug geknallt ist, runtergeknallt ist und sich das Bein gebrochen hat. Ja, das passiert auch, wenn du ihn nicht schubst. Ja, muss, wenn man die nächste Episode kennt. Aber man konnte ihn dann reinretten oder Christa, also man ist selber ins Abteil hinten reingekommen und hatte dann die Wahl, ob man Christa oder Omid reinzieht. Ich habe Omid reingezogen. Nee, ich habe Christa reingezogen, Ladies First. Ich habe auch rein instinktiv in dem Moment reagiert, weil ich auch dachte, das ist irgendwie so eine richtige Split-Second-Entscheidung. Genau, ich habe einfach, okay, ich nehme irgendeine Hand. Genau, und die erste Figur, die quasi in Reichweite war, habe ich reingezogen. Und dann kam halt, hat sie einen angekackt, warum man ihren Typen nicht reingezogen hat. Gut, sei es drum. Aber das, was darauf gefolgt ist, war eigentlich so das, wo ich wirklich so Gänsehaut pur hatte. Nämlich, man war vorne im Abteil bei Kenny. Und ich weiß nicht, ich glaube, Bill war auch noch mit dabei. Und auf einmal knarzt das Walkie-Talkie von Clementine. Alter. Und es spricht jemand zu Clementine. Ja, das war sehr schön. Und sag Lee nicht, dass ich mit dir gesprochen habe. Wait, what? Genau, und das ist... Gänsehaut. Es kam, das ist so ein Plot-Ding, das kam einfach komplett... Ich hätte nie im Leben erwartet, dass das dort passiert. Ja, aber also man muss dazu sagen, dass das Walkie-Talkie hat sie halt immer dabei gehabt. Also, Weil sie mit ihren Eltern darüber geredet haben. Das ist quasi das, womit sie mit ihren Eltern immer Kontakt gehalten hat. Und also das war ihre Hoffnung. Ich hatte immer, ich weiß nicht, da war ich wahrscheinlich dem Irrglauben dort versessen, dass das nicht so ein klassisches Walkie-Talkie wäre, sondern eins von diesen, ja wie diese Babyfone, dass du eins hast und ein Gegenstück, was ich nur gegenseitig dann dort finden kann. Und ich dachte eigentlich, woher denn das Ding von ihren Eltern, dass sie mit denen da reinsprechen kann. Das dachte ich am Anfang auch. Also das habe ich auch am Anfang so gedacht. Ja, es hat ja auch so einen Bloom-Sticker und so. Es hätte ja auch nur ein Kinderspielzeug sein können eigentlich. Ja, genau. Das dachte ich bis jetzt gerade noch. Er hat die drauf gemacht, die Sticker, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Stimmt, man kann auch die Sticker nehmen, glaube ich, in der ersten und draufkleben oder irgendwie sowas. Irgendwas gab es noch, aber konkret fällt mir diese Szene jetzt dort auch nicht ein. Okay, und dann war, genau, das war das Ende. Das war der Cliffhanger, man war ja auf dem Weg nach Severna mit dem Zug, wo ja die Eltern von Clementine sein sollten. Und da war dann Cut. Genau, wir haben uns jetzt schon wieder viel länger in Rage geredet, als wir eigentlich vertragen könnten. Und wir müssen leider uns jetzt schon für heute zumindest dann aufmachen. Ich würde sagen, wir beenden den Podcast jetzt an dieser Stelle. Wie lange haben wir gepodcastet jetzt? Eine Stunde? Knapp über 3 Stunden. Ja, 10 Minuten. 3 Episoden, 3 Stunden ist doch vollkommen okay. Und bevor wir hier dann noch halbherzig das zu Ende machen, würde ich sagen, wir setzen uns nächste Woche nochmal bei Zeiten hin und finalisieren die letzten beiden Episoden und können unsere Emotionen bis dahin hoffentlich im Zaum halten. Ja, vor allem du, Gregor. Du bist ein herzloser Rohling. Ich bin also gar nicht von dir gedacht. Jetzt nach dieser Runde bin ich tatsächlich geschockt, dass jemand, also in dem Fall du, Kenny seinen Sohn hat erschießen lassen. Das ist das total Unmenschlichste auf der ganzen... Vor allem, dass du es so argumentierst, dass es total logisch ist. So, nee. Kenny hat gelernt. Was soll er denn dadurch gelernt haben? Er ist nur schwerst traumatisiert und immer ganz kurz vom... wieder Kinder. Wenn er nochmal einen Sohn erschießen muss, dann... Ja, dann weißt du Bescheid. Wie es geht. Wie schlimm es ist. Ja. Also, einfach nur darauf hoffen, dass Gregor einem eine Waffe in die Hand drückt und einem auf die Schulter haut, damit sich der Schuss löst. Ja, genau. Pädagogik, aber ich... Und hoffentlich kommt dieser Gregor empfiehlt. Hoffentlich geht der Schuss nicht einfach nur durch die Schulter, weil der frisst der einen auch noch. Ja. Nee, durch die Schulter, dann kommen die Beine ab. Ja, genau. Ja, das ist völlig logisch. Und dadurch hat er gelernt. Lass dich nicht in die Schulter schießen, sonst verlierst du die Beine. Wenn was Schlimmes passiert, sag ich jetzt auch, dadurch hast du ja gelernt. Ist also egal was. Lern die Moral von der Geschichte, gibt die Waffe dem Griechen nicht. Ja. Allerdings. Gut. Weder Geld noch Waffe kann man dir anvertrauen. Das Geld ist schon weg. Ja. Davon hast du Waffen gekauft. Obwohl, ich bin jetzt Deutscher, also ihr könnt mich mal alle. Sag mal, also wir mittlerweile, wir verteilen die ja auch wie... Parkscheine, ne? Ja. Also hier Staatsbürgerschaften. Ich kann einfach links zu Staatsbürgerschaft. Haben die dich auch gefragt, wie du dich bei Walking Dead entschieden hast? Wenn du das hättest beantworten müssen, hättest du jetzt keine deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Das war klar. Dann ist Slowenische oder sowas gekriegt. Das war die dritte Frage nach dem Bundespräsidenten und wie viele Bundesländer gibt es? Oh. Wie hast du dich bei Walking Dead entschieden? Musstest du tatsächlich die Fragen beantworten? Nee, ich nicht. Meine Mama musste die beantworten. Die hat sich auch einbürgern lassen vor kurzem. Für dich? Ja. Damit ich dann auch sagen kann, ich habe eine deutsche In Mama. In der Zombie-Apokalypse, wie würde Ihr Sohn reagieren? Wenn da ein Kind ist, das Dackeis. Ihr seid alles Weichflöten. Ja, na gut, dann machen wir einfach beim nächsten Mal hier gut gelaunt weiter. Genau, wir machen beim nächsten Mal weiter und ich werde euch dann schockieren mit den Entscheidungen, die ich bei Episode 4 und 5 dann getroffen habe. Nächster Cast dann ohne Gregor. Ja, besser ist es vielleicht. Ja, zieh die Stimme. Ja, er hat sich leider in der Zwischenzeit einen Schulterschuss zugetan. Aber er war lecker. Aber er kommt gerade reingerollt, keine Angst. Ich war der Gregor. Ja, ich weiß und ich bin sehr erschüttert darüber. Du warst Christian, der richtige Entscheidung trifft. Ich war Claudia Roth. Ich bin immer noch Tim. Ja. Und das war's. Tschüss. Ja, tschüss. Oder etwa nicht. Cliffhanger. Ja. Next week on Lost.